ich musste erstmal was beweisen, ne? So, dass ich nicht wieder nach 3 Wochen da weg bin und die mich schon wieder rausgeschmissen haben wegen irgendeinem Scheiß oder so. Ja, und dann war der Sommer zu Ende, Weihnachten, Silvester vorbei. Das heißt, ich bin immer noch da, bin nicht abgehauen, trotz der Feiertage, wo viele gerne abbrechen, zur Familie turnen wollen. Ja. Nee, da war das aber großes Thema. Silvester ist Ausgangssperre. Und Weihnachten nur, wenn du über ein Jahr da bist, kannst du zu deiner Familie fahren. Hier war ich ja noch nicht. Ja. Aber der Schutz der Gruppe ist in solchen Momenten dann echt ganz gut. Vor allem, ja, weil die dann, wir haben ja auch Programm gezogen dann, ne? Irgendwas war, also war so hausinterne Veranstaltung. Ich glaube, wir sind zum Bowlen gewesen in den Weihnachtsfeiertagen, haben irgendwo aus der Freizeitkasse einfach richtig fettes Weihnachtsessen, haben wir da gut gekocht und was weiß ich, kam ja auch relativ viel Besuch, dann Angehörige, die es passieren, Weihnachtszeit halt, ne? Und meine Mutter und ich, wir hatten zu der Zeit ja schon wieder Kontakt, wir haben telefoniert und dies und das. Wie gesagt, ich musste erstmal was beweisen. Sie wollte, ja, sie hat es nicht gesagt, aber ich war mir schon ziemlich sicher, dass sie was sehen wollte jetzt. Klar, ich bin in der Pflicht gerade, wenn irgendwas gehen soll. Ja, und dann war ich ein paar, wie gesagt, schon ein gutes halbes, dreiviertel Jahr da, bevor dann der erste Besuch abgeschnappt worden ist. Dann kamen sie mittags schon, irgendwie frühen Mittag, frühen Nachmittag. Bis abends geblieben und ja, erstmal klar Hausführung, Haus angeguckt, erstmal wieder gesehen, Wiedersehensfreude, ein bisschen in den Arm genommen auch. Und ja, hab ich hier das Haus gezeigt, Leute vorgestellt und so und dann irgendwann, ich glaube, irgendwie hat Kuchen auch gemacht, deswegen, ich glaube, da war noch jemand zu Besuch da und dann gab es Kuchen und Kaffee, kann ich mich erinnern, oben im Zimmer dann Kaffee und Kuchen und haben halt die ganze Zeit gelabert. Ja, über dies und das, über diesen Weg von Sindelfingen nach Hannover, den Typ. Ja, wir hatten halt eine Aussprache im Grunde. Ne? Ich habe mich dann auch viel getraut. So. Sie hat sich mehr getraut, dann auch zu erzählen, was sie bedrückt hat. Und klar, sie hat sich viel verarscht und verraten gefühlt. Ganz normal, es war ja auch so. Ich konnte nichts anderes sagen, als dass es mir leid tut und dass es wirklich so war. Ja, solche Dinge sind halt passiert mit ihr. Ne? Ich weiß, es gab groß Geheule, dann hat sie geheult, ich gab geheult, weil sie geheult hat und dann andersrum. Und ja. Aber das Endergebnis von dem Abend war oder von dem Tag war, ab dem Zeitpunkt irgendwie haben wir angefangen, unser Verhältnis aufzufrischen, neu zu gestalten, wenn man so will. Auch wenn alles, was ich mir vorgenommen hatte, oder ja, so halbherzig vorgenommen hatte, das mit den Drogen schon, aber so die andere Schiene halt noch. Klar konnte das dann auch nicht so laufen, wie ich es ihr da auch wieder versprochen habe. Aber es hatte sich schon was geändert, einfach weil wir uns ausgetauscht hatten und ja, auch wieder Nähe zugelassen haben irgendwie und nicht mehr die Schuld beim anderen gesucht haben oder bei sich selbst ziehe vor allem. Ja, also, bestimmt habe ich dann auch gesagt, dass ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und. So alles, was ich bei mir aufgestaut hatte, was ich als nicht gut von ihr empfunden habe, was sie getan hat, was mich betrifft. So genau kann ich es gar nicht mehr benennen, um was das alles ging. So, aber klar. Jeder hat gesagt, was ihn bewegt hat, halt, ne? Ob das nun in die Richtung enttäuscht, traurig oder wirklich auch ärgerlich war oder so. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle Themen einmal dann auf den Tisch gehabt. Mittlerweile war ich auch halbwegs in der Lage, Gefühle zu benennen. Irgendwie so, auch wenn es mir noch unglaublich schwer gefallen ist und ich auch noch nicht wusste, so richtig. Also ansatzweise konnte ich mich erklären. ja, das war so unser erster Schritt aufeinander zu wieder. Und seitdem ist es auch konstant besser geworden. Wie gesagt, ich bin da wieder abgedriftet und dann war wieder Funkstille auch und so. Aber es war immer schon das Wissen, was ich kann, ich muss sagen, ich sollte mich bei ihr melden und ihr mitteilen, sie auf Stand bringen. Weil sie hatte mir damals auch schon zugesichert, dass es jetzt so, dass sie versucht, damit jetzt so umzugehen, das ist dein Leben. Ich versuche da einfach nicht drüber traurig zu sein, wenn es mal traurig ist in deinem Leben. So, ich habe da nichts mit zu tun. Ja, und das macht sie bis heute. Und sie schafft es auch ganz gut, sich abzugrenzen von meinem Ding. Was sicher wichtig ist für normale Menschen. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber ja, sie nimmt es nicht mehr so zu Herzen. Vor allem, es gibt ja auch nicht mehr so lange, anhaltende, dauerhafte Phasen, wo man konstant über mich traurig sein müsste. Sie als Mutter jetzt halt, ne? Oder wo sie sich große Sorgen machen müsste. Ja, so, das war der Tag mit meiner Mutter bei Horn. So, der hat mir gut getan, hat ihr auch gut getan. Ja. Hat mir bestimmt auch nochmal so ein bisschen Mut gemacht, das durchzuziehen da, so. Weil wie gesagt, ich habe mich recht wohl gefühlt hier von Anfang an in der Stadt. Und als Mama da war, das Gespräch dann gelaufen ist, wie gesagt, Frühling steht gerade vor der Tür. Ich bleibe auf jeden Fall, ich mache das zu Ende. So lange ist es nicht mehr, 18 Monate muss ich. Bin schon, Hälfte habe ich schon. Jetzt kommt Sommer, Ende vom Sommer ziehe ich hier aus, irgendwie im Herbst oder so. Sowieso der Plan, nach 18 Monaten und weg. Aber hier in der Stadt bleiben, war auch klar. Ich habe mich auch gefreut. Auch gefreut, nicht mehr so scheiße auszusehen, wenn ich sie treffe. Auch darüber. Fühlt sich einfach besser an, wenn man gesund vor Mama steht. Ja. Ja, und da, ja. Im Grunde habe ich da auch schon wieder den ersten Hoffnungskeim in sie gepflanzt, dass das jetzt alles besser wird. So. Hat ja dann, das dauert ja immer noch mehr oder weniger. Aber ja, ich versuche mich dran zu halten, konstant seitdem. Wenn es zwischendurch nicht so gut geklappt hat. Ja, nicht so gut hat es dann ja auch geklappt letztendlich, weil der Alte zu Besuch kam. War ja auch einer der Gründe, warum das dann alles nicht mehr klappen konnte, was ich mit Mama abgemacht habe. Der Bus, der ist warm, wie gesagt, war ein alter Russe, ne? Alter Knochen. Der wird damals schon so kurz vor 50 gewesen, also 48. Ja. Jetzt um die 60, 61, 62, 63. Ja, der konnte auch nicht mehr so gut. Der ist auch relativ gerne, wie gesagt, hat gerne lange Finger gemacht. Deswegen ist er auch gerne mit rausgefahren. Kochen konnte er auch nicht. Von daher hat er die Aufträge schon mitgemacht, aber halt so wie er kann. Ne? So als zusätzlicher Träger für den kleinen Kram und so. Mit dem konntest du keine großen Möbel tragen oder so. Bis ins vierte Etage auf Spannung sein muss beim Sofa oder sowas, das geht mit dem nicht. Ja. Ja, irgendwie wollte er schon auch klarkommen und clean bleiben, aber ich hab's mindestens zwei oder dreimal mitgekriegt, dass er ruinrückfällig gewesen ist. War, glaube ich, ganz normale Gruppe, ich wollte ihn zur Gruppe holen, genau, ganz normale Gruppe, mittwochs. Und er hat sich hingelegt. Er sagt, ihm ging es nicht gut. Er hat sich nachmittags da hingelegt irgendwie. Und ich wollte ihn holen zur Gruppe. Und er liegt so auf der Seite, auf so einem Hochbett. Und ich hänge so an der Leiter und gucke so oben drauf. Und sage ihm, los, komm, wir haben Gruppe. Oh, ich will nicht, mir geht's nicht gut. Ich sage, ja, weil du voll dicht bist. Ich habe den Blutfaden schon. Ich habe nichts genommen. Ich sage, Junge, hör auf zu lügen. Das Blut läuft ja noch an der Arme runter. Ist festgetrocknet, geh mal abwaschen. Ich sag den anderen, dir geht's nicht gut, du bleibst liegen, ist sowieso nichts los im Haus. Ja, cool, danke. Ja, umgedreht, sein Taschentuch abgeleckt und den Blutfaden abgewischt und weitergeratzt in seiner Traumwelt. Voll dicht. So, hätte er auch nicht runterkommen können. Aber voll am Leucht, voll steckig. Die richtige Ladung gesetzt. Kommt dann halt nicht mehr aus dem Zimmer raus, mir geht's nicht gut, guckt nur noch an die Wand. Aber den Turn muss er. Also so offensichtlich oder so massig zu turnen in dem Haus, das hätte ich nicht gemacht, nicht mit Opiate. irgendwie, weiß nicht, heimlich eingekifft und dann den Turn abgewartet und voll dicht gefressen mit Süßigkeiten wiederkommen, ja. Und dann, wenn es keiner sieht, fragt dich auch keiner nach OK. Aber wenn die nur einen geringsten Verdacht haben bei Opiate und so, werden sie komisch, ganz normal. Deswegen sind wir alle da, ne? Wegen Heroin. So Kifferrückfall, da wären die vermutlich noch gut zurechtgekommen, so. Waren keine Kiffer, so wie ich da. War der Einzige, der so richtig hart auch gekifft hat. Ja, zwei oder drei habe ich selbst gesehen, so. Wo ich dann so getan habe oder ihm gesagt habe, ja, dann geht da und da jetzt nicht hin, weil die sehen das sofort. Oder ihm auch gesagt habe, Alter, geh in dein Zimmer, mal dreh ich mein Gesicht zur Wand. Auf deinem Hochbett da oben sieht dich keiner. Bleib einfach liegen. Das ist so ein alter Knochen, der hat immer irgendwie, oh, und dies, hatte immer irgendwelche Wehwehchen, so. Viel auch, weil der faul, der war auch fauler, sagt man, muss man auch dazu sagen. So. Zweimal hoch und runter die Treppe, dann wieder Zigarettenpause machen und so. Und 30 Minuten quatschen mit denen, die ganze Zeit laufen. Irgendeiner kommt gerade immer vorbei zum LKW zurück, den man voll sabbern kann. Ja, war so. Ja, war ganz lustig. Ja, halt nicht ganz. Als war die Geschichte aufgemacht, also richtig geöffnet hat er sich, glaube ich, auch nicht. Also wenn nicht, in meiner Zeit auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich ja auch nicht, aber er hatte wesentlich größeren Suchtdruck als ich. Ja, der ist süchtig geworden, nachdem sein Sohn sich eine Überdosis gesetzt hat. Er war wohl schon ein paar Jahre unterwegs, der Junge. Er wird auch so Mitte, Ende 20 schon gewesen sein. Oder Mitte 20. Ja, und er ist an Heroin gestorben. Und das, dann wollte er wissen, er wollte verstehen oder keine Ahnung, was seine Motivation war. Aber das war der springende Punkt, warum er angefangen hat. Der ist schon so dicht zur Beerdigung gegangen, glaube ich. Das war's richtig in Ordnung. Er war noch nicht unter der Erde, weil der halt schon drauf. Ich denke mal, ich will wissen, warum dieses Ding wird das bei ihm ganz extrem gewesen sein. Ja, und dann vermutlich ähnlich großes Suchtpotenzial wie sein Sohn. Angefangen, Opiat ist ganz toll. Das macht den Schmerz auch besser. Wenigstens Gefühl. Deswegen ist er da direkt beigeblieben. Und hat es nicht nur probiert, um einmal zu gucken, wieso, sondern direkt den ganzen Film mitgenommen auch. Ja, und direkt angefangen zu ballern, Alter. Ne? Gab es nicht Nasen oder Rauchen oder so. Direkt Nadel. Ja, und in dem Alter ist das schon eine harte Nummer. Ich meine, der Körper gibt ja auch nicht mehr so viel her. Du bist ja schon alt. Also mit 20 irgendwie so ein paar Jahre eine harte Drogenphase hast, die kann man vielleicht noch gut wegstecken oder so. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe erstaunlich viel Glück gehabt, was mein Körper angeht. Immer zu dünn, aber sonst alles okay. Aber ja, in dem Alter süchtig werden und so richtig draufkommen, Alter, ist ganz schön anstrengend, glaube ich. Der Tod seines Sohnes hat ihn völlig den Boden weggezogen. Und direkt alles, ne, aufgegeben. Nur noch Turn, nur noch dieser Turn, sonst gar nichts mehr. Er hat dann alles verloren, also soweit ich seine Geschichte in Erinnerung habe. Hat noch ein Kind, noch einen Sohn gehabt und noch eine Tochter, glaube ich. Und die Frau hat sich dann von ihm getrennt. Durfte die beiden anderen, glaube ich, nicht sehen. Er war da und hat die ganze Zeit auch mit Briefe und Gericht und dem Deutschen nicht so mächtig, habe ich ihm zum Beispiel auch geholfen. So, der war dann, weil er nachweislich jetzt sich bemüht, clean zu sein und in der Einrichtung ist, so, dass er doch seine Kinder sehen möchte. Ich glaube, das ging sogar irgendwie, weil von den Rückfällen hat ja keiner was mitgekriegt. Ja, am Ende hat er alles verloren. Keine Wohnung mehr, ne? Also mehr oder weniger auch von der Straße in die Entgiftung und dann dort angekommen, noch völlig fickrig. Ging aber schnell bei dem, dass er dicke Backen, dicken Bauch, dicken Arsch gekriegt hat. Wie gesagt, so wenig wie möglich bewegen, immer so tun als ob, aber meine Knie, meine Bandscheibe, ich kann nicht, mein Arm tut weh. Also, ja. Und so hat er halt mitgearbeitet. Ne? Ja, auch der Älteste in der Truppe, mit Willi dann später und dann, ja, klar, Frank trägt die Kühlschränke alleine nach oben, dritte Etage. Waschmaschinen und so ist für uns dann auch grundsätzlich gewählt. Die nehmen wir, Waschmaschinen. Wir waren die jüngsten, die kräftigsten. Was soll ich da, zwei Frührentner mit der Waschmaschine? Es dauert ewig, die stehen eine halbe Stunde im Weg rum mit der Maschine im Flur. Ja. Was aus dem geworden ist, weiß ich gar nicht. Der ist auch nicht hier in dieser Stadt geblieben, der ist weggegangen. Ich habe den nie wieder gesehen. Das war ja so die ersten Wochen nach Elrond, wenn ich noch mal kurz im Haus war und so. Da konnte ich auch schon nicht mehr wieder so oft ins Haus, weil ich auch schon wieder am Tönen war. Da habe ich dann immer so den Vormittag gehen, nüchtern noch schnell hin und Päckchen schon in der Tasche. Ich hatte da auch meine Schurkenrückfälle. 1, 2, 3 vielleicht. Genau, weiß nicht. Ich habe immer nur angelötet, auch warme Ohren gekriegt, voll schlechtes Gewissen und Rest dann ins Klo geballert. Ja, zum Ende hin, ja. Wo ich dann auch schon so viel alleine unterwegs war und so, ne. Wo ich schon auch eine Beziehung hatte. Ja, und ja, wie gesagt, alles war eigentlich auf Richtung toll eingestellt oder besser werdend eingestellt. Bei einer neuen Stadt. Ist noch alles möglich. Theoretisch könnte ich jetzt einfach arbeiten gehen. Familie gründen. Ganz normal leben. Ja, hat dann ja auch wieder nicht so gut geklappt. Wie gesagt, ich hatte noch unglaublich Suchtdruck. So. Dann, der wurde immer mehr, je näher das Ende kam. So auch. Ich weiß nicht, so als wenn ich mit Absicht dann immer, wenn es gerade alles gut ist, kaputt machen will, so, weißt du? So. Ist aber auch, wie sagt man das? So ein ganz normales Modell oder Struktur oder eine Verhaltensweise bei Süchtigen, so. Wenn alles gut ist, kaputt machen von vorne anfangen. Ja, das war da ja auch noch so, ne? Aber ich bin nicht aufgefallen mit meinen Rückfällen. Ich habe das immer sehr dezent gemacht, ne? Von 2 Stück, glaube ich, wusste Frank auch. Aber selbst wir haben da nicht zusammen geraucht. Das hat jeder für sich dann mal gemacht, so einen Ausflug. So, wenn er sich gerade nicht verkneifen konnte oder alleine unterwegs war. Ja, also jetzt gezielte Ausflüge nicht, aber ich habe so ein paar Bilder vor Augen, wenn wir irgendwo in Häusern waren und dann gibt es ja auch zwischendurch immer wieder Gelegenheiten zum Zugreifen, was nicht Auftrag ist, also nicht die Leute betrifft, mit denen man, für die man arbeitet. So Nachbarn oder sonst was. Geile Sachen im Keller, alle Keller nicht abgeschlossen, guckst du mal rein, geil, gutes Werkzeug und so, machen wir einfach, mache ich auch. Also damals, ne? Ja, und noch guten Schlagbohrer oder so, kannst verkaufen, kriegst Geld für gutes Werkzeug. Oder gute Makita-Koffer oder Stichsägen oder sonst was, ne? Das einfach mit, pack auf den LKW, das rafft die auch gar nicht. Und wird halt nicht ausgeladen. Kommt dann in die Fahrerkabine auf dem Nachhauseweg. Oder irgendwo zwischen die Decken gepackt. Dann auf dem LKW, wenn der Fahrer oder wenn so viele Leute dabei sind, die es nicht mitkriegen sollen. Einfach mitgenommen auf LKW, dann zwischen die gestapelten Decken gepackt, so festgegurtet. Und dann später einfach von der Ladefläche geholt. LKW auswegen. Hm. Freiwillig. So, dann holt man die Sachen so raus. Kannst ja nicht ohne Grund einen LKW aufmachen, reinklettern. Irgendeiner sieht das vom Haus und fragt dich dann. Was machst du denn? Man muss einen Grund haben, warum du da die LKW-Lade aufmachst und da drin rumturnst. Gurte sortieren, entknoten oder so, Decken zusammenlegen und LKW ausfegen. Ist wichtig, damit die Kundenmöbel nicht zerkratzt werden, weil da irgendwas Scheiße rumliegt auf der Erde, irgendwas, was spitz ist, scharf ist oder so, teure Möbel dann da bewegst. Kann teuer werden, wenn du vorher nicht gefegt hast. Ja, sowas halt, ne? Immer wieder. Das sind halt Diebe, ne? Auf jeden Fall zu der Zeit immer noch richtig. So. Und Gelegenheit macht Diebe, ne? Und wir werden ja eingeladen in die ganzen Häuser überall. Wir haben ja da zu tun. Das machst du ja dann auch noch verlockend, weil du halt viel siehst, ne? Du kommst ja öfter mal in ein Haus rein. Wann kommst du sonst mal so in ein fremdes Haus rein? Und vor allem, meistens nimmst du dann noch die ganzen Sachen der Leute ja auch noch mal in die Hand. Irgendwo siehst du schon, was du, wenn du die Auftraggeber beklauen willst. Ist auch zwischendurch passiert, aber Kleinigkeiten oder so, ne? Die haben dann, ob die dann 7, 8, 900 oder 1050 Mark im Portemonnaie haben oder so, das wissen die meistens nicht so genau. Die haben auch, wenn dann 100 da fehlt oder so, das haben viele Frauen aus einem großen Portemonnaie da liegen, weil die wollen die Jungs ja bezahlen, dann am Ende oder ein Trinkgeld geben oder was auch immer, ne? Russo hat auch gern, der hat immer Portemonnaies gegriffen. So, das ist mir meistens, wenn ich schon Kundenkontakt hatte und die Leute cool sind, so, dann fällt mir das recht schwer. Aber im fremden Keller eben was klauen, ist gar kein Thema. So, ich habe Hemmungen dann ab dem Punkt, wenn ich die Leute sehe und mir sympathisch sind, so, dann fühlt sich das nicht so cool an. So, ich habe lieber irgendwelche Sachen geklaut da und verkauft. Ja. Wie gesagt, Werkzeug ist gut. Fällt auch nicht auf beim Umzug, wenn du Werkzeug durch die Gegend schleppst und so. Wir wissen doch, wen sie sich da einladen im Grunde. Also ich will das jetzt nicht schönreden oder so, aber ja, die Jungs sind halt noch, wie sie sind. Und ich war da auch noch so, bleib lange Finger machen nicht aus. Ich meine, habe ich die ganzen Jahre gemacht. Guck mal, ich bin schon voll anständig. Guck mal, wie wenig ich klaue. Ab und zu mal ein Werkzeug, so aus dem Keller oder so. Oder beim Umzug direkt, aber großartig. Kriminelle Sachen mache ich ja nicht mehr. Also ne, so wie so ein Lausbubenstreich, so ein kleiner Ausflug eben, was lange Finger machen. So, irgendwie. Das ist immer lustig, bringe ein bisschen Adrenalin mit und so. Ja, und wie gesagt, also ich brauchte ja zu der Zeit nichts bei Aaron großartig. Also es ist nicht so oft vorgekommen. Du brauchst dir jetzt nicht vorstellen, dass ich bei jedem Umzug irgendwie lange Finger gemacht habe. Also nicht, aber ein guter Makita-Stand oder so. Ich weiß, der Bohrer, der kostet 800 Mark, kriege ich sofort 250 für. Natürlich nehme ich den dann mit. Aber im Normalfall, ja, der Kunde ist König, so ich bin. Weiß nicht. Guck mal halt ein bisschen. Das ist auch immer eine, ja, so eine Sache, wer da gegenübersteht. So, es gibt Leute, die schreien danach, beklaut zu werden, weil sie voll ekelhaft arrogant sind und das raushängen lassen vielleicht noch. Und dann noch nicht mal ein Trinkgeld geben. Das ist nochmal nach Gefühl, wer dir gegenübersteht, wer der Kunde halt ist, ne? Ja, so ein armes Muttchen irgendwie von Hartz IV oder damals, was weiß ich, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder was auch immer, da ihren Umzug bezahlt gekriegt hat vom Amt und so, die geben meistens 20 Mark für jeden. Die nichts haben, ne? Also es gibt auch Leute, die ein bisschen mehr Geld haben und die dann 50er oder 100er springen lassen. Das ist auch schon passiert. Aber im Normalfall sind die, die keine Kohle haben, diejenigen, ja, oder die sich blöd vorkommen, wenn sie dann 5 Mann 30 Mark hinhalten, ne? Wenigstens für Zigaretten und so. Kauft euch Zigaretten oder was auch immer, was ihr wollt. Was ihr dürft, fragen sie. Wir wissen ja nicht, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ist ja schon klar, wir sind Therapie und so. Viele waren auch neugierig, ne? Also Kunden. Vielleicht selbst irgendwie betroffen in der Familie oder so. Also der eine oder andere hat immer mal nachgefragt, was ist denn das genau, was macht ihr da? Seid ihr eine Therapie oder was macht ihr? Arbeitsgemeinschaft? Im Grunde ja genau das halt alles, ne? So ein bisschen gequatscht. Wenn uns auch was hat, am liebsten, wenn er zugelangt hat, den Portemonnaies gelangt so. Und das direkt beim Kunden meist. Ja, der war schlau genug, nie zu übertreiben. Der hat dann nur ein, zwei Scheinchen rausgenommen, wenn da so 10, 12 Stück drin waren. Da ist man sich dann hinterher vielleicht nicht ganz so sicher, wie viel hatte ich jetzt im Portemonnaie. Hat man ja öfter mal vielleicht schon was ausgegeben, hier, da, nicht mitgerechnet. Also der, es gab nie irgendwie einen Anruf oder eine Beschwerde wegen Diebstahl. Nee, also nicht in der Zeit, wo ich da war, nicht eine vom Kunden. Es hätte mindestens 10 geben müssen. So, allein was ich mitgekriegt habe, was ich selbst auch gezogen habe. Ja, das fühlt sich nicht nach Kriminellsein an. Dass man eben ein bisschen Taschengeld schnappen. So. Das sind ja auch 200 Mark oder 150 Mark für so ein Werkzeug. Dann, wie gesagt, sowas nicht regelmäßig passiert, weil ich habe auch nicht wirklich viel gebraucht an Geld noch. Das Haus hat ja im Grunde alles bezahlt, Stange Tabak im Monat. Alles an Kosmetika, was brauchst, Cremes, Duschgel, Shampoo, was auch immer. Auch für die Mädchen, und das ist eine ganz gute Batterie, was da gekauft wird, immer an Kosmetik-Scheiß. Ja, und dann kriegst du Taschengeld, ne? Wenn du ja da bist, hast du 300 Mark gekriegt im Monat und brauchst eigentlich, darfst nicht trinken, darfst nicht hören. Wo sollst du denn jetzt das Geld hinbringen, wenn du alles hast? In die Spielhalle, das war mir auch zu blöd. Ich müsste einen mit dem Hammer kriegen, wenn ich dich mitnehme jetzt. Weil, Alter, steht doch mitten im Weg und wartet auf dich. So eine Dinge, die habe ich immer mitgenommen, klar. Ich meine, das machen auch ganz viele normale Leute. Gelegenheit macht Diebe. Und plötzlich macht man lange Finger mit über 50, weil die Gelegenheit da ist und das eine Einladung ist. Das passiert immer wieder mal. Dass dann Leute eben so diese einfach dann handeln, weil ohne schlechtes Gewissen, weil das eine Einladung ist. Vielleicht später dann drüber nachdenken, ja, war nicht ganz korrekt, aber die Gelegenheit nutzt man fast automatisch, glaube ich, oder? Also passiert mir so. Ich muss mich zurechtweisen, um das nicht mitzunehmen. Na, lass mal lieber stehen. So wie ich es heute mache. Ne? Nur wenn es irgendwie merkwürdig war. Wenn ich dachte, nee, lass mal lieber, weil der hat den eben noch in der Hand gehabt, den Koffer oder was auch immer. Ne? Der war eben noch da, der Nachbar, und der lungert hier im Treppenhaus rum oder keine Ahnung was. Oder einfach nur ein komisches Gefühl dabei. Also so, wenn ich richtig lange auch nicht nüchtern bin, registriere ich mein Bauchgefühl sehr genau. Und ja, dementsprechend meistens sagt es mir ganz genau, ist gut oder nicht gut. Dann frage ich auch bitte großes Geschäft zwischendurch, weil das Kundenportemonnaie greifen, die sprechen die ganze Gruppe an, wenn das bemerkt wird. Aber wenn im Nachbarskeller irgendwas fehlt, hab ich aus Versehen eingepackt, da steht auf dem Kellerflur. Beim Umzug, wir müssen ja auch den Keller ausräumen. Ich habe gedacht, das ist ihre. Du kannst dich rausreden, aber wenn du dann genau den fehlenden Betrag in der Tasche hast, sieht schon scheiße aus. Oder vielleicht vom Haus aus auch gar kein Geld haben darfst. Das war nämlich seine Motivation. Aber am ersten Monat kriegst du 30 Mark Taschengeld und dein Pate teilt dir das ein. Also der mit dir rausgeht und, weil du darfst ja alleine das Gelände nicht verlassen. Ja, von Geld, von dem keiner weiß, dass man es hat, das kann man auch für Sachen ausgeben, die man eigentlich nicht darf. So hat der Russe das halt gemacht, ne? Schätze ich, dass er seine Rückfälle damit finanziert hat zwischendurch. Ein stämmiger Kerl, schwarze Haare, immer sehr gepflegt, ein paar goldene Kettchen an, Ringe, überall ein Dealer halt, ne? Ja, dem Clown auch nicht ganz abgeneigt, glaube ich, aber hauptsächlich ja verkaufen, kaufen und verkaufen. Alles, was Geld bringt, also nicht nur Drogen, halt auch Diebesware, alles in Hehler und Dealer. Und notorischer Lügner. Obwohl sich das, muss ich sagen, vermutlich verändert hat heute. Bin ein paar Mal mit dem aneinander geraten wegen seinem Maul, aber ich denke, er hat seine Lektion gelernt. Aber damals so, ja, der war, ja, wie alt ist er denn heute? Anfang 50? Ende 40, Anfang 50, also schon ein paar Jahre älter als ich. Ich habe das Bild von ihm im Kopf, wie er vor dem Haus sitzt und die Sonne anbetet. So, dass möglichst viel nackte Haut Richtung Sonne scheint. Und der kann stundenlang in der Sonne sitzen, der Typ. Unglaublich. Er betet die richtig an, genießt das richtig. So, das ist das Bild, was ich von ihm im Kopf habe. Den ersten Frühling, wahrscheinlich sind diese Bilder entstanden, weil er immer, der konnte am Anfang nicht, der hat kaputtes Knie gehabt und so, dann war der wenig mit auf Umzüge, hat er in der Küche gestanden auch. Und dementsprechend war der immer im Haus und wenn er seine Aufgaben erledigt hat, ab in die Sonne. Das ist also das Bild, was ich von ihm habe. Ja, war eigentlich, ist sehr umgänglich, so. Ist eigentlich so eine, auch eine recht frohe Natur, aber wie gesagt, wenn du ihn damals genau hinterfragt hast, bist du immer irgendwo auf eine Lüge gestoßen. Es ging gar nicht anders bei ihm. Ich weiß nicht, warum er das so überzogen durchzieht oder durchgezogen hat damals. Hat ihm nur geschadet im Endeffekt, dieses Ding. Mit Frank hat er sich richtig in die Haare gehabt, da ging es um Mädchen auch. Um den eineinigen Zwilling von Sunny, von der Mutter meiner Tochter. Ja. Frank hat ein bisschen mit ihr angebändelt und irgendwie hat aber gemerkt oder beide gemerkt, nee, das funktioniert nicht, das ist es nicht so. Und ich war trotzdem ab und zu im Haus mit ihrer Schwester halt, hat uns besucht oder mich besucht. Und da hat er irgendwas erzählt und dies und das. Und dann hatte der eineige Zwilling von Sunny irgendwas zu Frank gesagt und Frank hat daraufhin gesagt, das ist gelogen, das stimmt nicht. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Irgendeine Kleinigkeit war es auch nur. Ja, und dann war eigentlich auch am Ende klar, Carlito hat gelogen. Aber er hat das nicht eingestanden, ne? Obwohl alle, es war ganz klar, die Lüge so. Und dieses Bild habe ich halt auch noch, wie Frank im Haus vor ihm steht, Nase an Nase und ihn am liebsten erwürgt hätte. So, Mann, gib doch das einfach zu. Ich meine, was ist das? Also es ging wirklich um gar nichts. Das war eine Lüge ohne Vorteil. Deswegen, Frank hat sich mächtig über ihn aufgeregt damals. Hat ihn auch nur keinen reingeschlagen, weil wir in Therapie sind. Und ja, hebt er die Hand gegen ihn. Das war schon an der Grenze, dieser Streit, den die hatten. Ne? Das hätte auch schon Rauschmiss bedeuten können. Weil die Gewalt konnte schon fast anfassen. Auch wenn sie noch nicht ausgeübt war, aber das war schon da. Ja, dann war er irgendwie auch in Behandlung wegen seinen Knochen irgendwie. Und dann ist er auch zwischendurch auf Umzüge mitgefahren. Er konnte halt nicht alles machen, so mit viel Treppen und so. Das war nicht so richtig. Da hatte er immer irgendwelche Probleme. Oder vorgeschobene Probleme. Ich weiß nicht. Ich meine, jetzt 14 Jahre später geht er immer noch gerade. Also so richtig schlimm können die Knochen nicht gewesen sein. Er ist auch eine faule Sau. Wie gesagt, er stellt sich lieber hin in irgendeine Ecke und kauft und verkauft irgendwas. Aber Möbel schleppen ist so gar nicht seins, nie geworden. Er ist ein Ticker, durch und durch. Und dem ist ganz ruhig geworden. Wie gesagt, er hat so viel Stress gehabt wegen seiner Lügerei überall. Immer wieder hat er ein paar eine Backen gekriegt von irgendwem in den letzten 10, 15 Jahren. Ich glaube, er hat es gelernt mittlerweile. So. Ich habe schon jahrelang nicht mehr gehört, Carlito hat Scheiße gelabert. Das kam schon ewig nicht mehr um die Ecke. Ich muss dir vorstellen, bei mir war das so, eine gute Bekannte, eine Schwarze, sitzt mit ihrer Freundin am Tresen und trinken was. Und neben ihr sitzt so ein Typ voll besorgt über sein Bier. Und draußen fährt Kripo mit Blaulicht vorbei, genau in die Richtung, wo ich wohne. Ich habe da 2-3 Straßen weiter. Die fahren bestimmt zu ihm. Die kennen den gar nicht so. Wie kommst du denn da drauf? Ja, hat mir Carlito erzählt, der wohnt doch hier vorne und der andere wohnt da hinten, die fahren jetzt bestimmt den abholen. Voll besoffen, ne? Okay, direkt eine Frage wusste sie schon, wer gelabert hat. Hat er dann auch nicht abgestritten, als ich bei ihm zu Besuch war. Er hat Scheiße gelabert. Hat seine Klatsche dafür gekriegt und gut. Seitdem ist bei mir, über mich hat er nie wieder Blödsinn geredet. Aber ich weiß von anderen, Frank ist auch nochmal mit ihm aneinander geraten wegen irgendeiner Scheiße, die gelabert worden ist. So. Aber wie gesagt, mittlerweile, die letzten Jahre, habe ich nichts mehr gehört. Wir grüßen uns auch wieder. Ja, wir haben uns ja jahrelang, ja, missachtet oder wie sagt man das? Ignoriert auch. Den gab es gar nicht. Der war irgendwann nach ein paar Jahren wurde es wieder ruhiger. Dann ging das wieder mit ihm. Wie gesagt, also viel erfährt er von mir nicht mehr, aber ja. Man grüßt sich wieder. Der ist auch bald weg. Er ist bald den Spalt überspruten, der kommt nicht wieder. Weil seine Bewährung abgelaufen ist, die letzte. Würde ich an seiner Stelle auch machen. Vor allem, die wohnen da ganz toll. Der wurde ja abgeschoben, auch in der Zeit, wo der mit dem einjährigen Zwilling von Sonny zusammen war. Und die ist mitgegangen. Die sind erst aufs spanische Festland und dann auf Mallorca haben die gewohnt. Irgendwo da in so einem Café Mallorca, da waren wir auch zu Besuch. Die Geschichte kommt später noch. Entgiften am Strand, was für ein Quatsch, Alter. Voll anstrengend, die Hitze. Ging gar nicht klar. Der hat mich lange begleitet, irgendwie. Der war immer da, dadurch, dass der so lange auch mit der Schwester zusammen war. Im Grunde mein Schwager, fast schon. Und ja, waren 3 Jahre waren die in Spanien, als er abgeschoben worden ist. Die waren 3 Jahre weg. Dann durfte er wiederkommen. Er hatte 3 Jahre Deutschlandverbot. Musste ausreisen. Ja, also es kam immer wieder dann halt auch in dieser WG, bei Elrond, in dieser Therapie-WG, kam es dann immer wieder auch so. Irgendein kleines Scheiße ist halt immer, also ich sag jetzt mal immer gelogen, aber halt bei Dingen gelogen, die voll unnötig sind. Du sagst doch einfach, ist doch gar nichts los. Ja, habe ich gemacht, sowas zum Beispiel. Dabei hat er es noch gar nicht gemacht. Bring mal Post weg, ja, habe ich gemacht, ja. 3 Tage später siehst du bei ihm auf dem Nachttisch im Zimmer liegen. Ich meine, sowas jetzt, das ist nur ein dummes Beispiel. Aber solche Dinge, statt zu sagen, nee, habe ich vergessen, mache ich gleich. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, nee. Ja, und klar rege ich mich drüber auf, wenn ich ihn dabei erwische, auch wenn das völlig bedeutungslos ist eigentlich. Wie gesagt, das war immer wieder mein Thema im Haus. Er und sein Lügenmaul. Baron Münchhausen. War sein Beiname da. Hör auf, steig von der Kugel ab, du Idiot. Glaubt dir sowieso keine Sau. Das wird dann irgendwann ja auch so, wenn du einen ständig beim Lügen erwischt, man kann ja labern, was er will, ist völlig uninteressant, ist sowieso alles gelogen. So. Das hat er geschafft in den letzten Jahren, dass das bei mir weggegangen ist, dieses Gefühl ihm gegenüber, mit dem brauchst du gar nicht reden, der lügt, sobald er atmet, ist schon gelogen. Aber mittlerweile habe ich auch zwischendurch die letzten Jahre, also die letzten 2, 3 Jahre, wenn ich ihn getroffen habe, habe ich auch mal stehen geblieben, eine halbe Stunde mit ihm gequatscht. Und wir haben das von damals auch schon bequatscht, den ganzen Scheiß. Er weiß auch, hat er falsch gemacht. Und ja. Dem geht es heute relativ gut. Ne? Der ist immer noch, glaube ich, minimalst im Programm. Der entgiftet aber und fliegt dann zurück nach Hause in Mamas Schoß. So. Dem geht es auch gut. Also, da braucht man sich keine Sorgen machen. Der geht hier nicht weg, bevor die Kasse nicht stimmt. Auf gar keinen Fall. Frank und ich waren dann, also wir waren schon gespannt, aber so wirklich dazugehört vom Rest des Hauses hat keiner mehr. So, ja klar, so kleine Verträge. Und wie gesagt, Carlito ist potenziell immer gefährlich, wenn der was weiß. Ich meine, bei ihm kann man immer noch sagen, der labert schon wieder Scheiße. Aber es ist schon blöd, wenn man durch ihn in den Fokus gerät. So. Aber ja, also ich habe auch nicht aufgemacht. Ich weiß, er hat, glaube ich, auch seine Heroinrückfälle da gehabt, Folie geraucht und so. Ist mir auch scheißegal. Muss ich auch selber wissen. Solange der Rest des Hauses keinen Aufstand macht, sowieso, ach, wenn ich es dann, wenn die Gruppe es erfährt, tue ich auch so verdutzt wie alle anderen. Und hoffe mal, dass er nicht sagt, er weiß es. Aber ja, kann man sich halt nicht drauf verlassen. Deswegen bei Franken kann ich mich blind verlassen. Egal, was ich mache. Der wird bis zum Schluss mich in Schutz nehmen. Selbst wenn er dafür auch die Therapie verlassen muss. Ja, ich hab Bild vor Augen immer von ihm gehabt. So. Und im Grunde hatte er sich, bis ich ihn getroffen habe, auch nicht verändert, außer dass er älter geworden ist. Der Alte ist gewaltig groß. Immer um die 100 Kilo rum, wenn er schlank ist gerade. Um die 100 Kilo, 90, 95 mindestens. Am Schnauzer. Richtig alte Schule, so wie man sich die vorstellt. So, alter Hauerding, so. Choleriker vom Herrn. Also wenn er irgendwo reinkommt, wird es dunkel. Seine Stimme ist auch genauso mächtig wie seine Erscheinungswelt. Ja, und über das, wie er aussieht, regelt er auch alles. Er fragt einmal nett, also freundlich, mit einem leichten Unterton. Und ja, wenn die falsche Antwort kommt, dann nimmt er dich vor den Hals und fragt dich nochmal. So ist der Alte. So hat er meinem Halbbruder die Lehrstelle besorgt. Nimmt den Meister der Werkstatt einfach vor den Hals, nachdem der Junge zweimal zurückkommt und sagt, ich habe die Lehrstelle nicht gekriegt. Wie hast du nicht gekriegt, Mann? Ich bringe da 3 Autos hin. Checkheft gepflegt in der Werkstatt. Warum kriegst du die Lehrstelle nicht? Du bist so blöd. Fährt selber hin. Eine halbe Stunde später hat der Junge den Lehrvertrag. Und der Meister ein paar blaue Flecke. Hat meine Mutter dann ausfindig gemacht, eine Nummer rausgefunden und. Über sie hat er dann versucht, an mich ranzukommen. Sie hat gesagt, ich frage ihn erst, ob er Bock hat, überhaupt dich zu sehen. Hat mich natürlich dann auch, hat mir das erzählt und hat, ja, wie gesagt, hat mich gewarnt. Du weißt, der Alte ist, wer er ist. Er wartet dir nicht zu viel. Blub, blub, bla. So. Lass dich auch nicht zu viel auf ihn ein. Ja, der Alte kam. Wie gesagt, ich habe ihm dann, Mama hat ihm dann meine Nummer gegeben, dann rief er irgendwann an, dann habe ich ihn am Apparat gehabt, so, und dann sagt er, ja, ich bin in 2 Tagen sowieso in der Nähe, geschäftlich, was auch immer er da gemacht hat. Ich komme dann eben rein. 3 Tage später oder so, hat er am Telefon angesagt. Er wusste aber auch, dass ich im Haus bin. Und 2 Stunden später stand er schon da. Er war schon in der Stadt. Bei dem Anruf. Er hat aus der Stadt angerufen. War dann noch was essen und ist dann dahin gefahren. Er hat halt auch diesen saarländischen Dialekt, ne? So. Die sagen zu Menschen nicht der oder die, sondern das. Das Fritz, das pennt schon wieder. voll merkwürdiger Slang, aber irgendwie auch lustig. Ich hatte ja mit Mama gesprochen und sonst war jetzt keine Überraschung mehr, dass der sich melden wird und dass der vermutlich auch auftauchen wird. So, das war schon klar, Mama hat schon gesagt, der macht sich direkt auf den Weg. Ja, und sie hat ihm halt Nummer und Adresse gegeben dann, ne? Ja, und dann rief er an, als er schon in der Stadt war. Ja, ich habe 2-3 Tage hier irgendwie geschäftlich, sagte er was von 2-3 Tagen. Habe ich damit gerechnet, okay, der kommt dann erst in 2-3 Tagen hier runter und kommt dann mal rein. Das ruft man mal vorher an. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ey, dein Vater ist da. Ich sag, wie? Ja, ich weiß, also da hat er mich dann auch, so ist er halt, ne? Der überrumpelt dich. Der kommt und dominiert. Punkt aus. Das ist seine Aufgabe. Also, so ist er halt. Ein kurzes Bild, um Ihnen einmal zu zeigen, wie er ist. Er kommt in die Küche rein, seine zweite Frau, die Mutter von meinem Halbbruder, am Kochen, die kocht gut, voll 4 Töpfe auf mir. Er guckt in den einen rein, in den nächsten rein, in den nächsten rein, jetzt passt ihm alles nicht. Die heißen Töpfe mit dem Arm so, klatsch einmal quer durch die Küche, mach sauber, ich gehe zum Imbiss. So eine Dinger, einfach so. Er ist ein Choleriker, das ist mein Alter. Nee, ich hatte keine Zeit, mich also noch mehr darauf vorzubereiten, auf diese Emotionen, wenn der dann reinkommt. So, wie gesagt, aufgelegt, hab gedacht, ja, 2-3 Tage. Ja, 2 Stunden später, 1,5 Stunden, 2, vielleicht 2,5 Stunden später stand er in der Hütte. Lass ein Bier trinken gehen, sagt er. Im Büro. Ich sag, wir dürfen hier nicht trinken. Wie? Ihr seid doch nur wegen dem anderen Scheiß hier, sagt er, oder? Habt ihr alle mit Alkohol? So ein Quatsch. Wir gehen was essen, ich trinke Bier. Du kannst ja Cola trinken, sagt er. Also macht sich dann direkt lustig, so steht mittendrin und macht sich einfach lustig über die Leute. So, man guckt ja auch auf alle runter, ne? So, seine Position, immer das gleiche Bild mit ihm. Da hast du dir ein paar Assis aus oder ein paar Vögel ausgesucht, sagt er, als ich mit ihm im Auto saß, was essen gefahren. Da hast du ja eine Truppe um dich versammelt, sagt er, meine Fresse, was für Idioten. So. Also, das sind die ersten Sätze, die von dem Alten kommen. Auch nicht in den Arm nehmen oder so. Einmal auf die Schulter. Tsch, na Junge, alles klar. Brich mir nicht die Schulter, du Arsch. Ja, das ist der Alte halt, ne? Das ist ein Wichser. Er nimmt Menschen nicht für ernst. So. Er muss so groß sein wie er. Dann unterhält er sich auch normal mit dir. Aber alles, was kleiner ist, das nimmt er nicht für voll. Ich weiß nicht, warum es einfach so war. Seine eigene Familie nicht. Nein gibt es für ihn auch nicht in seinem Wortschatz. Nur für sich selbst, wenn er es ausspricht, ist Nein okay. Nein von anderen gibt es gar nicht. Er stellt auch keine Fragen. Der gibt macht eine Ansage. Immer, immer. Der stellt ganz selten mal eine Frage. Hier, du musst jetzt das und das machen. Ja, ich habe aber keine Zeit, ist mir egal. Du hast jetzt die und die Aufgabe. Komm, ich gebe dir 100 Mark. Laber nicht. Sieh zu. Er regelt alles über Geld oder Gewalt? Alles. Wenn er es mit Geld nicht kriegt, dann haut er halt rein. Klar, ich wollte den Chaoten sehen. Mal. Ich wollte ihn mal in echt erleben, jetzt wo ich erwachsen bin. Und ihm eventuell auch was entgegensetzen kann. Also, ja. Zu der Zeit ging es ihm noch richtig gut. Der hätte mich einfach in der Mitte durchgebrochen. So. 10 Jahre später sah die Sache schon ein bisschen anders aus. Oder 8 Jahre. Ist alt geworden jetzt. Aber ja. Schon Kaliber, der Kerl. Wie gesagt, ist halt Choleriker und hat eine ganz niedrige Hemmschwelle. So, was Gewalt angeht auch. Ne? Bei dem ist es genau das gleiche wie bei Richie, du siehst es im Gesicht auch nicht. Das klatscht einfach plötzlich. Aber richtig. Oder gerade noch freundlich gelächelt hat. Freundlich gelächelt mit dem Gesicht, das war sowieso nochmal eine Nummer für sich. Freundlich. Sieht immer schon aus, als wenn du dem nicht im Dunkeln begegnen willst. Also ein richtig alte Schule-Kerl, so. Die heute halt um die 60, 65, um die 70 rum sind. Die aber noch vor 10, 15 Jahren, egal wo sie hingekommen sind, ihren Platz hatten. Weil die Leute einfach Platz machen. So eine Type halt. Ja, das war auch der Punkt, worum meine Mutter früher drauf angesprungen ist. Der Kerl macht einfach Eindruck. Der lässt sich nichts bieten, der lässt sich nichts gefallen. Was er will, kriegt er. So. Und so ist meine Mutter damals an ihm hängen geblieben als junge Frau. Hat aber schnell erkannt, dass es ganz schön stressig ist mit dem Typen. Wie gesagt, 4 Jahre und dann war es vorbei. Ne? Ja, und dann stand er da in der Hütte und er erzählt einem, wir gehen jetzt halbe trinken, ein bisschen was essen noch vielleicht nochmal. Ja, dann war ich hier am Berliner Platz da unten, ein bisschen über die Kreuzung zum Neumarkt hin, da war auf der Ecke so ein Italiener irgendwie. Innen drin war alles mit Naturstein und so wie so eine Tropfsteinhöhle und mit Holz und so war das aus. Ich weiß nicht. Den Namen weiß ich nicht mehr. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Ja, da wollen wir dann essen. Ich eine Cola getrunken, er 3 Bier oder so. Ganz normal setze ich dann ins Steuer, fährt mich zurück. Gar keine Frage. Auch noch eine halbe Kiste Bier, setzt er sich hinter Steuer, ist ihm scheißegal. Nur Kiffen verträgt er nicht, dann muss er rechts ranfahren. Hat einmal in seinem Leben probiert, sagt er. Muss er rechts ranfahren, ging gar nicht klar für ihn. Die ganze Brücke ging so, sagt er. Muss er, hat er erstmal von der Brücke gereiert. Das ist irgendwie schon 30 Jahre her oder so. Von der Brücke gereiert und nach 3 Stunden herumgelungert, sich den Wind ins Gesicht blasen lassen, bis er wieder einigermaßen zurechtkam und dann ist er erst weitergefahren. Naja, aber 5 kurze und ein paar Bier sitzt er sich stumpf in der Steuer. Damals zumindest. Ja, und hat mich da schon ausgefragt. Also erstmal hatte ich ganz eine Menge Fragen an ihn. So, wieso ist das nicht, das nicht, das nicht. Aber er hat angefangen zu erzählen. Und ich habe rausgehört, der hat alles mitgekriegt. Ich konnte ihn dann gar nicht mehr vorwerfen, wo kommt das plötzliche Interesse her. Er wusste alles. Also nicht im Detail, aber er wusste fast alle Stationen, wo ich bis dahin schon gewesen bin. Der hatte, als ich mit dieser Wette zusammen war, da kam er auch mal an, da habe ich ihn ja gefragt, hast du Geld? Nein, alles klar, aufgelegt. So. Und dann rief er nochmal an und dann ging sie ran. Ich sage, frag ihn nochmal, wenn er kein Geld hat, soll er sich verpissen. Ja, ja, ja. Er sagt, hast du Geld? Nein, habe ich nicht. Ja, alles klar, tschüss. Und dann hat er sich ja dann nach dieser Zeit auch bis dann nie wieder gemeldet. Später hat mir seine Ursel erzählt, der saß 10 Jahre irgendwie am Küchentisch, hat geheult jeden Abend. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei den Typen. Geht gar nicht. Aber irgendwas hat ihn wohl bedrückt. Sie hat es wahrscheinlich überspitzt. Der saß aber deprimiert zwischendurch da, hat gesagt, Mann, wieso komme ich nicht an den Jungen an? Ja, ich war auf für pestig eingestellt. Lass mich mal besser in Ruhe. Ja, und dann bei Errond habe ich mir gedacht, was soll's, ich gucke mir den mal an. Kommt gerade auch klar, jetzt kann er ruhig mal kommen. Vielleicht bringt er vielleicht tatsächlich ein bisschen Geld mit. Ich weiß, er schuldet meiner Mutter noch viele Tausender Unterhalt. Hat er ja im Bau gesessen, fast ein Jahr dafür, wegen Unterhalt. Geht lieber im Bau, als zu bezahlen, der Wichser. Hat immer genug Geld dafür gehabt. Glaubt man nicht, dass der das nicht hätte bezahlen können. So ist er auch wieder dann über mich rangekommen, hat meiner Mutter erzählt, so, ja, wir treffen uns, ich gebe dir das Geld, das ist dir schuldet. Machen wir einen Vergleich irgendwie, ich gebe dir einen guten Anteil davon direkt auf Mal im Bar und dann lässt du das unter den Tisch fallen. Ja, hat er nie bezahlt. Hat er nur versprochen wieder. Ja, und da hat er mich schon abgecheckt, so, was geht denn hier, wenn du hier rausgehst und wie lange dauert das noch und. Für mich ging es nur erstmal, ich will den Typen mal kennenlernen, in echt jetzt dann auch und mir ein eigenes Bild machen, ob ich den gebrauchen kann in meinem Leben oder nicht. Im Grunde hat er mir den Wind aus den Segeln genommen, indem dass er wirklich so gut wie alles wusste. Der wusste Fechter, der wusste alles. Der wusste Hameln, der wusste von den Drogen, der wusste von den Mädchen. Also diese Wett zum Beispiel, die hat er mitgekriegt, die Spanische am Anfang hat er mitgekriegt. Der wusste so ziemlich alles. Mann, der stand am Goetheplatz mit dem Auto, hat geguckt. Der stand auf dem Goetheplatz, der hat mich gesehen. In echt. Und hat mich nicht angesprochen. Hat er sich nicht getraut, er wusste nicht wie vielleicht. Oder mich einfach so zu überfallen, so mit dieser Ankündigung so bei Errond und dann der Überfall, das ist seine Nummer. Aber so, das ist ja auch für ihn was Persönliches. Das hat ihn vielleicht doch ein bisschen beschäftigt. Wie mache ich das jetzt am besten? Er wusste genau, wie ich bin. Und genau das, deswegen wollte er auch aufs Verrecken den Kontakt herstellen. Weil das war eine Möglichkeit für ihn. Und das hat mich dann auch ihm näher gebracht. Ja, kann ich so sagen, ja. Der hat sich gar nicht nie für mich interessiert. Er wusste immer alles. Immer dann auch, wenn es aktuell war, hatte ich so die Phasen auch in seinen Abschnitten mitgekriegt. Es war ja nicht nur einmal ein Rückblick für ihn oder ein Draufblick so und irgendwo Informationen sammeln. Wer denn? Mama? Gibt ihm doch keine Informationen, was mit mir los ist. Der wusste aber alles. Frag mich nicht, was er alles in die Wege geleitet hat, wie oft er auf der Lauer lag und mich gesehen hat. Ich habe keine Ahnung. So, er hat gesagt, sehr oft. Ich habe dich ganz oft beobachtet. Ich sage, wie, du hast mich beobachtet? Ja, was heißt beobachtet, sagt er. Aber ich habe dich in das Haus rein und rausgehen sehen und dich dann in der Menge irgendwo verloren, wenn ich dir hinterhergegangen bin. Ja, und somit war die Bindung hergestellt. Die Brücke geschlagen. Ja, mein Vater ist wieder da. Und so uninteressiert ist er ja gar nicht. Ja, und ein schräger Vogel ist er aus, dem kann ich voll gut leiden, so ein Scheiß. Ja, allein die Fresse und wie er ist, ich mag das auch. So. Bei ihm das Blöde ist, wie bei vielen anderen, die so sind wie er, die machen das überall, auch zu Hause und das ist halt kacke. Da bin ich anders. Ich scheiß nicht, wo ich esse. Und aus ihm ist das egal, er ist eine Potsau. Er macht überall Randale. Willi war halt irgendwie, ja, ganz normal irgendwie, trotz seiner Sucht. So, ne? Das hat ihn schon auch irgendwie interessant gemacht. Das war was Neues für mich. Leute, die so süchtig sind und trotzdem ganz normal sind irgendwie, ne? So, alle anderen Süchtigen um mich herum waren ja meistens irgendwie voll die Chaoten und Knackis und ja, durch und durch kriminell und der gar nicht so, ne? Überhaupt nicht. Der hat sein Geld verdient für das, was er geturnt hat. Und irgendwie ging es ihm ja phasenweise ganz bestimmt auch draußen richtig dreckig, wo er alles verballert hat, was er hatte. Und dann hat er sich wieder aufgerappelt, irgendwie immer wieder so klarkommen zwischendurch. Er war Tischlermeister, ne? Und hat immer gearbeitet, sein ganzes Leben. Ja, und der wollte halt wirklich klarkommen, ne? Irgendwie. So, der war da ernsthaft dran, so. Und der hat mir die ganze Zeit vorgelebt, so, dass das dass sich das, das lohnt sich auf jeden Fall, klarkommen und so, ne? Und auch normal sein dabei. Ja, mit dem konntest du gut reden, ne? Der hat, hat einen unglaublich großen Wortschatz auch, der war ziemlich intelligent. Mit dem konnte man gut analysieren, so, was macht das mit einem und so. Und halt die Situation, die man im Haus aushalten musste, so, weißt du? Tierisch Suchtdruck hast oder so als Süchtiger. Und Stoff ist eigentlich ganz nah, Geld hat man auch. Und ja, der hat geredet halt, ne? Auch genau über sowas. So. Er hat das angesprochen, wenn er total fickrig war, ne? Und das, jetzt muss immer ein bisschen besser auf mich aufpassen, sonst wäre ich rückfällig, Leute. Sowas hat er halt auch gebracht, ne? Sowas wäre mir zu der Zeitpunkt noch nie über die Lippen gekommen. Passt mal jetzt besser auf mich auf, ich werde gleich rückfällig. So, das mache ich mir ja die Tür zu, aber das hat er schon hingekriegt, ne? Das wollte der so. Er hat seinen Hepatitis C behandeln lassen mit Interferon, weil er sowieso sehr depressiv irgendwie auch immer hat sowieso versucht, so viel wie möglich Ballast abzuwerfen und hat halt auch trotz seiner Depression immer wieder Phasen gehabt, wo er viel geredet hat, ne? Vor allem mit Einzelnen dann so. In der Gruppe war dann klar, okay, da ist was, da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein, der ist schon im Gespräch. So, also. Ich glaube auch mit dem Heiner und seiner Freundin, der Griechin, hat er auch sehr viel geredet, glaube ich. Die waren halt auch normal, ne, im Verhältnis zu mir oder zu Frank. So, keine Knackis und. Ich meine, die sind alle süchtig, aber in dem Punkt waren die halt doch noch völlig anders, so. Ja, das war einer der Charaktere, warum ich das da auch relativ lange halt oder bis zum Ende ausgehalten habe, ne? So, der hat mir gezeigt, dass man aushalten geht, so. Und vor allem, der ist ja noch viel einfacher, der muss ja für niemanden bleiben, nur für sich selbst, ne? Das war noch auch der springende Punkt, der hatte keinen Zwang im Nacken und ist trotzdem geblieben, obwohl ihn sein Suchtdruck oder, ja, seine Depressionen dann voll gefickt haben, ne? Und er am liebsten jeden Tag rückfällig geworden wäre. Ja, mit dem waren gute Gespräche möglich halt, ne? Ja, und sympathisch war der außerdem. So, ich mochte ihn gerne. Seine Mutter war schwer krank, glaube ich, und so, und lag im Sterben. Die ist ja auch gestorben in der Zeit. Da wurde da ja auch noch gerümpelt und so. Also der ganze Hof aufgeräumt und Möbel entsorgt oder untergestellt, die alles, was Willi behalten wollte und so. Und ja, ach, da gab es ein paar Sachen, so, die einknicken können im Leben, ne? Wie gesagt, Tod der Mutter, er hat dann sowieso Suchtdruck ständig, der war schwerstsüchtig auch, ne? Der hatte schon einen älteren Sohn, ich weiß es nicht mehr, er hatte auf jeden Fall ein Kind und war geschieden irgendwie. Ja, das hat ihm, glaube ich, gestimmt. Das hat ihm, glaube ich, auch noch schwer zu schaffen gemacht. Das war auch noch nicht so alt und ständig im Rechtsstreit wegen dem Kind, weil er süchtig ist und so. Und die Olle genau das benutzt hat angeblich. Oder wahrscheinlich, um ihn da zu drücken, ne? Stimmt, das war auch immer ein Grund, dass er seine Kinder, sein Kind sehen kann. Auch seit Jugendzeiten, ne? Angefangen mit Alkohol und Hasch und Gras und sowas. Also Gras später, aber. Hasch war dann irgendwann nicht mehr so sein, oder Cannabis überhaupt so, kam Heroin dazu, LSD-Erfahrungen auch in den Jahren, ne? Bisschen älter wie ich. So Mitte, Ende 70 war er schon Jugendlicher, fast erwachsen, ne? Da hatte der schon so die ersten Turns alle hinter sich. Ja, und seitdem immer, und Heroin ist halt geblieben, ne? Also Heroin war sein Favorite, so. Mit Koks hat das nicht so, wird er wahnsinnig von. Das ist ihm zu anstrengend. So meine Nase, ja, aber geballert, weiß ich, ich glaube nicht. So ein geraucht hat er auch ungern. Also er hat schwarzen Tabak geraucht, aber Folien oder so wollte der nie rauchen. Hat immer geballert. Ja, und man konnte halt auch sehen, ne, dass der sehr, ja, auch sehr sauber war im Umgang mit seiner Sucht. Also der sah nicht total vernarbt aus nach 20 Jahren Ballern, ne, sondern schön sauber, der hat sich morgens, mittags, abends einen Druck gemacht, hat seine Arbeit nachgegangen den ganzen Tag, ganz normal gelebt, gegessen, geschlafen, also den ganz normalen Alltagsrhythmus von einem, der arbeiten geht, ne? Und dann viel in der Werkstatt verbracht, Meister. Viel Zeit, in der, eigentlich immer nur, hat sich seinen Stoff auch liefern lassen. Ne? Hatte so zwei, drei Jungs, die ihm das gebracht haben. Nur in Ausnahmefällen bewegt er sich mal aus einer Werkstatt raus. Dickes Auto wollte im Grund, so weiß nicht, so ein 300er Mercedes. Motorrad, ein dickes hat er sich noch gekauft in der Aeron-Zeit, ziemlich am Anfang schon. Das dicke ist eine schnelle Maschine. Ja, und der hat schon viel geredet und trotzdem irgendwie. Ja. Hat es nicht gelangt für ihn. Also der ist nach mir entlassen worden, dann war irgendwie ein Jahr rückfällig oder ein halbes Jahr, Jahr oder so. Und dann war der wieder bei Aaron. Also nicht mal, wahrscheinlich nur ein halbes Jahr, weil Frank hat ihn noch wiederkommen sehen. Irgendwie. Ist kurz nach mir, ist er wohl abgehauen. Also, was heißt kurz nach mir? Ein paar Monate nach mir. Und, oder kurz nach Franks Auszug irgendwie ist er wiedergekommen. Man hatte ja noch Kontakt, wir haben ja noch mit dem anderen Umzugsunternehmen gearbeitet. Wir schieben uns ja Aufträge zu mit Elrond. Also nach meiner Entlassung. Und in der Zeit, ich habe das auch gehört, also ich habe da ja noch Kontakt hingehabt. Der ist in, irgendwann kurz nach Franks, um die Franks Entlassung rum, irgendwann ist der nochmal wiedergekommen. Geredet habe ich mit dem schon viel mehr als mit den meisten anderen. Das hat sich auch angefühlt, als wenn man dem was erzählen kann. So, ne? Das, also, ich habe ihn ja auch erlebt. So. Der redet nicht über andere. So. Also kann man dem ruhig was erzählen. Vor allem, wenn man dann, vermutlich werde ich dann auch noch dazu gesagt, also erzähle es keinem. Irgendwie so. Aber ja. Ja, ich habe dann auch so Suchtdruck eingeräumt, so wenn er drüber geredet hat, das klar, hat jeder und ganz normal muss man durch und so. Ja, und wenn man sowieso dann viel drüber redet, dann kommt ganz bestimmt auch der Suchtdruck, ne? Also man labert sich dann ja auch heiß, ne? Das schwenkt dann ja ganz schnell um, das Gespräch. Von niedergeschlagen mit Suchtdruck, durch Suchtdruck, wenn man sich mitgeteilt hat, plötzlich hat man einen Verbündeten und dann wird das wieder eine lustige, aber. Komm, wir werden gemeinsam rückfällig, nur mal, kann ganz schnell so passieren. Ne? Ist mit ihm nicht passiert, aber ja, theoretisch, also bestimmt sind die Gespräche meistens am Ende so in diese Richtung geendet, so ein bisschen mit Humor genommen nochmal und jetzt komm, raff dich auf. Also wirklich viel von mir habe ich, glaube ich, noch nicht preisgegeben, auch wenn ich mehr mit ihm geredet habe, aber über ihn. Aber ich habe mir halt ganz viel für mich auch irgendwie im Unterbewusst rausziehen können. Ne? Ja, mit dem habe ich auch geredet, als das dann mit Mama und Papa war, so als mein Vater wiedergekommen ist und so. Das hat er alles mitgekriegt. Die haben mich auch gewarnt, ne? Weil ich habe ja erzählt, was Mama sagt über meinen Alten. Und dann kommt er und die haben den ja auch erlebt. Und ja. So, das war dann auch schon, der fragt dann auch mal nach und so, wie geht's dir jetzt damit und so, ja. Also wie gesagt, mit dem waren schon Therapiegespräche schon möglich, auch für mich so halbwegs auf jeden Fall. Wie gesagt, das meiste in der Zeit ist ja noch unterbewusst bei mir passiert, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass da was passiert. Irgendwie so, ich habe ja auch nicht hingeguckt so richtig. War halt recht einfach, das auszuhalten für mich so dort in dem Haus. Das war der Grund. Willi war ein Riese, Willi war groß. Ja, für einen Mann Anfang 40 auch recht kräftig. Also war ja auch clean, ne? Und hat mitgearbeitet, hat getragen, ist halt Führerschein gehabt, LKW-Führerschein auch. Und natürlich, der gefahren ist, hat er, ich habe Wehwehchen hier und Wehwehchen da, aber noch nicht ganz so schlimm. Der hat schon mitgearbeitet, muss man sich nie drüber aufregen. Aber der hat dann mit Absicht diesen Platz gekriegt, nur noch packen. Also fahren und packen. Abladen, aufladen, also annehmen die Sachen und runterreichen vom LKW. Er hat es ja auch reingepuzzelt. Also er weiß auch genau, wann er was wegnehmen kann. Ist ja auch wie, also auch fähig, arbeitsfähig. So. Wie gesagt, Tischlermeister, ne? Der kann arbeiten, der Typ. Ja, und halt, war halt auch sehr bei sich, ne? Der hat nie auf die anderen großartig geguckt, so, ne? Was dem für Verrissen, der war viel bei sich halt, ne? Der hat auch ungern mitgemacht, dann, wenn sich die Gruppe auf einen eingeschossen hat, wie auf Heidi zum Beispiel, wenn sie da ihre Attacken hatte und so. Das wurde ja mit der noch schlimmer, halt später dann der Heinz ins Haus gezogen kam. Die wohnen ja im Pärchen, ganz schreckliche Nummer. Der Karl, das war nochmal eine Type für sich. So ein kleiner, ein bisschen höher, geht mir ein bisschen über die Schulter. Recht kräftig, auch wie alt war der? Mitte, Ende 30 wird er gewesen sein. Mitte 30, ja, schwer zu schätzen, so 33, 35, 36, so rum. Nur so ein Cäsarkranz hier auf dem Kopf, hier oben nur noch ein paar Stoppeln. Ansonsten Glatze schon. Eine leicht quäkige Stimme irgendwie. Voll der merkwürdige Typ. Der hat sich immer tierisch aufgeregt über jeden Scheiß. So ein kleiner Rohrspatz hat er immer geschimpft. Das schlimmste Bild oder das markanteste Bild von dem ist einmal, wir kommen zum Morgen, der Frühaufsteher. Steht schon um 5 Uhr auf oder so. Oder 5:30 spätestens. Und dann steht er morgens um kurz nach 6 in der Küche und brät Fisch. Die ganze Truppe kommt runter und dann kommt er morgens gerade aus dem Bett in eine Küche, in der Fisch gebraten wird. So, hast du überhaupt keinen Nerv drauf. Kaffee kommt ja sofort hoch. Dann weiß ich noch ganz genau, gab es eine Gruppe, gab es zweimal Gruppe für. Bis er dann Verbot gekriegt hat, morgens zu kochen. Ich weiß nicht, kannst du was anderes essen als Bratfisch morgens? Ganz komische Essgewohnheiten, der Vogel. Ja, ein guter Arbeiter. Also der hat dann bei den Umzügen hatte der hauptsächlich die Aufgabe, Schränke, Küchen abzubauen und wieder aufzubauen. So ein Küchenabbau, das dauert schon und muss da auch ein bisschen was drauf haben. So eine Küche. Und ja, wird dann ja auch immer, die passt meistens nie in die neue Küche rein, so wie sie vorher gestanden hat. Deswegen musste er immer neue Arbeitsplatte besorgen, neu zuschneiden, Ausschnitte machen, etc. Also so ein Kram. Ja, und er konnte das mit Willi zusammen, hat er das viel gemacht. Wenn Willi mitgearbeitet hat, wenn LKW leer ist, nur noch Schränke aufbauen oder Küche noch muss fertig aufgestellt werden, hat Willi dann immer noch mitgeholfen. Aber der war fähig, der hat das alleine auch gut hingekriegt, hat ab und zu mal einen gerufen, halt mal eben fest, kurz festgehalten, ansonsten hat er alleine montiert. Immer mit Trittleiter, weil ja recht klein. Er war ein komischer Typ irgendwie. Ja, der hat sich immer bei der Arbeit über irgendwelche Leute dann aufgeregt. So, wenn du nicht genau das. Das ist so ein 1000-prozentiger, was Arbeit angeht auch. Mit dem habe ich mich auch immer wieder meine Haare gekriegt. Aber nichts Besonderes, einfach nur, weil er mir auf den Sack ging, dann mit seinem Ton oder so, den er dann auch an der Arbeit am Leib hatte oder so. Der schnell, also hat schnell einen komischen Ton am Leib gehabt, wo ich gedacht habe, Alter, wer bist du denn jetzt? Merk's mal. Ja, ansonsten habe ich mich gut mit dem verstanden. Der hat auch nicht Therapie gemacht. Der war auch nur da irgendwie. Der hatte auch keine. Ich glaube, der hatte keine Auflage. Der hat sich dann bei Elrond später dann wahrscheinlich seine Strafe gefangen oder bei seinem Abschied von Elrond. Seine Sucht auch ausschließlich Heroin. Ich glaube aber, der hat geraucht. Das war auch ein Raucher. Der hat schon geraucht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der irgendwie großartig nah an meine Arme gehabt hätte oder so. Aber man sieht das ja, wenn man zusammenarbeitet und so über Wochen, Monate. Ich glaube, das waren Raucher. Ja, und Pillen und Alkohol halt auch und sowas. Ne? Ja. Der dann irgendwann, wir hatten einen neuen Mercedes gekriegt, einen Kastenwagen mit Rampe auch richtig, mit Hubrampe. Und den hatten wir, glaube ich, ein paar Wochen erst oder so. Und hat er den geklaut, hat nachts die Kasse geklaut, hat im Büro gearbeitet. Zwischendurch hat er Vertretung da gemacht, hat den Büroschlüssel, hatte den Büro für den Geldschrank oder für den Stahlschrank da, so ein großer Blechschrank. Und hat die ganze Kasse mitgenommen für den ganzen Monat. Das war Anfang des Monats, sind gerade alle Überweisungen vom Abend und was da, die ganzen Gelder, die da eingehen, sind gerade angekommen. die heben das ab im Bar. Also im Bar haben wir das im Schrank liegen. Wird ja verbraucht über einen Monat von den ganzen Leuten auch. Ist die ganze Kasse gestoppt, der LKW gestoppt, ist losgefahren, hat sich verabschiedet mit der Kohle. Wird bestimmt schon in Osnabrück rückfällig geworden, hat sich bestimmt schon in Osnabrück Stoff gekauft. So. Hat irgendwo einen Unfall gemacht, voll dicht, und hat dann irgendwo ein bisschen außerhalb, so 20, 30 Kilometer außerhalb von Osnabrück, hatte einen Händler den Mercedes-LKW angeboten. Er hatte vorne rechts irgendwie einen Blechschaden und hat ihm den angeboten ohne Papiere. Papiere hat er nämlich nicht mit dabei gehabt, ohne Papiere für 1.000, 1.500 Mark. Und der hat natürlich sofort die Bullen angerufen. Hat den dann beschrieben, den LKW, wer das war, steht groß drauf, Elrond, für ein Leben ohne Drogen. Hat bei ihm nicht geklappt, hat er sich gedacht, okay. Ja, hat er da direkt dann angerufen, ja, hier war gerade so ein Vogel mit eurem LKW, hat also bei Elrond angerufen, bei der Polizei angerufen, und dann kam eine Streife wohl ein, haben das aufgenommen, was da passiert ist, und haben gefragt, wo ist der lang? Ja, der ist in die Richtung weggefahren, so sind sie hinterher, und ich glaube, einen Tag später oder so haben sie den dann gefunden, ganz in der Nähe. Auf so einem Feldweg an der Seite irgendwo abgestellt, vorne voll eingedellt und so. Ist ja nicht losgeworden, die Kiste, die Riesenkiste. Ist ja besser den kleinen Sprinter genommen. Aber den konnte er nicht nehmen, weil der LKW vorne stand und der Sprinter dahinter. Er musste erst den LKW rausfahren, hat bestimmt Schiss gehabt, das hat jetzt einer gehört. Da kannst du nicht mehr anhalten dann und nochmal den Wagen wechseln. Ein Sprinter hätte er wohl locker für 1.000er verkaufen können, eben. Auch ohne Papiere. Also ein eingedellten Lastwagen, wo riesengroß Elrond draufsteht. So, das ist ein bisschen blöd. Auf dem Sprinter stand das, glaube ich, noch nicht drauf. Der war auch recht neu. Da kam dann irgendwann später auch ein Schriftzug drauf. Ja, das war Karl, sein Abgang, ne? Den habe ich nur als Rohrspatz in Erinnerung, immer am Schimpfen. Und dann irgendwann war er weg, mit Kasse und LKW. Ach, da war bestimmt irgendwas, hat ihn tierisch aufgeregt. Bei dem war immer irgendwas, was ihn aufgeregt hat. So ein bisschen cholerisch auch so, ne? Und dann unzufrieden, weil er nicht turnen kann und. Und ich glaube, bei dem ging das um seine Beziehung, um seine Ehe irgendwie, dass der klarkommt. So, das war zu Hause gesetzt, du musst klarkommen, sonst funktioniert das hier nicht mit uns. Ja, mit dem Abgang hat es dann zu Hause bestimmt auch nicht lange funktioniert. Vielleicht ein Urlaub lang noch mit der Kohle von Elrond. Und dann war die Beziehung wieder, war der jeden Tag am Turn bestimmt, der Typ. Ja, der war auch richtig süchtig. Der hat also oft auch, Mann, jetzt, wie geil wäre das denn? Also, ne, war schon riemig immer, konstant. Das hat ihn nie losgelassen, die ganze Zeit nicht, sein Suchtdruck. Ja, kommt drauf an, auf die Art und Weise, wie es vermittelt wird. Meistens kriegen solche Leute irgendeinen aus der Gruppe, die mit jammern plötzlich oder die auch, oh ja, wäre geil. So, aber ne, wie Heiner und die Griechen, die machen das dann in der Gruppe zum Thema. Was, du hast schon wieder Suchtdruck, sprich doch mal, sag doch mal was und so. Ne? Also da ist immer wieder auch ein bisschen Therapie passiert, halt immer situationsabhängig, wer gerade ein bisschen aus der Reihe tanzt, emotional oder auch offensichtlich. So. Ja, war schon ein lustiger Tag dann, ne? Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe gesagt, ganz du kleiner Wichser, habe ich mir gedacht. Junge, klaut unsere ganze Kohle, wie frech er ist. Ne? Also das fand ich schon stumpf, dass er alles an Geld mitgenommen hat. Ne? Das zeigt ja, hat ja auch gezeigt, was er von der Truppe hielt, nämlich mal gar nichts. So, er hat jedem Einzelnen von uns in die Tasche gefasst. So. Das hat auch nicht lange gedauert. Wie gesagt, der Händler hat den dann auf Lichtbildern identifiziert. War ja klar, der ist weg, der LKW ist weg, da wird er angeboten. Ja, der sah ungefähr so und so aus. Ja, okay, das war der. Das war Karl. Ganz klar, der ist ja auch nicht mehr da. Also, das liegt sehr nahe, dass Karl das war. Was für ein Hund, Junge, hat sich einfach verpisst. Ich glaube, der hat knapp 20.000 Mark oder 18, kurz vor 20.000 werden das gewesen sein, die er aus der Kasse gezogen hat. Das Haus war ja auch ganz gut. Selbst die Freizeitkasse, stimmt, selbst die Freizeitkasse hat er mitgenommen. Wo alle immer so Geld reinstecken. Und in die Freizeitkasse ging zum Beispiel auch das Geld rein, wenn du ins Haus kommst. Und das Geld, was du in der Tasche, das geht in die Freizeitkasse. Das kommt der Allgemeinheit zugute. Ne? Da war immer gutes Geld drin. Wenn wir Sachen versteigert haben nach Umzügen, wenn 3, 4 Leute oder 2 allein nur ein gleiches Möbel haben wollten, das gleiche Möbelstück haben wollten, oder was auch immer, einen Bilderrahmen, irgendwas. Und dann wurde der versteigert für den Höchstbietenden. Ich hatte jeder Taschengeld, ne? Wurde eine Versteigerungsrunde gemacht. So bin ich zu meinem schönen Bauernschrank auch gekommen. Den wollten 3-4 Leute haben. Am Ende hat er mich 300 Mark gekostet. Was nicht schlimm ist. Aber ja, das hat er auch mitgenommen. Ich weiß nicht, da wären bestimmt 800 Mark, 1000 Mark, irgendwas sowas. War da garantiert drin auch. Hat er auch mitgenommen. Hat uns nichts gelassen, der Fixer. Sogar alles eingeräumt, sein Zimmer, das war komplett geräumt, hat alles mitgenommen, was er hatte. Alles in der Nacht noch in den LKW gepackt und weg war er. Ist ein paar Mal hoch und runter geschlichen, der Wichser. Hat keiner mitgekriegt, ne? Eigentlich geht ja nachts immer irgendwer irgendwann mal pissen. Ja, was machst du denn hier? Bist du am Backen, Junge? Das ist leider nicht passiert, hat keiner mitgekriegt. Nee, das Geld ist nie. Ihm wurde auch so spät erst wahrscheinlich zugegriffen, das war schon alles weg. Der ist irgendwann mal verhaftet worden für das Ding. Und vielleicht noch für ein paar andere Kleinigkeiten. Diebstähle hier, Diebstähle da. Wie gesagt, manchmal kann man ja sammeln auch so, bis sie einen dann wirklich bei der Verhaftung auch behalten. Dann. Sonst beim Diebstahl oder so, nimmst du Personalien auf, kriegst deine Anzeige und lass nicht laufen. Ne? Kannst du 5-6 Mal machen, bis sie dich dann behalten. Und die Kohle war einfach weg, ja. Es gab mehr, ich glaube, es gab irgendwie dann, ist ja auch karitativ, ich glaube, da gab es irgendwie eine Unterstützung für diesen Monat von irgendeiner Seite. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ich weiß nicht, wo das herkam. Aber wir hatten auf jeden Fall zu essen und Kosmetik, Rauch war, also Tabak und so, war alles dann da für uns trotzdem. Taschengeld ist, glaube ich, ausgefallen im Monat. Das gab es, glaube ich, nicht mehr. Direkt die Kohle draufgekommen, eine Nacht in den Schrank war sie weg, mit ihm zusammen. Also der Rest der Truppe war schon, ja, hat sich schon eingefügt so ins Haus. Und in die, also hat auf jeden Fall den anderen nicht so massig geschadet wie er. Das war der Einzige in der Zeit, der so einen Abgang gerissen hat. Hätte ja theoretisch dann auch immer wieder passieren können. Jeder, der ins Büro kommt, einen Büroschlüssel hat. Irgendwann, du musst den Leuten ja vertrauen. Du musst die Aufgaben ja verteilen. Und man guckt den Leuten halt immer nur vor den Kopf. Der hat keinen Büroschlüssel in der Tasche gehabt, wenn er das auch nur im Entferntesten angesprochen hätte. Dass er überlegt, hier abzubrechen, ist der Büroschlüssel sofort weg. Kommt dann alles dran, der Typ. Das ist potenzielle Gefahr fürs ganze Haus, das ist schon klar. Ja, war schon herber Abgang, hat uns alle ziemlich geärgert. Sandy hatte so ein Opel Corsa oder so ein Scheiß, so einen komisch roten irgendwie, so total verblasst die Gurke schon. Ja, und das war ihr Auto halt, ne? Ist ja auch zur Arbeit mitgefahren und so. So hat sie mich da im Haus besucht und dann die kam ja von Hinterlüstring. Mensch, wie heißt es denn da jetzt? Nattbergen, aus Nattbergen kam die. Hier Umfeld Osnabrück. Ist noch Stadtbusanbindung. Ja, aber mit dem Bus schon eine Tour, ne? So, vor allem muss umsteigen und dies und das, bis eine Stunde unterwegs und mit dem Auto für sie 8 Minuten von da hinten oder 10 Minuten. Ja. Ja, mit dem Auto sind wir dann auch die ersten Male. Ich glaube, wir waren zweimal da während der Elrond-Zeit bei meinem Vater. Also auf jeden Fall. Zweimal danach auch noch mal ein paar Mal, also wir waren öfter dort. Aber von dort, es gibt eine lustige Nummer noch. Die ist auch auf der Fahrt dorthin passiert. Bei der ersten oder bei der zweiten Fahrt. Ich glaube, bei der zweiten Fahrt. Wir unterwegs und sind 600 Kilometer fast auf den Punkt genau, von Haustür zu Haustür. Ne? Und wir auf der Autobahn unterwegs und sie schon beim Einsteigen, sie hatte Krämpfe irgendwie, Magenkrämpfe oder Unterleibskrämpfe, Unterleibsschmerzen. Und irgendwann konnte sie nicht mehr, sind wir auf dem Rastplatz draufgefahren. Ich habe ja keinen Führerschein dann. Und das, sie war aber sicher, das bleibt die nächsten Stunden so, was sollen wir hier machen? Sollen wir jetzt hier auf dem Rastplatz rumstehen? Bin ich gefahren, ne? Bin ewig kein Schaltwagen mehr gefahren. fahr los vom Rastplatz runter, viel zu schnell auch direkt, eingefädelt in den Verkehr, kaum auf der Bahn, geblitzt. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich wieder hinter dem Steuer saß und sofort geblitzt, sofort, kaum von der Raststätte runter. Auf jeden Fall, natürlich geärgert, aber scheißegal, durchgefahren, bis zu meinem Alten. Kurz vorher die letzten 5 Meter erstmal, damit er das auch nicht sieht, ist ihn auch gefahren, auf dem Hof drauf, weil der stand schon auf dem Hof, hat uns erwartet. Der hat gewohnt in einer Hausmeisterwohnung unter einer Schule. Also du bist so auf den Schulhof drauf, konntest du drauf fahren, da hat er auch vorne seine 4, 5 Parkplätze waren da auf dem Schulhof drauf. Und dann war hier oben so ein L-förmiges Gebäude und dahinter konntest du eine Treppe runtergehen und da war sein Wohnungseingang direkt unter der Schule. Nur so ein langer Schlauch. Nach rechts waren nur die Räume weg ohne Fenster, Badezimmer, Heizungsraum. So war eine große Heizungsanlage da drin, auch für die Schule und so. Und geradeaus am Ende ist sein Raum, seine Bar und so. Der hat dann eine eigene Bar aufgebaut und so ganz komische Perlen da vor der Eingang. Das war ganz komisch, so Hängeperlen. Und seinen Raum, wo seine Waffenschränke drinstehen. Er hat 2 große Waffenschränke gehabt. Und Schreibtisch und Bürokram und all so ein Scheiß. Und nach links gehen die ganzen Zimmer. Kommt vorne rein, hast direkt das Zimmer von meinem Halbbruder. Ja, dann der zweite Raum ist Küche. Zweiter Raum ist Schlafzimmer. Das große Schlafzimmer vom Alten und seiner Frau. Dann Küche, Wohnzimmer und hinten halt seine Bar dran. Ne? Sein Barraum, also so ein kleiner Vorraum nochmal am Ende vom Flur. Und dann hat er links nochmal einen Abgang. Sein Büro. Ja, perfekte Wohnung für das, was er gemacht hat. Unglaublich gut. Ganz von nirgendwo kannst du die Wohnung einsehen. Du musst so nah rankommen, dass man dich auf jeden Fall wahrnimmt. So, also einfach observieren aus der Entfernung, weil am kompletten Rand von dem Schulgelände, kompletter Rand auch hinten drumherum, komplett mit hohen Bäumen, richtig zu, die Sicht versperrt mit Hecken und so, kommst du auch nicht durch. Kannst du nicht durchklettern oder so. Auch perfekt für den Hund, der hat den Hund ja immer da hinten laufen lassen, auch auf der Wiese, den Bulli. Naja, wie auch immer. Da habe ich Ursel kennengelernt. Ja, die nennen ganz viele Ursel da im Saarland. Das sind alles Ursels. Herzlich, also die haben mich sehr herzlich aufgenommen. Also ich muss dazu sagen, mein Halbbruder ist mit Handicap zur Welt gekommen. Er hat sich im Mutterleib den Hoden abgeschnürt mit der Nabelschnur. Das ist also aus zeugungsunfähig schon zur Welt gekommen. Und hat zudem eine defekte Hirnwasserabflussdrüse. Und das hat für ihn bedeutet, die ersten 6 Lebensjahre fast konstant im kranken Wasserkopf, sagt man. Das ist die Diagnose. Also das Umgangswort dafür. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch einen Fachbegriff für. Weil im Endeffekt ist es nur, das Gehirn zirkuliert ja in konstanten Wasserkreislauf. Es wird geschützt dadurch, das schwimmt ja im Wasser, im Hirnwasser. Und da ist diese Abflussdrüse, die das reguliert, der Zufluss funktioniert. Deswegen heißt es auch Wasserkopf, weil es fließt rein, aber nicht ab. Und dann schwillt der Kopf richtig an. Und bei ihm kann es nicht ablaufen. Und die ersten 6 Jahre ist es alle paar Monate oder alles halbe Jahr oder Jahr musste diese Abflussdrüse ersetzt werden. Und seit seinem 6., 7., 8. Lebensjahr, also dann wurde er auch entlassen oder längere Phasen, die er zu Hause war. Und dann irgendwann war die Technik so weit. Jetzt ist die Drüse, die drin ist, die funktioniert seitdem durchgängig. Wird ab und zu alle halbe Jahr, glaube ich auch, muss er das in die Uniklinik da oder wohin muss. In Saarbrücken, glaube ich. Und ja, und lässt das kontrollieren, aber das funktioniert. Aber insgesamt ist er sehr komplex behaftet und dementsprechend so in sich gekehrt und gefällt ihm schwer, jemanden in die Augen zu gucken und seine Meinung zu sagen, geht gar nicht. Nein, gibt's auch nicht für ihn. Ja, und dann mit dem Vater, für den es auch kein Nein gibt. So. Also, aber ja, der hat nur gelitten, sein ganzes Leben. Also als ich den kennengelernt habe, meine erste Emotion war, oh mein Gott, kannst du ihm leid tun. Obwohl ich den noch nie gesehen hatte vorher. Ne? Also das war das Erste. Was man anfassen, also das konnte ich fühlen sofort. Genauso hat er auch seine Frau behandelt. Genauso auch. im Kommandoton. Das in Arm nehmen und sowas gibt's gar nicht. Funktionieren und zwar gut. Ansonsten gibt's Ärger. Mach das. So, dann muss nur funktionieren. So, der Alte kann nicht. Der kann hat in den Arm nehmen oder so, funktioniert für den nicht. Auf die Schulter klopfen ist schon viel. Aber warum? Der Junge ist ein Versager. Das hat er mir auch sein ganzes Leben eingetrichtert. Es ist wirklich so gewesen, ich sitze mit ihm zusammen im Wohnzimmer, mit meinem Halbbruder, sitze im Wohnzimmer, wir reden. Der macht, hat ja auch Kraftsport angefangen, einige Jahre jünger, ne? Kraftsport angefangen und so. Und ich merke so, er wird warm mit mir, so nach 2 Tagen oder was, ne? Und der Alte kommt, war vormittags irgendwie unterwegs mit dem Köter im Wald irgendwie, kommt zurück ins Wohnzimmer rein. Das Gespräch von seiner Seite verstummt sofort, er guckt auf die Erde und sobald er nicht angesprochen wird, verlässt er den Raum, wenn der Alte kommt. Sofort. Das ist seine erste Reaktion. Auf die Erde gucken und raus. Das kann nicht, der Mann, der kann nicht mit dem Mann in einem Raum sein. Ja, und ich glaube, das war schon beim ersten oder beim zweiten Mal, dass ich das laut gesagt habe. Ich sage, was machst du mit dem Jungen? Das ist doch dein Sohn. Warum behandelst du ihn wie ein Idiot? Und du, sag ich, wehr dich doch mal, sag doch mal nein. So, lass mich in Ruhe oder sonst was irgendwie. Was lässt du dir das denn gefallen? Und der alte Junge ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ne? So, wie, was? Ich sage, wie, was? Das ist scheiße, wie du ihn behandelst. Guck doch mal, der guckt nur auf die Erde, der traut sich nicht mal, dich anzugucken, du bist doch sein Vater, was soll denn der Scheiß? Da wurde richtig allergisch auf mich. Das, Tür knallen und so, laut fluchen, ist rausgegangen. Der war kurz davor, mir einzuziehen. Nur weil ich mich gewagt habe, dem Jungen zu sagen, ey, lass dir das nicht gefallen. Und dabei auch noch gelacht habe, so, ne? Ich so, Alter, wehr dich mal. Und du, hör mal auf damit. Was ist mit euch los? Komisch, fand ich von Anfang an, fand ich das voll ätzend, dieses, was er zu Hause abzieht, ne? Das war aber so das erste wirklich Negative, was mir sofort, vorher hatte ich nichts, bis zu dem Tag, als ich die beiden kennengelernt habe und gesehen habe, was bei denen, also, ja, wie die sich unterordnen, könnte ich gar nicht. Alter, ich habe ein paar Mal gesagt, Junge, du musst alleine machen. Mach ich nicht mit? Nein. Wie nein? Ich sage, nein, nein, nein, was, nein, was gibt's da noch zu fragen? Kennst das doch, du machst das so genauso. Und dann mit Absicht aus, so eben Sachen abgeschlagen und so, ne? Kann er gar nicht drauf, das wird er allergisch drauf, ne? Und andere nimmt davon Hals dafür, das weiß ich, ne? Ich habe mir das dann einfach rausgenommen. Er will ja auch Kontakt mit mir, also muss er sich das gefallen lassen, ne? Also das habe ich da schon an der Stelle genutzt, ne? Weil seine Frau hat mir erzählt, er saß 10 Jahre, angeblich 10 Jahre, jeden Abend heulend am Küchentisch, halbwegs heulend, was ich mir bei dem gar nicht vorstellen kann, weil ich ihn nicht rangelassen habe an mich und diese Nummer mit, hast du Geld für mich, mit Yvette, am Telefon, direkt nochmal, nachdem es nochmal geklingelt hat, nee, hast du immer noch nicht, okay, wieder aufgelegt, die hat ihm wohl sehr deutlich damals gemacht, dass ich da überhaupt gar keinen Wert auf Kontakt lege mit ihm. Ja, und da hat er bestimmt ein bisschen, vielleicht auch mit dem, was er vorhatte mit mir und so, hat er sich zusammen, der hat mir eingezogen sonst. Nur dafür, weil ich sage, ey, mach das nicht. Ist doch dein Fleisch und Blut, warum machst du das? Verstehe ich nicht. Ja, da bin ich wie meine Mutter, ne? Das geht nicht, verstehe ich nicht. Will ich auch nicht akzeptieren. Aber sage ich was dazu, auf jeden Fall. Und wenn mir das zu viel wird, verpisse ich mich einfach. Ja, wie cholerisch der ist, das kam dann später. Wie gesagt, so mal eben alle 4 Kochplatten abgeräumt, mach sauber, mach was Neues zum Essen. Einfach so aus dem heiteren Himmel, ja. Also der hat die schon systematisch unterdrückt. So, der hat großzügig Geld, Taschengeld. Geld hat er immer genug gehabt. Mehr, also es gab auch Jahre dazwischen anscheinend, wo es echt mies lief und so, wo der wirklich arbeiten gegangen ist. Aber sonst ist der Job eigentlich immer nur Tarnung gewesen, um sich von A nach B zu bewegen. Im Uniform, im blauen Mann oder sonst in Arbeitsklamotten. Auto voll mit Maschinen für was auch immer oder Feuerlöscher, das hat er auch gefahren. Feuerlöscher rütteln für große Herstellerfirmen, dann bestimmte Bezirke abfahren. Es gibt ja viele auch öffentliche Stellen, die kontrolliert werden müssen, die Feuerlöscher regelmäßig. Kommt dann auch so eine Rüttelplatte und so. Wollte er mich auch? Ich sage, nein, ich fahre auch keinen Feuerlöscher aus, merkst du mal. Ja, ist eine gute Tarnung. Das interessiert mich nicht. Ich meine, ich fahre keine Feuerlöscher durch die Gegend. Ja, die haben großen Wert drauf gelegt, dass immer alles gut aussieht, korrekt aussieht. So. Das hat ihn ja auch lange davor beschützt, in die Strafe zu kriegen. Ist gut, Familienanschluss nochmal. Und mal gucken, was Mama mir da alles erzählt hat, ob das alles so passt. Ja, uns passt wirklich alles. Meine Mutter hat ihn vom Charakter her ganz genau beschrieben. Sie wusste ganz genau, wer da auf mich zukommt. Halt alles ein bisschen älter jetzt, ne? Aber immer noch der gleiche Typ. Ja, ich wollte es einfach auch wissen. Also, das sagen wir anders. Ich wollte noch nicht bewusst, aber ich wollte das einmal fühlen. Das weiß ich heute. Weil wissen, gewusst habe ich schon, was da auf mich zukommt. Mama hat es mir gesagt, ich kann ihr ruhig vertrauen. So, ich wusste es. Es hat alles gepasst, was sie mir angedroht hat. Sie hat mir das angedroht. Sie hat mir keinen Tipp gegeben. Sie hat gesagt, pass gut auf. Der ist genau so und so und so und so und so und so. Okay, das gucke ich mir an. Das finde ich heraus, ob das wirklich stimmt und das stimmt. Und vor allem, guck mal, was ich mit ihm gemacht habe später. Er ist durch und durch, genau. Also, das habe ich anscheinend von ihm. Meine Mutter hat auch lange gesagt, du bist wie dein Vater. Ich konnte mir da nie was drunter vorstellen. Allein deswegen auch wollte ich es wissen bestimmt. Du bist wie dein Alter. So wie oft ich das gehört habe. Auch wie du gehst und wie du redest. Alles, nur nicht so groß. Und nicht so viel. Aber du bist genau wie dein Alter. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe ganz viele Züge von meiner Mutter auch. Gerade dieses Zuhause nicht. Und so. Oder Leute unterdrücken und so. Bloß weil sie schwächer sind. Das bin ich nicht. Das habe ich von meiner Mutter. Auch die Ehrlichkeit in einer Beziehung habe ich auch von meiner Mutter. Meine Mutter ist eine treue Seele. Wenn einer, dann nur der. Also genau so bin ich auch. Mein Alter ist da ganz anders. In jedem Kaff hat er eine sitzen und hat lustige Spitznamen für sie. Und immer noch 2, 3 Begleitsätze, die sie auf den Punkt bringen, was sie macht und wie gut sie ist darin. Er ist ein Wichser durch und durch. Was ihn halt für mich sehr sympathisch auch gemacht hat am Anfang. Ich mochte das. Nur wie gesagt, auch zu Hause dann mit seinem anderen Sohn, mit meinem Halbbruder, seine Frau, der Umgang mit seiner Frau. Nicht der Hit. Fühlt sich kacke an. Selbst wenn ich mir das mal angucken muss. So, mit mir macht er das nicht. Ich sag sofort, nee, lass mal. Oder halt's Maul, sag ich ihm auch. Wenn er mir dumm kommt und mich anschreibt. Mann, schreib mich nicht an, Idiot. Hat er auch schon von mir gehört. So, das würden die beiden sich niemals trauen. Nie. Noch, haben die auch noch nie gemacht. Wie die mich angucken, wenn ich mit denen so eine Diskussion geführt habe. Wie beim Tennis, Junge, nur schneller. ganz merkwürdige Situation. Und dann kannst du sie auch auffordern. Jetzt sag was. Die trauen, die kommt kein Tor mehr raus. Ich möchte nicht wissen, was der mit denen macht, wenn keiner guckt. Habe ich ihm auch gesagt, was machst du mit denen? Ey? Hast du hier einen Keller, von dem ich nichts weiß? Ein Folterkeller oder so? Die voll unterwürfig, alle beide, ganz ekelhaft. Ja. Nur deswegen sind die noch nicht weg, weil seine Mutter genauso ist wie er, die Unterwürfigkeit. Bei ihm kommt es aus der körperlichen Situation vermutlich auch viel heraus, so das. Er ist krank, ein Pflegefall, zeugungsunfähig, halber Mann, sowas in der Art, vermutlich ist seine Emotion. Und der Alte hat ihm 18 Jahre vorgehalten, wie scheiße er ist und was er doch für ein Versager ist. Und wenn man nicht alles selber macht, du Idiot, geh in dein Zimmer, nerv nicht. Ob das da Akutgruppe hieß, bin ich mir nicht ganz sicher, aber später in den Therapien heißt sowas Akutgruppe auf jeden Fall. Das bedeutet, egal wer, Therapeut, Klient, in dem Fall halt nur ein Klient bei Elron, kann sofort und jederzeit eine Gruppe einberufen. Aus welchem Grund auch immer. Abbruch. Ich hau ab. Ich gehe nach Hause. Oder ich habe den Verdacht, der hat was genommen oder so. Das war ja auch so eine Akutgruppe gab es zum Beispiel. War das die erste? Ich glaube, vorher war schon Heidi dran mit der Fressbrechsucht, dass sie mal Akutgruppe gekriegt hat. Aber mit Franks erster Akutgruppe war direkt, der war 6 Monate da. Erste Wochenende nachdem er die 6-Monats-Grenze überschritten hatte, darfst du als alleine einen Heimurlaub machen, eine Übernachtung im geschützten Rahmen bei Eltern, Frau, wo auch immer. Also es muss jemand da sein. So. Nach einem Jahr kannst du das Wochenende alleine weg, egal wo du hingehst. Musst du nicht ansagen, wo du hingehst. Kannst du einfach drauf losbummeln. Ja, aber so in der Zeit musst du halt einen festen Plan vorweisen, so und so. Ich bin dann und dann fahre ich los, da hole mich meine Eltern am Bahnhof ab oder was auch immer. Ja, Frank war zu Hause in Vechta. Ja, hat sich da Stoff gekauft auch. Hat natürlich was genommen, kam zurück ins Haus. Und eine Stunde, zwei Stunden nach seiner Rückkehr irgendwann, der Heiner und seine Griechin, die waren schon ausgezogen, die haben schon in der Schlagvorderstraße gewohnt, kamen die plötzlich auf den Abend irgendwie überraschend, auf den Sonntagabend zurück ins Haus. So, die Kleine da im Büro rumgeturnt, hat da irgendwas vor sich hingetüttelt und Heiner sich an Frank rangepirscht, so. Also du siehst aus, als wenn du was genommen hast und so und dies und das. Und Frank so, nee, bist du doof oder was? Warum denn? Nee, hab ich nicht, ne? Und er hat nicht locker gelassen und hat dann eine Gruppe einberufen. Nee, Frank, ich glaub dir das nicht. Wir machen jetzt eine Sondergruppe, hieß es bei uns da, glaube ich. Wir machen jetzt eine Sondergruppe. Klar, alle runter zur Gruppe. Ich wusste ja schon, dass Frank rückfällig geworden ist. Das hat er mir gesagt, als er reinkam. So zurückkommen, ey, ich habe was genommen und so. Hoffentlich merkt das keiner. Ich sage, ja, dann halte ich mal im Hintergrund. Und dann kam irgendwann der Heiner mit seiner Freundin ins Haus wieder. Hat auch direkt den Kontakt zu Frank. So, also der wusste was. Bevor er im Haus war, wusste er das schon. Also einer aus dem Haus muss es ihm gesteckt haben. Ja, aber am Anfang war nur klar, okay, er hat einen Verdacht. Der hat ihn angeguckt, hat einen Verdacht und jetzt gibt es die Gruppe. Ja, Frank sollte dann eine UK abgeben, ganz klar. Das hat nur 5 Minuten gedauert. Okay, Gruppe überzeugt, der hat was genommen. Die meisten so, ich weiß nicht, kann sein, kann nicht sein. Ich sag da nichts zu, das ist Frank. Ne? Ich weiß, er hat was genommen, hat er mir ja gesagt. Ich bin da auch ein bisschen außen vor gelassen worden in der Situation, weil denen war schon klar, dass ich zu Frank halte. Die wissen mittlerweile um unsere Beziehung. So, und war schon klar. Aber die Mehrheit war dafür, okay, der muss einen OK abgeben. Guck doch mal, guck dem da in die Augen. Das musst du dir wirklich so vorstellen, du wirst vorgeführt, ne? Guck dem mal in die Augen. Und dann guckt dir jeder in die Augen und fühlt sich wie so ein Schlachtvieh, weißt du, was jetzt noch begutachtet wird. So, mach mal Mund auf und so am besten noch. So, du hast doch was genommen, so, du wirst voll. Und dann macht Frank sofort zu, ne? Wupp, geht die Tür zu und Alter. Kommt mir nicht zu nah, Leute. So. Und er hat gesagt, nein, habe ich nicht. Was ist mit euch los? Nein, sieht so aus oder was? Mann, das liegt am Licht oder was auch immer. Er hat versucht, sich rauszureden, ganz klar. Ne? Und bei uns war vorher auch schon klar, Frank, ich halte mich da jetzt raus, weil egal, was ich sage, ich mache es nur noch schlimmer. So, ich kann dir nicht helfen jetzt in dem Moment. Du musst jetzt alleine durch. So, das war nicht so laut ausgesprochen, aber war schon klar, ich halte mich jetzt so, ja, du sagst gar nichts. Das mache ich allein. Okay, da haben sie ihn genötigt, Wasser zu trinken, weil er geht 5-mal aufs Klo in Begleitung, steht einer hinter ihm, er kann nicht pissen, kann nicht pissen, kann nicht pissen. Er musste ja 2 Liter Wasser trinken oder Wasser trinken, 2 Flaschen und musste tierisch pissen und muss auf jedes Mal, wenn er aufs Klo geht, so tun, als könnte er nicht. Harte Nummer für ihn, richtig harte Nummer, weiß ich noch genau. Hat er geflucht die ganze Zeit. Na, Mann, ich muss voll pissen. Die lassen dich ja nicht mehr alleine. Du kannst nicht irgendwo dann um die Ecke gehen pissen. Das funktioniert nicht mehr. Du bist die ganze Zeit unter Aufsicht. Die lassen dich nicht mehr in Ruhe. Wie in der Therapie. Die wollen es jetzt genau wissen. Ne? Also geben die dir nicht 1 Sekunde alleine. So, okay. Dann hat Frank sich nicht mehr anders zu helfen gewusst und ist pampig geworden. Und hat dann Streit provoziert, ne? So, Mann, gib mir von der Pelle und so, ne, komm mir nicht zu nahe, ich breche jetzt ab, sonst hau ich dir in die Fresse. Den Heiner, ne, so, weil der nicht locker gelassen hat, ne. Mann, gib mir vom Hals, sonst schlage ich dich. Okay, war eine Gewaltandrohung und ja, jetzt muss es, also, das hat sich gerade erledigt, so. Ja, er ist dann schon schnell gebracht, raus aus dem Haus, um die Ecke, erstmal ins Gebüsch. 10 Minuten gebissen oder so. Also so eine Wampe gab, 2 Liter Wasser, ne? Und 3 Stunden hat das ganze Ding da gedauert. Und er musste schon seit den ersten 30 Minuten bissen wie ein Tier. Ja, das habe ich mir im Nachhinein recht anstrengend vorgestellt, ne? Die Nummer. Ich könnte das nicht. kennst mich, ich kann das nicht, ich muss pissen, Leute, Alter. Ist mir egal, dann ne, scheiß mal drauf, okay, ich habe was genommen. Wäre mir so passiert wahrscheinlich, ne? Er hat das eiskalt durchgezogen, ist nach Hause gefahren, hat natürlich weiter konsumiert, den Alm, aus Frust dann auch, ne? Ist richtig dicht gelötet, nächsten Tag mit einer OK vom Nachbarn oder von einem seiner Brüder oder was weiß ich, zum Arzt gegangen, fälschte OK abgegeben, den Arzt dann, sein Hausarzt, so lange dicht gelabert, bis der bei Elrond angerufen hat. Ja, der ist gar nicht rückfertig, nehmt den mal wieder auf, ihr versaut dem das ganze Leben, blub und bla, blub und bla. Ja, und dann, den Tag konnte er noch nicht wiederkommen, aber 48 Stunden später war Frank wieder da. War nicht mal 42 Stunden, knapp zwei Tage. Das ist späten Nachmittag gegangen und zwei Abende später, abends um kurz vor 10 oder so, ist er wiedergekommen. 9 Uhr, 10 Uhr ist er wiedergekommen. Ist natürlich genullt worden, Nullstatus, musste direkt einen OK abgeben, konnte er aber, er hatte gesoffen, Kamillentee und was weiß ich, Blasennierentee. War ja 80 Mal pissen in zwei Tagen, konnte also eine saubere OK abgeben, besser gesagt Tee oder Wasser abgeben. Ja, und dann haben sie ihn wieder aufgenommen. Und die geilste Nummer daran ist dann noch, eine Woche später in der Gruppe, also was weiß ich, das war auf den Sonntagabend, ja, so 9 Tage später, den Mittwoch darauf, hat er dann in der Gruppe aufgemacht, dass er gelogen hat. Er hat was genommen, aber er wusste sich nicht anders zu helfen. Außerdem altes Muster und so. Und das müsst ihr jetzt mal einfach verstehen. Außerdem, Alter, ich habe voll viel Bewährung, Leute. Ich gehe sofort im Bau. Er hatte auch in den zwei Tagen schon voll Stress mit dem Staatsanwalt. Der Staatsanwalt wollte sofort, dass er sich stellt. Sofort. Und er hat gesagt, nein, ich gehe dann. Ich gehe nicht zurück. Ich suche mir eine neue Therapie. Wirst du sehen. Ich stelle mich nicht. Und hat sich auch nicht gestellt. Und ging ja alles nochmal gut für ihn. Na klar, er war schon genullt, das war seine Aufnahmebedingung, du fängst von vorne an. Ja. Erste Mal ohne Begleitung, das ist Gelände verlassen, nach Hause gefahren, sofort rückfällig geworden. Ne? Zuerst hat Frank geglaubt, und ich auch, dass der Heiner und die kleine Griechin zufällig ins Haus gekommen wären und dann den Verdacht bekommen haben. Letztendlich war es aber genau so, dass der Schlachter ihn gesehen hat im Haus und tierischen Suchtdruck gekriegt hat, auf seinen Turn gerade. Alter, ich sehe, du hast geturnt, Junge. Und neidisch oder kam einfach nicht damit zurecht. Ne? Und hat dem kleinen Karl das gesagt, der Meckertante das erzählt. Ne? Und der hat vermutlich bei Heiner angerufen. Und ihm sagt, hier, das sieht so und so aus, kann gut sein, dass der rückfällig ist, kommt mal ins Haus, macht mal gleich, guckt euch den mal an und dann macht mal Gruppe, ihr seid Hausälteste, also ihr habt das Sagen hier, also kümmert euch mal drum. Der ist rückfällig, habe ich keinen Bock drauf. So, hat er auch in der Gruppe gesagt, der hat kein Problem damit gesagt, ich will, dass du gehst. Das ist scheiße, was du hier machst. So. Ja, und dieses, wie die ihm entgegengekommen sind, das war für Frank dann eine Einladung, jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen. Ne? So, das war sein Anker, sein Fluchtweg aus dieser Situation raus. Ne? Ja, und letztendlich war es tatsächlich so, dass der Schlachter das umgeschoben hat. Ja, die sind ja nur in der Außenorientierungsphase. Die sind den ganzen Tag im Haus eigentlich. Also von Montag bis Freitag sind die im Haus. Die haben doch, also im Grunde bin ich bald Hausältester gewesen. So. Das hat ihnen auch nicht so ganz gepasst. Dass ich jetzt vielleicht da das zu melden habe, da haben sie sich aber auch ein bisschen gegengestreut. Aber ich wollte auch keine Führungsposition haben. Was denn, wenn so ein Horde-Süchtiger anfühlt? Das kann man ja jemand anders machen. So. Also da habe ich mich gerne dezent im Hintergrund gehalten. So. Vorne sein wollte ich da nicht unbedingt. Das ist voll viel Verantwortung. Plötzlich muss ich sagen, wenn einer, ist mir doch scheißegal, wenn der was gesoffen hat oder so. Weißt du, also. Zu der Zeit war mir das wäre mir zu viel gewesen, das wollte ich auch nicht. Ich mache die Umzüge mit und alles, aber da jetzt ernsthaft eine Position einnehmen, nee. Ja. Ja, aber genau, dass das so passiert ist, hat Frank dann bei seinem zweiten Rückfall gerettet auch, dass der Schlachter ihn angeschoben hatte damals, seine erste Entdeckung bei seinem Rückfall. Der hatte seitdem nämlich ein schlechtes Gewissen. tierisch gegenüber Frank. Und Frank hat immer gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Hast du gemacht, wolltest dich schützen, alles klar, verstehe ich. Alter, ich bin voll süchtig, wenn einer clean ist und guten Stoff nimmt und was merkt davon, dann sehe ich das. Jeder Süchtige sieht das. Das ist gar kein, das ist ein offenes Geheimnis dann. Man kann es sehen an der Art, wie man sich bewegt und wie man redet, wie die Stimme sich anhört, alles. Und Mann, wir sind total sensibel für das Thema. Alle Mann, wie wir da sind. Das kann man nicht verstecken. Das kannst du in einer großen Therapie machen, aber nicht in so einem kleinen Haus, wo du ständig Kontakt mit allen hast. Du kannst in einer großen Therapie mit 60 Klienten machen. Okay, heute Nachmittag ist für mich gar nichts los, alles klar. Komme ich heute Abend wieder? Okay, geh ins Haus, in mein Bett, schlafe. Morgen früh sieht keiner mehr, alles klar. Aber nicht in so einem kleinen Haus, das funktioniert nicht. Klar, das fördert Suchtdruck bei den anderen, wenn einer voll dicht im Haus ist. Was meinst du, warum ganz viele Therapien nur mit komplett clean Leuten arbeiten? Du musst clean sein, wenn du das Gelände betrittst. Du darfst höchstens affig sein, noch entzügig sein. Das tönt niemanden an von den Jungs, die da sind. Im Gegenteil, oh, du arme Sau. Habe ich schon hinter mir, Gott sei Dank. Aber kommt bloß nicht auf 5. Es gibt Therapien, die arbeiten mit Metapatienten. Das kriegt morgens 10 Milliliter Methadon. Was meinst du, wie der um 9 Uhr aussieht? Da muss man erstmal mit zurechtkommen, wenn du klarkommen willst, ne? Und nichts zum Turn hast. Und die kriegen das noch offiziell. Also die meisten Therapien machen das nicht. Funktioniert halt auch nicht. Weil du ständig einen um dich rum hast, der immer noch am Leiden ist. So auf seiner Dosierung. Deswegen, also bei Aaron ist komplett clean angesagt. So, ja, ja, und jeder, der anwesend ist, mindestens 10 Jahre süchtig hier. Also, bis auf den Russen, ne? Irgendwie nur wenige Jahre, 2, 3 Jahre hatte, bevor er ankam. Aber der Rest ist ein halbes Leben oder länger süchtig, ne? Das bringt welche wieder an den Nullpunkt zurück, ne? War gerade schon alles gut, Mann. Und jetzt kommt er um die Ecke. Guck mal, wie er aussieht, voll Steckis. Mann, du Arschloch. Das macht neidisch. Wenn du süchtig bist, macht das unglaublich neidisch. Man weiß genau, wie er sich fühlt gerade. Alles schön warm, juckt mich gar nicht, was du redest. Alter, ist mir auch scheißegal, was du denkst. So, das kennen wir ja, das Gefühl. Das Scheißegal-Gefühl, was Heroin mit sich bringt. So. Und klar, das würde er auch gerne gerade empfinden. Ist mir alles egal. Ja, das macht schon unglaublich eifersüchtig, macht das. Ja. Gierig auch, macht das. So. Nee, für mich war cool, weil Frank das ganz alleine für sich gemacht hat. Ich hätte auf jeden Fall mitgemacht. Hätte er den Stoff mitgebracht und hätte dort konsumiert, hätte ich mitgemacht. Und das wollte er nicht. Das war schon klar, er macht das. Er versaut sich gerade eventuell was oder auch nicht. Ja, und er ist dann ziemlich direkt auch mit der Heidi zusammengekommen. Das hat nicht lange gedauert. Es war großes Trara im Haus, die Bekanntgabe, dass die jetzt ein Pärchen sind. Vor allem in Therapie, dann Pärchenbildung. Dann hatten wir allerdings die kleine Griechin mit ihrem Heiner, auch ein Pärchen. Wir sehen, es funktioniert, es kann funktionieren. So, okay, was willst du denn jetzt machen als Gruppe? Willst du denen sagen, ihr dürft nicht oder was? Schon klar, dass das nicht funktioniert. Guckt euch mal an. Also das lag offen auf dem Tisch. Das kann nicht funktionieren. Das bringt nur extra Stress. Und beide lenken sich ab von dem, was sie eigentlich sollen. So. Die machen beide keine Therapie mehr. Die schieben sich nur noch den schwarzen Peter hin und her. Ja, es gab auch immer und immer Stress deswegen. Irgendwann war sogar auch Stress von wegen. Die Heidi hat sich auch immer gerne irgendwas eingebildet. Frank shakert ja gerne und ja. Kennst du ihn ja als so ein lustiger Hebel, den nimmt einen auch mal in den Arm und so, ne? Hat ihn natürlich direkt fehlgedeutet so. Und haut in der Gruppe dann irgendwie, kam dann plötzlich raus, so aus ihrem Schädel, so von wegen, ja, Frank hätte sie ja angepackert und der macht mich an, obwohl ich ja mit Heinz in der Beziehung bin. Und Frank aus allen Wolken gefallen, hat sich tierisch aufgeregt, ne? Bist du mal ein bisschen blöd oder was? Was ist denn mit dir los, Frau? Merkst du es noch? Was habe ich denn gemacht? So, war nie der Fall. Ne? Ich meine, Frank hat da kein Problem. Selbst wenn es so wäre, hätte es gesagt. Ja, habe ich gemacht. Na und? Und jetzt reg dich mal nicht auf. Hast Nein gesagt oder Ja gesagt oder was auch immer. Ne? Aber das war dann irgendwie, weiß nicht, eine gute Woche oder so war das Thema, ne? Und irgendwann kam dann natürlich raus, sie hätte sich das nur, ja, das kann ich auch missverstanden haben und so. Aber erstmal voller Überzeugung raushauen, der hat mich angebaggert. Ganz böse sogar. Und Frank wusste von gar nichts, ne? Ja, es gab immer Gesprächsstoff, diese Beziehung, ne? Dann Heinz ständig seinen Suchtdruck, der hat dann auch Interferonbehandlungen gemacht und so, war auch depressiv und ich glaube, das war ein Kölner, ja, so ein eigener, so ein, ich glaube, das war ein Kölner, so ein Akzent irgendwie. Auch eine dicke Fresse vom Herrn, der ist mittlerweile auch tot. Die waren, glaube ich, sogar nach Elrond noch zusammen, die Heidi und er. Heroin, aber auch Kokser, ne? Richtiger Kokser, Pillen, Heinz, alles. Einmal alles, wie ich, polytoxisch, ne? Deswegen fast egal. Hauptsache genug davon. Aber schwerstsüchtig auch. Der, mit dem konntest du auch sehen. Der hat überall Namen gehabt. Faltabzesse und Kettenraucher. Jeden Tag Päckchen, schwarzen Tabak. Jeden Tag ein ganzes Päckchen. Schon eine Leistung, für, rauchst du schon stark. Mit Heinz ist nie ein Therapiegespräch. Und wir haben uns, wenn überhaupt, nur angeschrien mal. Also wenn der andere einmal auf den Sack ging, aber so wirklich ernsthaft Therapie gemacht, glaube ich nicht. Also mit Heinz nicht. Heinz hat auch keine Therapie gemacht, vom ersten Tag an nicht. Der wurde halt immer nur auch viel durch Heidi in den Fokus gezogen, ne? So. Die hat, deswegen hatten die sich auch ständig in der Haare. Weil, was soll ich denn jetzt dazu sagen? In der Gruppe ist meine Freundin, ne? Alle hacken auf ihr rum und eine Partei ergreifen kann ich auch nicht, weil die haben ja alle recht. So. Immer voll komplizierte Situation für ihn. Das ist nie bei sich angekommen in der Therapiezeit. Also bei Elrond auf jeden Fall nicht. Glaube ich nicht. Ich sagte, ist ja so auch sofort rückfällig geworden, als er raus war. Sofort. Da auch, glaube ich, schon. Kann man auch nicht nachweisen. Heinz ist nämlich ganz abgebrüht. Der pisst, gibt seine eigene Piste, die saubere ab und konsumiert dann. Kann seine eigene Piste abgeben, der braucht keinen Mitwisser. Das kriegt er immer hin, der Wichser. So als zum Beispiel auch vornehmen. Also wenn ich mal eine abgeben muss, dann habe ich die vorher schon. Der war mit auf Umzüge und sie ja natürlich nicht, das ist eine Frau, die turnt irgendwo mit dem Haus rum und wenn sie gerade nur sauber macht irgendwo, ganze Haus saugen, alle öffentlichen Bereiche und so sauber macht. Ja, das waren so hauptsächlich ihre Aufgaben, wenn sie dann in der Lage war, überhaupt irgendwas zu machen. Wie gesagt, die war die gequälteste Seele da von uns irgendwie. Die hat so viele Baustellen gehabt und auch noch Baustellen, die wahrscheinlich die wir nicht kennen oder nie erfahren haben. Ja. Da war immer was los mit denen auf jeden Fall. Das war auch zwischendurch Thema von wegen Kuscheln im Wohnzimmer und so. Das wäre gut. Die haben sich sehr viel zurückgezogen als Pärchen und sich also aus der Gruppe rausgezogen. Das war auch immer wieder mein Thema. Das haben sie dann aber irgendwann hingekriegt. So, wenn du dann jede freie Minute dich zurückziehst im Haus, dann stößt das irgendwann den anderen auf. Und dann fragt man sich, warum mache ich hier überhaupt mit, Alter, wenn die nicht mitmachen, so. Wo haben die denn die Genehmigung dafür her, nicht mitzumachen? So. Das nervt die anderen ganz schnell, sowas, wenn du dich rausziehst. Also nur diesen Arbeitsalltag mitmachst und sonst nichts. Ne? Also gerade noch deine Aufgaben im Haus vielleicht erledigst, die Pflichtprogramm sind. Ja. Ja, mit ihren Fressattacken und Kotzattacken. Ja, ich habe keine Ahnung, was ihn bewegt hat, sich das Mädchen Heidi als Freundin zu nehmen oder warum die zusammengekommen sind. War die willkommene Ablenkung wahrscheinlich von sich selbst so. Schätze ich jetzt mal im Nachhinein. Aber wirklich geliebt haben die sich nicht, ja, sich auch voll viele in den Haaren gehabt und angeschrien. Wie gesagt, Heinz hat auch ein Drecksmaul, ne? Fotze hoch und so, ist ganz normal dann, wenn er sich aufregt. Ja, er ist dann auch ätzend, ne? Der hat dann ganz gezielt in ihre Wunden gepiekt, ne? Mit seinen Beleidigungen, ne? Ja, war das Geheule wieder groß und gab es wieder eine Gruppe. Und mit dem war immer was los. Heinz sowieso, Heinz ist ein Scheißemagnet. Wo der ist, ist immer irgendeine Action. Irgendwas läuft auf jeden Fall schief, wenn er da ist. Heinz ist dann so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich rauche jetzt erstmal eine. Ist gerade mitten in der Bewegung, zieht sich einfach aus der Schlange raus. Also wir machen so wie einen Staffellauf. Einer trägt vom LKW bis zum Eingang, der erste, der andere zwei Etagen, stellt es da ab und da holt der Letzte das und bringt es hoch dann in die passenden Zimmer. Kartons oder Möbelteile oder was auch immer. So, das ist kacke, wenn plötzlich der in der Mitte eine Rauchpause macht. Ohne es, weißt du, es gibt immer Ärger. Ja, der ist stumpf einfach. Der Typ ist total stumpf. Er sagt sofort, was er denkt und handelt auch sofort, wenn ihm was in den Kopf kommt. Scheiß mal auf alle anderen drumherum. Das ist auch ein Spiegel für mich gewesen. So. Das hat mich tierisch aufgeregt, so ein Verhalten. Das ist echt nervig, wenn das andere machen. Das ist echt anstrengend, so stumpf zu sein in der Gruppe. Das funktioniert halt einfach nicht, ne? Und klar, so dann durch die ganzen Spiegelaktionen, so, wenn man Verhaltensweisen kritisiert, die man selbst auch hat, so, und da kam immer wieder mal Therapie dadurch zustande. Also Unterbewusstheit aber alles noch, ne? Weil man dann ja nüchtern und clean die Situation handelt, auch wenn man sie vielleicht falsch gehandelt hat, weil man sich aufregt oder sonst was. Oder sich hinreißen, dass sie bald prügeln oder so, sogar wegen irgendeinem kleinen Scheiß. Ja. Also am Ende ist dann ja doch Therapie passiert, wenn man das geschafft hat, ohne Rückfall, ohne Abbruch. Also für mich ganz immer wieder ein großer Schritt bei Streit im Haus, dass ich nicht gegangen bin und scheiß mal auf alles. So, Heinz war da der perfekte Spiegel für mich, dem war alles egal, einmal komplett alles. Da gebe ich doch einen Fick drauf, hat er immer gesagt. Genau, das ist seine Worte. Da gebe ich doch einen Fick drauf. Ja, genau, das war Heinz. Der ist an einer Überdosis gestorben. Ein großer, schlaksiger, ziemlich dürr. Aber hat schon Kraft gehabt, so, konnte schon mit anpacken, aber ziemlich groß. Ich glaube, die 2-Meter-Grenze irgendwo rum. Mit der gewesen sein, noch größer, ein bisschen größer noch wie Billy. So dünnes, lockiges, blondes Haar, so also ein dreckiges Blond. Wellige Haare. Ist draußen nur im Anzug rumgerannt, so ein Programmierer war das. Ja, und immer wieder haben ihn Leute an ihre Rechner gelassen und immer wieder hat er dann auch irgendwie Dinger gedreht, sodass er sich an den Leuten bereichert hat. Dann also ein Betrüger, ne? Und hat viel Unwissenheit von Leuten ausgenutzt. Auch sehr gut situiert, der hat richtig Kohle gehabt. So im Verhältnis zu allen anderen, mit Arbeit oder so. Dem ging es richtig gut. Er hat zwar auch irgendwas Ermittlungen am Laufen, wegen seinen Betrügereien, aber er hatte noch keine Verurteilung dafür. Also, ich glaube, der ist irgendwann mal dann zu so einer Gerichtsverhandlung gefahren und ist auch wiedergekommen. Also hat keine Haftstrafe gekriegt, sondern wurde zur Bewährung ausgesetzt, weil er ja schon in Therapie ist und die Betrügereien nur aufgrund seiner Sucht stattgefunden haben. Sonst hätte er das ja nicht gemacht. Aber wie gesagt, also das lag dem schon, Leute abziehen so hintenrum. Für den war PC ganz normal, Standard. Alles geht über PC. Der konnte das gar nicht verstehen, dass man sich dafür nicht interessiert oder so, ne? Für Computertechnik. Wie kannst du nur? So, das darf nichts Fremdes sein. Damit kann man Geld verdienen, Junge. So, und es war für ihn eine bequeme Arbeit, ne? Und er, wie gesagt, recht schlau. Und ich weiß nicht, Programmierer ist, glaube ich, auch nochmal so ein eigener Schlag. Mensch, ich weiß gar nicht, was die da machen, Alter. Wie kommen die überhaupt auf sowas? Solche Befehle da einzugeben, dass am Ende so eine Seite entsteht oder was auch immer, ne? Das ist ganz weit weg für mich. Er fand halt lustig meine Bemerkung zum Computer. Ich weiß, wo er an- und ausgeht und wo ich ihn verkaufen kann, aber mehr interessiert mich daran nicht. So. Ja, und für ihn war das ganz normal Standardarbeit mit dem PC. Deswegen war fürs Haus irgendwann auch ganz schnell klar, der gehört an den Rechner. Er hat sich gefreut wie ein kleiner Junge, als Bürozeit für ihn angesagt war. Weiß nur ganz genau, grinsend durchs Haus gelaufen, tagelang. Sich über seinen neuen Job gefreut. Aber Gott sei Dank keine Umzüge mehr fahren. Das war so der erste süchtige Krawattenträger, den ich kennengelernt habe, obwohl er noch recht jung auch war. Ne? Er war hoch um die 30, bisschen über 30 vielleicht. So 3, 4, 5 Jahre älter höchstens als ich. Der hat ja auch in so eine Truppe programmiert, der war ja nicht selbstständig. Der hatte irgendwie seinen Arbeitsplatz und das sind alle mit an. Das war für ihn Pflichtprogramm auch. Ne? Das ist so ein Privat dann im Haus, ist ja in Jeanshose rumgerannt. Ne? Aber sobald irgendwie ein Termin war, wenn es nur zum Amt gehen war, irgendwas, wenn er irgendwas erledigt hat, ist er den Anzug ausgemacht. Ich dachte, bist du blöd? Lass dir den scheiß Anzug hängen, magst du doch keinen. Ja, aber das Bild. Und so, ich sage, ja klar, der Betrüger halt in ihm. Ne? Direkt zeigen, was er nicht ist. So, das, weil auf den Anzug reagieren die meisten Leute erstmal positiv. Ist irgendwie so. Anstatt wenn du da in verwaschenen Jeanshose und Turnschuhe kommst. Der gleiche Typ, nur 2 verschiedene Paar Klamotten. Das macht ein ganz anderes Bild. Ne? Ich fand das immer nur lustig. Wie man sowas freiwillig anziehen kann. Zu einer Hochzeit quäle ich mich in Anzug oder so. Ja, aber sonst doch nicht. Und er hatte 5, 6, 7 Stück im Schrank. Ne? Schöne Anzüge, auch teure Anzüge. Und für seine Größe auch alles musste zurechtgeschneidert werden. Das war nichts von der Stange, ne, in seiner Größe. Voll die langen Beine, voll die langen Arme, aber voll schlank. So, das ist eine Zwischengröße, die verändert werden muss bestimmt. Der kam recht spät, so, da habe ich noch so am Rand, da war ich schon fast nur draußen. Irgendwie habe ich meine Wohnung schon renoviert am Ende und so. Und da habe ich den so mitgekriegt im Haushalt. Ich war Haushältester, als er da war. Das war der allerletzte, der gekommen ist, bevor ich gegangen bin. Und bis dahin ist auch keiner gegangen, waren dann alle da. Und der ist mittlerweile auch tot, der hat sich auch eine Überdosis gesetzt. Der turnte hier auch noch eine Zeit lang rum, der hatte auch irgendwie eine Beziehung angefangen bei Aaron, auch mit einer Frau, die nach mir gekommen ist. Irgendwie als ich auch schon aus dem Haus raus war. Ja, und mit der war er dann ganz böse hier in der Stadt, hier in Osnabrück, auf Alkohol und Pillen unterwegs und immer wieder auch Heroin. Immer die Schore auch noch dabei. Ich glaube, da war er sogar noch mal im Substitutionsprogramm, hat Meta oder Polamidon gekriegt und trotzdem konstanten Beikonsum gehabt. Also die letzten Male, als ich ihn getroffen habe, schon ewig, schon 8 Jahre oder noch länger, 10 Jahre her, als ich den das letzte Mal gesehen habe, da sah er nicht gut aus. Ja, ein dickes Motorrad noch gehabt und so, da war er gerade im Begriff, das zu verkaufen. So, dann hat keine Kohle mehr. Meine Rückfall, wir haben seine Wege und meine Wege haben sich in unseren Rückfallzeiten, also als ich draußen war, rückfällig geworden bin, habe ich den draußen auch dann ab und zu gesehen, bei Leuten, Stoff kaufen und so. Ne? Der kam auch nicht aus Osnabrück. Keiner von denen kam aus Osnabrück, nicht einer. Es ist auch schwer, in deiner Stadt eine Therapie zu machen, wo deine ganze Suchtkarriere ist. Also die hatten bestimmt auch mal Leute vorher und jetzt bestimmt danach auch noch, die aus Osnabrück kamen, aber das ist eigentlich unerwünschtes Ding. Wenn du dich als Osnabrücker bei Aaron Osnabrück bewirbst, schicken die dich im Normalfall nach Bremen und andersrum. Weil das einfach sinnvoller ist. So. Anstatt. Zumindest um erstmal den Abstand zu gewinnen. Wenn man sich dann wieder zurückorientiert und gesichert ist und alles vorbereitet hat, gut, dann kann das, mag das klappen, aber eher nicht. Ja. Das habe ich irgendwann auch am Rande mitgekriegt, dass der gestorben ist. Auch eine Überdosis. Ist ja auch überdosiert. Ich glaube, der Heinz, der lag damals noch 3 oder 4 Tage im Koma. Der ist die Lunge kollabiert oder so. Und dann ist er gestorben an dieser Überdosis. Er hat auch mit Pellen aufgekocht und so. Ne? Hört die Atmung einfach auf und so ein Scheiß. Ne? Erstickt man dann. so genau weiß es auch nicht, was dann genau passiert im Körper, aber ja, eine ganze Menge gestorben aus der Zeit, in den letzten 10 Jahren. Ungefähr so hatte ich mir das bei den Hannover-Leuten vorgestellt. Aber da ist die Totenzahl erstaunlich gering. Ja, dann waren ja meine letzten Wochen im Haus bei Aaron. Wie gesagt, ich war topfit. Frische Beziehung. Der Mama und Papa habe ich wieder Kontakt, zu Mama sehr guten. Wir haben uns ausgesprochen. Den Alten werde ich gerade kennen. Alles ganz cool eigentlich. Dann gab es ein Ding, da war ich mit Frank und dem Willi unterwegs und Willi hat getrunken und hat uns aber gefragt, nicht ob wir mitmachen, sondern ob das okay ist und ob wir dicht halten. Und Frank hat gesagt, ist mir doch scheißegal, trink doch was, ist mir doch Latte. Trink auf jeden Fall am besten was, was man nicht riechen kann oder weniger riechen kann, Wodka oder sowas. Ja, ja, okay, kein Problem. Ja, und was passiert? Willi hat es aufgemacht. Und hat aber aufgemacht, dass wir es wussten. Was für ein Arschloch. So, also, ja. Also, damals konnte ich solche Gewissenskonflikte gar nicht nachvollziehen. Was ist mit dir los, Junge? Fragst uns erst, ob wir die Fresse halten. Wir sagen ja und dann scheißt du uns an oder was? Bloß weil du hast getrunken, nicht wir, du Ochse. War schon Hammer. Ja, und weil ich Hausältester war, ging mir das gar nicht durch. Die Gruppe hat entschieden, ich muss das Haus verlassen, aber es war 9 Tage vor meinem regulären Entlassungstermin. Und ich war ja schon am Wohnung renovieren in der Mellerstraße. Frank haben sie daraufhin zurückgestuft, ich habe mich eingesetzt noch, wir haben noch die Gruppe fertig gemacht und ich habe gesagt, ich ziehe aus. Und Frank ist zurückgestuft worden in Stufe 0, genau, und der hat nochmal von vorne angefangen. Heißt 3 Monate Kontaktsperre, 30 Mark Taschengeld und 0 Begleitung den Hof verlassen. Hat ihn voll angekotzt. Ja, und ich bin ausgezogen. Ja, und das Büro hat mir netterweise mein Entlassungsdatum in meine Richtung verändert, positiv für den Staatsanwalt. Ich habe bis auf den letzten Tag war ich da und guck. Das haben die noch für mich gemacht, weil, wie gesagt, 18 Monate und dann wegen 11 Tage wieder im Bau gehen. Außerdem habe ich ja nicht getrunken. Also das hätten die auch mit ihrem Gewissen vermutlich nicht vereinbaren können. Die schicken den in den Knast, weil Willi getrunken hat. Was ist denn das für eine Nummer? Ja, das war, glaube ich, auch überhaupt kein Thema, dass die das gemacht haben. Das war fast selbstverständlich, glaube ich. Ich muss da nicht groß belabern. Das haben die einfach gemacht. Wo ich heute auch noch sehr dankbar für bin. Ich habe mich aufgeregt, also ich hatte die Angst gefühlt oder so, oh, mir wird zieht einer den Boden unter den Füßen. Deswegen hatte ich nicht, ich hatte totales Unverständnis, was hier gerade passiert. Sag mal, bist du behindert oder was? Das hast du mich vor 2 Stunden gefragt, ob ich das für mich behalte. Und jetzt haust du alles selber raus, machst eine Gruppe. Und warum, Mann? Du hast was getrunken. Dein schlechtes Gewissen ist doch Strafe genug. Mann, geh im Zimmer, schäm dich. Was jetzt hier der 2 Mann noch voll Ärger bereiten? Also wir haben beide den Staatsanwalt im Nacken. Bist du dumm oder was? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne? War ja echt richtig ärgerlich, ne? Und musste lachen gleichzeitig, weil, Alter, wie dämlich, Alter. Empfinde ich heute noch als dämlich. Heute weiß ich, was ihn bewegt hat. Und kann es einigermaßen nachvollziehen, kommt mir trotzdem nicht in die Tüte. Ehrlich nicht. Also so ein Quatsch. Wenn ich was mache und jemand anders als Mitwisser da ist, dann gehe ich doch nicht los zu dem Bullen und scheiß den an. Ich war doch derjenige, weißt du, wie dumm ist das denn? Naja, aber Therapie, passiert so ein Scheiß. Steckst du nicht drin in den Köpfen der anderen. Ja, vor allem dieses Therapie-Pflichtbewusstsein aufmachen, das ist alles ein Schritt zur Genesung. Mann, das ist Bullshit, Junge. Meinst du, das Ding ändert jetzt irgendwas an deinem Konsumverhalten? Bloß weil du das gehandelt hast. Guck mal, wie viel Scheiße dir dann am Nacken hängt. 2 Jungs haben voll Hals auf dich, du Idiot. Die ganze Gruppe ist so hin und her gerissen. Völlig. Weißt du, so total dämliche Aktion, Junge. So denkt jeder. Aber die Regeln sagen was anderes. Mann, scheiß auf die Regeln. Das ist einfach nur eine hohle Fotzenaktion, Junge. Was scheißt du mich an? Du hast doch getrunken. Sag doch, ich hab getrunken. Ja und? Weiß ich nichts von. Interessiert mich nicht. Hau rein, wenn dein schlechtes Gewissen nicht so drückt. Weißt du? Also da denke ich doch eher dann noch an den Betreffenden. Alter, was hat der Staatsanwalt im Nacken? Nee, mache ich nicht. Punkt aus. Selbst wenn er nicht mal ein Zuhause hat und keinen Staatsanwalt im Nacken hat, also wenn er nur einfach nicht weiß, wohin dann. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, so komische Sachen. Naja, wie auch immer, das war meine Entlassungszeremonie dort. Auf die Baustelle bin ich dann gezogen in der Männerstraße. Das war ja nichts Halbes, nichts Ganzes, noch nicht. Der mag uns ja eigentlich und ist ja eigentlich auch ein lieber Kerl, wir mögen den ja auch. So, das war noch einer der vernünftigsten, der sah, schreiender Tischlermeister. Auch im entsprechenden Alter, der konnte richtig arbeiten, genau, auch mit meinem Werkstoffholz, wenn ich was mache mit Holz. Und so, dem war ich schon so und also, ja, deswegen, Willi, trink, wenn du willst. Also, mach, was du möchtest. Ich behalte es für mich. Ich weiß von nichts, mein Name ist Rabe. So, und ich war schon enttäuscht, klar. Er vertraut mir. Er hat mich gefragt nach Vertrauen mit dieser Frage. Behältst du das für dich? Ja, behalte ich für mich, kannst mir ruhig vertrauen. Und dann bringt er so eine Nummer. 2 Stunden später, was soll das? Verstehe ich nicht. Hat der Tür nachgelassen oder was? Leg doch nochmal nach. Ich sag's auch keinem. Im Grunde ist das auch von mir Assi-Verhalten. So, ich müsste ihnen eigentlich sagen, ey, Willi, mach das lieber nicht. Habe ich vielleicht auch dazu gesagt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, das letztendlich war der, wie nennt sich das in der Therapie? Vertrag machen. Wir hatten einen Vertrag. Er hat getrunken und ich behalte es für mich. Das war unser Vertrag. Verstehe ich nicht, warum er dem bricht. Das ist ganz einfach. Nichts sagen. Oder wenn nur was dich betrifft, dann habe ich doch gar kein Problem mit. Aber dass er dazu gesagt hat, dass Frank und ich das wussten, das fand ich schon, das hat mich enttäuscht. Ach, für mich war doch alles gut im Grunde. Ich wollte sowieso gerade ausziehen. Weißt du, für Frank war das viel ärgerlicher und für Willi dadurch auch, weil Frank im Haus bleibt jetzt. Und zwar auf Stufe 0, der hat einen konstanten Halt in den nächsten 3 Monate. Auf dich, weil du bist der Grund dafür. Der sieht, weißt du, guck dich an, dann bist du nur noch Grund auf 2 Beinen. Ich glaube, mit dem Sprinter bin ich dann auch umgezogen in die Mellerstraße. Ich habe meinen alten Bauernschrank da mitgenommen und ansonsten so, ja, schon bunte Möbel. Wir haben ja viel gerümpelt, ne? Also ich hatte ein paar schöne Sachen. Schöne dicke Glasvitrine mit, nur aus Nussholz, dicken geschliffenen Scheiben. Alle im Original noch. Richtig schönes Ding. Hat Ritchie verkauft. Schön mit Blattgold belegt, so einen riesigen Bilder oder Spiegel, für einen Spiegel so einen riesigen Rahmen, so voll schön verschnörkelt. Wird ja auch verkauft. Ja, auf jeden Fall. Später dann, auf jeden Fall, ja, ich habe ein paar schöne Möbel, habe ich mir da zusammen gerümpelt, sagt man. Über die Arbeit bei Aero und so. Auch im Anbetracht, ich ziehe bald aus und habe mir mein Zimmer dann auch eingerichtet. Ne? Ein Bett hatte ich da schon im Keller stehen, weil ich ja, dort hatte ich, in dem Zimmer hatte ich so ein riesen Hochbett mit einer riesigen Matratze drauf. Ja, und so bin ich dann Mellerstraße 124 oder 123, linke Seite 123 dann wahrscheinlich, bin ich da eingezogen. Große Küche, ganz winziges Schlafzimmer am Flurende, ohne Fenster, keine Ahnung, was das für ein Raum sein sollte. Ich habe das so als riesige Schlafnische benutzt. Und das Wohnzimmer, ein schönes Badezimmer, das war auch gut. Aber da habe ich 3 Monate fast richtig renoviert drin. Mit der großen Flex und Steinschleifscheiben haben wir die Küchenwand blank gezogen. Erstmal, dass du da überhaupt Fliesen draufsetzen konntest. Die Wand war vorher so total, totaler Vollpfosten hat da gearbeitet. Irgendwie also völlig kaputt gebaut, den Bau. Nur so schöne große blaue Fliesen an die Wand in die Küche. 2 Reihen übereinander, komplett lang einmal. Schöne lange Küche, auch schön hell. Ja, meine kleine Küchenzeile da reingebaut. Ich glaube, die habe ich bei Möwe gekauft, die Küche damals. Oder auf jeden Fall bei so einem karitativen Ding. Wir haben ja 2 so eine Möbelhäuser hier. Ja, da habe ich da erstmal gehaust. Und bin da auch schon regelmäßig rückfällig gewesen. Die habe ich mir selbst gesucht. Weil Sani hat erst noch mit ihrer Zwillingsschwester in dieser riesen Wohnung gewohnt. Die haben 110 Quadratmeter mit 2 Balkone. Nee, 1 Balkon. Nach rechts raus. So ein Balkon. Und wenn du aus der Küche und so rausguckst, guckst du unten in den riesen Garten rein. Und unten haben ihre Eltern gewohnt. Da war noch keine Option. Im Grunde sollte ein neues Leben beginnen. Das gehört, dann gehört auch dazu ein fester Wohnsitz. Und ja, das war was Neues wieder, ja. Habe ich lange nicht gehabt. Feste Meldeadresse, sonst nur im Knast. Also eine echte Meldeadresse, wo ich dann auch wirklich bin. Das meine ich. Gemeldet war ich meistens irgendwo, ja, aber dann bei Mama irgendwie in einem Haushalt noch, auch wenn ich nicht da war. Aber das ist ja nicht zu Hause. Zu Hause ist da, wo man ist. Ja, das war was Neues wieder. Ja, aber im Grunde war ich sowieso schon in der Zeit ganz viel bei ihr. Weil die Wohnung einfach wesentlich schöner war, größer, eingerichtet, komplett schöne, viele Pflanzen und so. Ich meine, habe ich da von ihr auch gekriegt, ne? Pflanzen, und war schon alles schön grün und so in der Bude, aber ja, einfach ja, viel größer. Da bin ich schon mit dem Ehemaligen, der sein eigenes Umzugsunternehmen gegründet hat hier in Osnabrück. Auch ein ehemaliger Elronder, der schon dann aber 4-5 Jahre sein eigenes Unternehmen da hatte wohl. Also der hat, ist schon gefahren. An den haben wir Aufträge weitergegeben, wenn wir zu viele hatten. Haben wir an ihn verwiesen. Immer. Und so war der konstante Kontakt auch zu dem Haus. Da ist ein ehemaliger auch. Seine Frau ist nicht ehemalig. Die hat die ganze Bürokram erledigt, die Umzüge organisiert, Kostenvoranschläge gefahren und. Und er nur stumpf den LKW fahren und aufladen, abladen. So, und dann halt ein paar Träger dazu. Ne? Und hat mit ihm auch Spaß gemacht. Kräftiger Kerl, ne? Hühne und so. War auch ziemlich süchtig. Ist, glaube ich, auch schwer rückfällig geworden zwischendurch und so. Jetzt, Frank erzählt, dass er auch seine Rückfälle hatte. Das juckt ihn, wenn er mich sieht. Das juckt ihn die ganze Zeit, er ist selber opiatabhängig. Kannst du dir nicht die ganze Zeit angucken, wenn du Sucht, kriegst du Suchtdruck von, wenn einer die ganze Zeit so neben dir herläuft und trägt, kriegst Anfälle auf den. Hat er auf mich auch geschoben. Hat aber nie was gesagt. Ich sag, ich weiß nicht wie lange, aber ein paar Monate habe ich schon gearbeitet für ihn. Ich glaube nicht ein halbes Jahr, aber so in die Richtung 4, 4,5, 5 Monate, irgendwie so. Mindestens 3. Also ganz sicher mindestens 3. Es war Ende Sommer, glaube ich, als ich die Kündigung dann im Briefkasten hatte. Der setzt mich vor der Haustür. Er verabredet sich noch für den nächsten Morgen mit mir für den Auftrag. Ich gehe zum Briefkasten, habe meine Kündigung drin. Meinst du, er hat einen Ton gesagt? Der hat keinen Ton gesagt. Seine Frau hat ihm Kündigung ausgestellt. Der konnte mich dann auch nicht, der wollte mich nicht mehr sehen. Ich wollte bei ihm die Papiere, also mein letztes Geld und so abholen. Nur seine Frau war da. Ihm war das zu unangenehm, mir gegenüberzutreten. Er hat mich gekündigt, wollte er eigentlich nicht, weil wir mögen uns eigentlich, ne? Und wir können gut zusammenarbeiten. Aber er kann auch nicht ertragen, mich mit Steckis den ganzen Tag zu sehen. Und ja, irgendwann wirst du dann ja auch, also ich auf jeden Fall, wenn ich denke, es sagt keiner was, merkt es auch keiner. Sondern er hat es die ganze Zeit bestimmt gemerkt. Also kann er mir nicht erzählen, dass er es nicht gemerkt hat. Im Nachhinein war es schon klar. Opiat ist halt, ich leuchte richtig. Und bei mir ist, bei ihm ist auch so einer, so ein Pflaster mit ganz hellen Augen, wenn der konsumiert, der kann es als Taschenlampe benutzen, den Typen. Wann genau kann ich dir nicht sagen, aber ziemlich zügig. Das kann sein, dass das schon den ersten Tag war, ich kann es nicht mehr genau sagen. Den ersten Tag, wo ich morgens aufgestanden bin, Meller Straße habe ich nicht weit. Ich finde schon ein Päckchen da. Ich habe die doch tausendmal gesehen, schon die Jungs, wo die steht. So bin ich los. Zweimal gefragt, hatte ich mein Päckchen. Und beim dritten, vierten Mal habe ich schon 4, 5 Namen im Telefon. Und ruf einfach an und treffe mich damit. Den muss ich da nicht mehr hinlatschen. Ja, und so hat sich das dann auch wieder eingeschlichen. Ne? Man freut sich richtig drauf, also wie behindert. Ich gehe dann los mit so einem, wie so einem 5-Jähriger an Weihnachten vergleiche ich das immer so. Der sich freut, wenn die Tür noch zu ist und der noch nicht an die Geschenke darf. So dieser Moment, kurz bevor die Wohnzimmertür aufgeht und der Weihnachtsmann da steht. So, mit so einer Emotion gehe ich los, Päckchen kaufen. Obwohl ich weiß, es ist voll völlig scheiße, was ich mache. Naja, du weißt ja, und zu der Zeit war es halt auch noch so, dass ich die Rückfälle, die fand ich noch gut. Das war deswegen auch anhaltende Rückfälle. Konstant wieder so. Ach, scheiß drauf, nächsten Tag nochmal und nochmal. Und dann sind 5, 6, 7 Tage vorbei und dann sagt mein Kopf, du musst. Dann bin ich schon wieder drauf. Du musst. 2 Tage und dann 5 Tage oder eine Woche nicht. weißt du, so wie ganz am Anfang dann, ne, dass du mal 2 Tage nimmst, weil das Becken an einem Tag nicht aufkriegst, weil es doch zu viel ist noch beim Rauchen, weil ich schon nach der Hälfte so hänge. Ja, und dann ist es fühlt sich auch gut an wieder. Und dann, ja, keiner merkt. Keiner spricht mich drauf an. Ich sehe immer noch fit aus. So dieses Ganze. Außerdem habe ich ganz lange nichts gemacht. Ja, und das wird halt jeden Tag wieder ein O, ne? Weil das auch was ist, womit man gut den Tag verbringen kann mit so einem Opiatrausch. Das ist ja anders wie Alkohol oder sonst was. So, das fühlt sich ja nicht... Erstmal fühlt sich das einfach nur gut an. Das ist es ja. So. Obwohl der Kopf es eigentlich schon besser weiß. Und das Clean-Sein im Grunde auch sehr gut findet. Aber das andere ist einfach immer noch sehr mächtig, ne? Ich habe mir da richtig Arbeit gemacht. Ich habe... Da waren 3 oder 4 Lackschichten auf den Türzargen und auf den Türen drauf, Holztüren, auch mit Glas zum Teil drin. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an den Dingern gebeizt und geschliffen habe, bis die wieder schön auf Naturholz war. Es hat fast bis zum Ende gedauert. Ja, und dann halt mit meinen begrenzten Mitteln von Elrond aus. Ja, recht gute Teppiche halt auch verlegt und das ist alles dann da liegen geblieben. Also da war wirklich eine ganze Menge Herzblut auch drin. Ich habe mir die Wohnung für mich fertig gemacht halt. Ne? Ich wollte schon meine eigene Wohnung haben. Und die soll so schön aussehen, wie ich das möchte. Oder so gut, wie ich es hinkriege. Und dazu gehörte für mich das Naturholz wieder. Die Zargen, alles wieder auf Natur zu machen. Was da schon 4, 5, 6 Schichten Pfuscharbeit abbekommen hat an Lack. Das hat relativ viel Spaß gemacht, aber ich weiß, das hat mehr Spaß gemacht, wenn ich vor allem gleich geraucht habe. Kann ich mich genau daran erinnern. Ich auf der Baustelle auf dem umgedrehten Eimer saß mit den rotzigen Jeanshose an, dreckiges Shirt, dreckige Schuhe, überall so diese Beize und Lackreste an der Hose kleben und mir meine Folien da gemacht habe, vor der Arbeit schon, also sitzend vor der Arbeit. Tür schon aufgebockt, schon einmal eingestrichen mit dem Scheiß, mit der Die Krähe hieß das, konntest du nur in der Mellerstraße kaufen. Eine ganz bestimmte Beize ist das, ganz aggressives Zeug. Ja, hat ewig gedauert. Ja, und mit so einem Blech und Mucke aufreißen, dann geht das gleich ganz anders. Arbeiten auf Opiat, das geht einfach. Du hörst nicht auf. Selbst die Kippen verglühen alle nebenbei. So, weil du einfach nicht, ich komme nicht zum Rauchen, ich mach mir die an und bis ich so eine Asche habe und dann tue ich sie weg und dann denke ich, ich ziehe gleich nochmal und dann eine Stunde später sehe ich dann einen verglühten Filter oder so. Also das hat einwandfrei funktioniert. Wie gesagt, auf Opiate funktioniere ich ziemlich gut, vor allem noch am Anfang, wenn ich noch kräftig bin und nicht völlig überdosiert und so. Die ersten Male naschen bin ich immer noch sehr funktionstüchtig und ja, gerade bei so langwierigen Aufgaben, die mich eigentlich ankotzen, das ist eine Drecksarbeit gewesen, ne? Aber ich wollte das Ergebnis unbedingt haben. Und Opiat hat mir geholfen, das auch bis zum Ende durchzuziehen, sage ich mal so. Ja. Also da bin ich noch ziemlich freudestrahlend rückfällig geworden. Auch noch. Ja, Opiat hören halt ist ja auch nichts Neues, ne? Also mega krass, ich guck dann schon, dass ich nicht überdosiere und nicht zu viel rauche. Beim Rauchen geht das sehr gut, aber klar knallt das richtig. Noch 2 Bahnen und noch 2 Bahnen, uff, guckst in den Spiegel, ich habe gar keine Pupillen mehr. Klar, das klatscht richtig, das klatscht die erste Zeit immer richtig, nicht nur den ersten Tag, das jeden Tag knallt das aufs Neue gut. Ein paar Mal vom Blech ziehen, alles gut. Ich rauche dann ja nicht so, ich werde ja vorsichtig rückfällig, wie soll ich das sonst sagen, ja. Ich habe ja, eigentlich passt ja auch gerade alles, ich will ja auch nicht übertreiben, aber ich kann es nicht sein lassen zu naschen und dementsprechend konsumiere ich aber natürlich immer so, dass ich richtig was merke auch, aber nicht, dass ich voll breit auf dem Tisch hänge. So, ich mache den ganzen Tag noch was, ne. Aber ja, das ist Rückfall wie jeder andere gewesen, auch ein langanhaltender halt, ne. So, ich konnte es dann nicht sein lassen. Fiel mir ganz schwer, als ich dann frei war. Mal 2, 3 Tage dazwischen nichts zu nehmen, einfach um nicht wirklich drauf zu kommen. Ne? Das habe ich 3, 4 Wochen hingekriegt oder so. Und dann habe ich jeden Tag geraucht. Spätestens nach 3, 4 Wochen war das schon. Und zu der Zeit habe ich ab und zu mit dem Punk geraucht. Hab zwischendurch auch Bleche geraucht, ist auch drauf, ne? Ist im Programm heute auch noch. Ja, am Anfang halt nur Hasch, ne? Ich wusste auch, dass der ab und zu, aber hat er nicht verkauft, ne? Keine Schore verkauft. Also kleine Mengen Hasch, schon Gras konnte du bei dem kaufen, so habe ich den ja kennengelernt auch. Ja, und dann habe ich Becken geholt und bin zu ihm gefahren. Einen, mit dem ich konsumieren kann. Der ist mir auch sehr sympathisch. Ist zwar voll der verlotterte Typ irgendwie, aber total sympathisch irgendwie. Ich mag den auch heute noch total gerne. Da gab es auch nie irgendwas, dass ich mich über den hätte ärgern müssen. Ja, mit dem habe ich ab und zu dann konsumiert. Oder alleine halt, ne? Auf der Baustelle da in der Männerstraße, in der Wohnung, die ich immer noch renoviert habe. So, einfach auch, damit der Arbeitstag gut rumgeht, so. Dieses, dass sich alles noch nicht so wirklich sinnvoll anfühlt, das habe ich ja immer noch. Und das musste ich noch irgendwie, ja, wegmachen. Deswegen halt auch dieser, ja, nahtlose Rückfall eigentlich. Nach der Entlassung. Also ich weiß, das Kiffen hat mehr geklatscht. Viel mehr. Ich habe einen Bon geraucht, habe ich bald gekotzt, ne? Von der Show war das nicht so schlimm. Vielleicht das dosiere ich anders. So, also ein richtiges Gerät von. Ich hatte immer gutes Hasch gehabt, der Punk. Hatte immer super Sorten damals angeschleppt. Da habe ich einen richtig fetten Kopf durchgezogen, habe mich eine Viertelstunde kaputt gehustet. Und war dann so dicht, dass ich beinahe kotzen musste. Die Schore-Rückfälle, die sind nicht so in dem Ausmaß hier dann passiert, dass ich sofort und Beutel und den ganzen Tag voll dicht, scheiß auf alle und so. Das war hier nicht mehr so. Also mein neues Umfeld, mein sauberes neues Umfeld hat mich schon gezügelt so ein bisschen, ne, in meinem Konsumverhalten auch. Außerdem hab ich hier die Jungs auch gar nicht so, mit denen ich sowas abziehe. So drauf sein und so unterwegs sein. Habe ich hier gar keinen, also außer Frank, und der ist noch in der Therapie. Der Schorrückfall, der kam so, das schleicht sich ein, so eine konstante Steigung nach oben, aber es schleicht sich wieder ein. So. Nach 2-3 Wochen, das Päckchen, was du dir holst, das reicht dann auch nicht mehr. Für 2 Tage rauche ich ein Blech von und dann war es das. Und 5 Stunden später denke ich mir, Mann, kannst du ja nicht noch ein Päckchen holen. Ja, und dann schleicht sich das so ein, dann hole ich mir ein Päckchen. Ja, und weil es auch gar keiner bemerkt hat irgendwie. Also ich konnte nicht mehr nach Elrond ins Haus gehen, wenn ich am Leuchten war. Aber ich war ja ein paar Mal vormittags dann im Haus, bevor ich getan habe, Päckchen schon in der Tasche. Also wenn ich einen Tag sauber war oder so, oder 2 gerade und so, total fickrig, so in der Zeit war ich noch da. Ja, und dann hat man es mir bestimmt auch schon wieder angesehen. 6 Wochen konsumieren, ich esse nicht mehr richtig, dies, das. So, vielleicht hat mein neuer Arbeitgeber im Haus schon was gesagt, weil auch ehemaliger hat es schon gemerkt. Ich denke, der hat das zugestellt. Ich habe morgens vor der Arbeit Blech geraucht und habe mich dann abholen lassen. Das war nicht so ein richtig fettes, aber ich war auf jeden Fall, ich habe das Opiat klingeln hören in den Ohren. Ich kriege warme Ohren und dann höre ich auf. So, aber dann nasche ich den ganzen Tag über. Ich verschwinde 5-mal auf Klo und ziehe schon immer 3-mal. Ohne Zigarette, ganz egal, eben 3 Bahnen ziehen, einpacken wir und weg, wieder an der Arbeit. Naja, das war ganz schnell ganz normal wieder. Der zweite Rückfall von Frank, das war Frühjahr 2001, nee, Frühjahr 2000 war das. Da war ich schon raus bei Elrond. Da war ich schon, ja, 3-4 Monate draußen. Konnte Frank auch schon wieder alleine nach Hause fahren. Diese Zeit hat er schon wieder hinter sich, die 6 Monate. Konnte wieder alleine nach Hause fahren, hat wieder Stoff gekauft. Diesmal anders, nüchtern zurückgekommen. Musste dann natürlich direkt OK abgeben. Das kennen wir ja schon von dir. Du wirst das erste Mal alleine nach Hause, bringst direkt Stoff mit. Das wissen wir ja jetzt. Okay, nichts genommen? Natürlich nicht. OK abgegeben, abends auf dem Zimmer, erstmal gelötet. Nächsten Morgen, er war auf jeden Fall mit Heinz in Stuttgart, in Umzug, mit dem Sprint, also nur 2, 3, 4 Möbel haben die dahin gebracht, zur Schwere, den Sprint voll gehabt und haben die nach Stuttgart gebracht. Von hier aus, das ist eine ganz schöne Tour, ne? so ein paar Stunden unterwegs mit dem Sprint, also 7-8 Stunden oder so. Und hatte auf dem Hinweg schon eine Raststätte immer von der Folie gezogen, wieder klar. Ist immer noch gierig, hat den Abend vorher gelötet und so. Ja, und Heinz irgendwie während des Umzugs, also während des Schleppens auch und so, hat er ihn schon angesprochen. So, was ist los mit dir und so, hast du voll die Ringe unter Augen, voll blass, voll Steckis, hast du auch, was ist los mit dir, hast du was genommen oder was? Warst du zu Hause wieder? So, und hat den Heinz keine Ruhe gelassen. Frank das natürlich weggeredet, Mensch, laber nicht und so. Komm, lass den Umzug hier fertig machen. Und auf dem Rückweg wollte er schon UK von ihm haben. Er sagt, bist du dumm oder was? Kriegst keine UK von mir. Frank hat das weggeredet wieder. Ne? Merk's mal, was willst du denn jetzt von mir? Krieg ich mal ein, guck mal lieber auf dich und so. Ja, aber Heinz hat das nicht losgelassen, bis sie wieder im Haus waren. Die waren kaum im Haus, hat Heinz den Notknopf gezogen, also auf die Klingel gedrückt. Auch wieder so eine Sondergruppe für... Wir hatten aber allerdings so 5 oder 10 Minuten, eine Viertelstunde, bevor dann wirklich alle sich versammelt haben und. In der Zeit ist Frank oben schon in seinem Zimmer gewesen auch. Dann war schon den ganzen Leuten im Haus klar, okay, es gibt wieder eine Sondergruppe wegen Frank, Rückfall, vermutlicher Rückfall. Und der Schlachter ist direkt seine, bei ihm ist direkt sein Ding aufgegangen, wie er das wieder gut machen kann bei Frank. Dass er ihn schon das erste Mal angeschissen hat für seinen Rückfall. Hat direkt aufs Klo, hat sich eine UK abgezapft und die Frank gegeben hier. Hast eine saubere UK. Ich sehe, dass du was genommen hast, ist mir aber egal. Tut mir leid, dass ich dich einfach angeschissen habe. Jetzt mache ich es wieder gut. Voll die coole Aktion, sonst wäre Frank draußen gewesen. Ja, dann Frank natürlich die UK abgegeben. Alles war gut. Glück gehabt. Das wollte ich dir, der Gruppe, Junge. Und sich mal wieder königlich amüsiert über das, was er da jetzt schon wieder fabriziert hat. Ja. Jeglichen Verdacht ausgeräumt sofort. Mit der sauberen UK. Wer soll ihm die gegeben haben? Alle haben auf ihn eingeredet, auch der Schlachter. Mann, du hast doch was genommen und so. Hat ihm aber für eine Stunde vorher die UK in die Hand gedrückt, ne? Und dann in der Gruppe voll auf ihn eingeredet, bla bla bla bla, bis dann der zweite Tester auch da reingehalten worden ist, immer noch negativ. Mann, hört auf mich voll zu labern, Leute. Ich hab nichts genommen. Ja, und so war sein zweiter Rückfall. Grinst du heute noch diebisch bei, wenn er das erzählt? Ja, weil er hat dem Schlachter und er, die sind in einem halben Jahr oder was danach, also ein paar Monate, die dann vergangen worden sind, sind die so dicke miteinander geworden und auch die mochten sich gerne. So, der Schlachter war auch cool, war ein lustiger Typ und der hat das tierisch gezwickt, dass er seine Fresse aufgemacht hat. Er hat sich grottenschlecht deswegen gefühlt. So, und kaum war seine Möglichkeit, das wieder gut zu machen, genau bei ihm, hat er sofort gemacht, ohne dass er Frank hat ihn nicht gefragt nach einer UK. Er ist direkt wie: Musst du UK abgeben? Ja, muss gleich UK abgeben. Voll scheiße. Wird weg war, kommt wieder. So eine kleine Zitronenflasche, ne? So zum Spritzen. Frank, die sich schön zwischen die Beine geklemmt. Pff, Hände oben. So kannst du so wissen. Der Bescheiß garantiert offensichtlich nicht. Nein, tut er nicht. Spiegel auch da. Ja, ist geil. In der eigenen Toilette gibt es einen Spiegel zur Kontrolle, klar. Ist gleich die kleine Toilette, wenn man ins Haus kommt, sofort rechts. Eine kleine Toilette und einen Spiegel drüber. Klar, die wollen sich auch nicht verarschen lassen. Und ja, das ist nichts Neues, dass UKs gefälscht werden. Das hat jeder gemacht, ob er knackig ist oder nicht. Jeder hat schon zumindest davon gehört und weiß, wie es geht. Jeder Süchtige. Allein beim Arzt draußen, wegen Beikonsum oder so, ne? Das ist irgendwie für jeden Süchtigen mal Thema, eine Fremd-UK abzugeben. Ja, und dann war Frank tatsächlich bis zum Schluss clean, bis Mitte 2001, als er dann entlassen worden ist, war er komplett clean. Das war ihm eine Lehre so. Also dann, er war danach noch öfter zu Hause, hat aber nichts mehr geholt. So, das war, da war nochmal so haarscharf wieder an der Haft vorbeigegangen. So, Staatsanwalt schon Hallo gerufen. Ja, mit der Entlassung Elrond hat das eigentlich direkt angefangen, mit dem kleinen Verkauf. So, die ersten Portionchen, ja, kleine Mengen, 10, 20, vielleicht 30 Gramm habe ich von dem Punk geholt. Und ja, von GH in Bäm dann und dann später von Holly. Was heißt später? Das ist das, innerhalb weniger Wochen hat sich das entwickelt. So. Also 3 Monate oder so. Ja, so. Ich wollte auf jeden Fall nicht mehr einbrechen gehen. Weil das, ja, nochmal ein Eintrag in der Akte wegen Einbruch ist nicht so geil. So, ich habe jetzt schon 3-mal gesessen für Einbruch und da muss eine Veränderung her. Irgendwas harmloseres als das. Cannabis verkaufen. Weichdrogen. Aber dann halt ein bisschen mehr. Das muss ja, soll ja auch Geld bringen. Das war schon Ziel. Also ich wollte, das war nicht mein Plan, in der Woche 50 Gramm zu haben und die dann den Kleinen zu verkaufen. Aber erstmal muss das, ich muss ja Leute kennenlernen, ich muss erstmal hören, wer wo was geht und. Muss man ein paar Angebote einholen und bis dahin vergeht erstmal ein paar Wochen auf jeden Fall, bis man so, ich habe mir Mühe gegeben, ich wollte das schon als vernünftiges Geschäft hinstellen, jede freie Minute habe ich darauf. Am Anfang bin ich ja noch bei dem Umzugsunternehmen mitgefahren. Ich war ja so rückfällig schon, also mit Schore auch, aber das hat noch nicht wirklich so viel Geld gekostet, das konnte ich mit dem Kleinverkauf gut decken. So, und ich habe ja auch da Geld verdient, so ist es ja nicht. Mal hier Trinkgeld gekriegt, da Trinkgeld gekriegt. Da mein Werkzeug geklaut oder so und verkauft. Immer wieder. Aber ja, ich wollte schon, dass das vernünftiges Ding ist. Ich wollte am Ende am besten nur 3, 4, 5 Kunden haben, die am besten jeder 1 Kilo oder 2 kaufen. Das war schon Wunsch. Auf jeden Fall in diese Richtung sollte es gehen. Auf jeden Fall größer sein als 50 Gramm die Woche. Da habe ich keinen Nerv drauf gehabt. Am Anfang habe ich das Zeug auch viel noch mit nach Hause genommen. Was soll ich 30 Gramm verkragen gehen? Ich komme nach Hause, drehe mich 2-mal im Kreis, ist alles verkauft. So ungefähr, weißt du, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen war das so. Also rufen die schon mittags Leute an, kann ich vorbeikommen. Ja, und ich will was Konstantes, ein funktionierendes Geschäft haben. Das habe ich. Das wusste ich, wollte ein konstantes Geld haben. So, einbrechen gehen, das ist mal Hümer, hot und so. Selbst wenn du nicht drauf bist, ne? Du hast einen guten Tipp gekriegt, bist da und dann sind dann nur 700 anstatt 70.000 oder 7.000 oder was auch immer. Gab's alles schon. Oder dass man einfach das Offensichtliche nicht gesehen hat. Das Versteck im Versteck oder so, weißt du, solche Sachen, dass man einfach nicht gefunden hat, ne? So. Aber wenn ich ein gut laufendes, konstantes Geschäft habe, dann kann ich rechnen, das ist festes Geld, da kann ich weiß genau, was nächste Woche reinkommt. Ich bestelle ja, oder ich versuche ja ausreichend Ware für die Kundschaft zu haben und ich weiß, was wo reingeht oder wer bei wie viel nimmt. Also wollte ich das sagen, ich wollte nicht ständig mich im Park setzen und Laufkundschaft haben. Aber dann am Anfang, klar, habe ich mir, wo geht man hin? Man geht in den Stadtpark im Sommer, wo alle auf der Decke rumhängen, nur junge Leute. Da gehe ich ein paar Mal über den Platz und dann finde ich meine Käfer. Dann rauche ich mit denen einen Joint, zeige dir ein bisschen Gras, was ich vielleicht dabei habe, ein bisschen Hasch. Ja, und meistens verkaufst du direkt auch was auf der Decke, wo du dich hingesetzt hast und einen Joint mit rauchst oder einen aufbaust oder was auch immer. Ich bin ja nicht kontaktscheu. Ich weiß ja, wie stumpf ich bin. Ich setze mich einfach so, na Junge, schmeckt alles klar, lass mich immer, ich baue auch ein. Ja. Und wenn der kifft, dann kauft er auch irgendwo irgendwann immer wieder was. Das bringt das leider mit sich. Ja, wo kauft man lieber ein als bei jemandem, der noch, ja, der ihn zum Kennenlernen auch noch auf den Schein eingeladen hat. Also, Kunde ist König, ne? Deswegen. Also es funktionierte ziemlich schnell, dass ich so um 10, 15 Jungs hatte, die ja am Anfang nur so für sich 20er, 10er und so. Ich schieb dann, du hast so ein paar Kollegen, sag mir doch mal ein Geld ein, ich mach dir besseren Kurs und so, fängt das an, ne? Und dann nötigst du den irgendwann, seine 50 Gramm zu kaufen, dann kaufst du die 50 Gramm für ihn, du machst halt nicht so viel Gewinn dran, aber dafür nimmt er 50 Gramm auf Mal, ich krieg einen besseren Kurs, je mehr ich nehme. Ja. War schon ein Plan, irgendwie Kilos einzukaufen, wenigstens eins, einkaufen zu können, das Geld dafür zu haben und dann in 50 Gramm Weiße oder so maximal, oder 10, 20, 50 Gramm Weiße wegzugeben. Und erstmal so, weil das sammelt Geld. Und dann, wenn du ein bisschen Kapital hast, so war der Plan und so hat es auch funktioniert, dann kam ja noch die Spende von dem Alten dazu, dann die neue Möglichkeit über Holly und seine Leute dann an Ware ranzukommen, Bombenqualität, super Ware, guter Kurs. Ja, aber so, klar fängt das an. Ich weiß nicht, der eine oder andere grüßt mich noch, aber ich habe die Gesichter, die Hälfte habe ich vergessen von den Jungs, die ich ganz am Anfang hatte. Viele sind ausgeschieden an der Stelle, wo ich gesagt habe, du musst 250 Gramm nehmen oder du musst leider woanders einkaufen. Aber ich kann dir eine Nummer geben, wo du einkaufen kannst. Das ist halt einer meiner Leute, die dann dem auch einen Fuchs verkaufen, weißt du. So, also ich hab, das, die bleiben, die fallen nicht weg, die gehen woanders rein. Wenn er abnervt, fällt er weg. Aber wenn er nicht stört und bei einem meiner Leute dann einkaufen kann. Ja, aber das ist auch schnell umzusetzen, wenn du bei THC-Leuten, also bei Grasgeschäften, geht das einwandfrei, wenn du zu denen nett bist, also zu den Leuten, die bei dir einkaufen sollen. Viele Dealer sind Assis. Viele Dealer, ja, lassen einen stundenlang warten, irgendwo im Dunkeln oder sonst was, oder keinen Bock oder was auch immer, machen scheiß Kurse, sind unfreundlich oder so. Kunde ist König. Also im Normalfall bin ich nett zu meinen Leuten. Ja, und kauf mir auch gerne ein. Und dann habe ich versucht, die Besten rauszufiltern. Und dann, ja, so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich die einfach bei Leuten dann wieder untergebracht. An der Stelle, wo ich gesagt habe, du musst 250 Gramm kaufen, gibt es eine nette Anekdote. An der Stelle oder wegen dieser Aktion, wegen dieser Unterhaltung, die ich mit einem von den Jungs geführt habe, hat der später mal zu mir gesagt, und du hast mich zum Dealer gemacht. Der hat dann aufgehört, das war ihm dann zu stressig und so. Aber er hat es kurz versucht, aber das war ihm dann zu nervig, viel zu viel Aufregung. So, boah, so ein Beutel, was geht denn da ab? Wollte man 10 Gramm haben oder so, ne? Für sich und seine Kumpels halt. Ja, du musst dann schon, es ist auch ein gewisser Druck da, aber ich sag dir auch, wenn ich das gebe und wenn es nicht ganz, ich stelle es ja auch umsonst hin. So, aber ich sag dir einen Tag, wann ich vorbeikomme und dann möchte ich gerne das Geld haben. So, du hast Bombenqualität zum guten Kurs auf Kommission. Was ist los? Mach doch mal. Mach doch mal. Das ist doch ganz einfach. Du bist doch sowieso den ganzen Tag nur mit Kiffern unterwegs. Wenn du derjenige bist, der die Tüte in deiner Schublade hat, die sitzen alle bei dir. Die kaufen alle bei dir. Ja, stimmt. Du kannst guten Kurs machen, oder deine Kumpels. Und die kennen auch wieder welche, die du gar nicht kennst. Und die kennen wieder welche. Wirst du sehen. Kommst morgen schon wieder. Hast du noch so eine Tüte? Ja, bei ihm hat es dann immer, ja, war halt ein kleiner Kreis und der wollte ja nicht wirklich verkaufen, also auch neue Leute suchen und so, war nicht so für ihn das Ding, so, das wollte er nicht so gerne. Also hat sich dann herausgestellt, auch für ihn, das ist nichts für mich. So an meine Kumpels was weitergeben, verkaufen und so. Aber allein, dass er abwiegen sollte und so für seine Kollegen, das war ihm schon zu blöd, glaube ich. Hat er nie so gesagt, aber stand man beim Bier zu und das, und du hast mich zum Dealer gemacht. Ich sage, Quatsch, Junge, ich habe dir ein gutes Angebot gemacht und du hast ja gesagt. Das war alles. Da muss ich immer wieder drüber lachen. Das war so frech, hat mir das noch keiner vom Kopf gesagt. Für ein gutes Angebot. Ich gleich zum Dealer gestempelt, man. Es war nur ein nettes Angebot. Ich wollte ihn nicht weiterreichen, weil ich ihn gerne mochte, ne? Und wir haben uns immer cool verstanden und so. Deswegen habe ich ihm das Angebot gemacht, so, weil ich ja, ihn auch ab und zu mal treffen wollte und hatte keinen Bock, dass er dann zum Kollegen von mir fährt, der ihn dann eben einfach nur eben schnell abspeist. Ich mag ihn ja, ne? Also so. Wir haben ja auch immer zusammen gesessen und geraucht. Ja, und das ist blöd. Geschäft und Freundschaft verträgt sich nicht immer an vielen Stellen so. Aber ich habe es halt immer versucht auch so, dass Also am Anfang ging es tatsächlich nur um Gras, so, aber da kommen immer wieder Leute vorbei in der Zeit, die man dann ja auch mag. Irgendwie. Und das war auch eigentlich recht wichtig für mich. Ich habe keinen Bock gehabt, dann irgendwelche Affen zu verkaufen, wo ich dich gar nicht mag. Oder wo ich ein komisches Gefühl bei kriege oder sonst was. So, das musste für mich auch immer passen. So. Ich habe ganz viele Leute laufen lassen, die auf Empfehlung von irgendwem gekommen sind. Ja, nee, gerade nicht. Vielleicht kann ich den mal, ich melde mich dann vielleicht. So. Ich hätte ihm 2 Kilo geben können. Aber nee, lieber nicht. Weiß nicht. Also da habe ich immer recht gut drauf hören können. So. Auf mein Bauchgefühl. So. Also ich habe dann nach Gefühl aussortiert. Nur Umzüge, die Option, einfach nur Umzüge zu fahren und rückfällig zu sein. Alter, was ist denn das für ein trostloses Leben? Wo ein bisschen Geld muss schon da sein. Also so wenigstens, dass man das Gefühl hat, man lebt gut. Also, ich habe schon keinen Bock gehabt, auf Dinge zu verzichten. Also ich habe schon ein kleines Maß gehalten. Wie gesagt, ich habe diese Wohnung da renoviert in der Männerstraße richtig fix. Habe die richtig schön fertig gemacht. Habe auch an den Materialien nicht so wirklich gespart. Klar war die Anfangszeit und so viel Geld ist da nicht reingekommen im Kleinverkauf. Am Anfang die ersten 6, 8, 10 Wochen oder so. Aber da war die Wohnung ja auch schon halbwegs fertig. Deswegen, aber ich habe schon darauf geachtet, dass ich vernünftig wohne und so. Und das hatte ich ja vorher auch nicht. So, entweder war ich im Knallzauer Straße oder in der Therapie. So langsam wollte ich mal eine richtige Wohnung haben auch und so. Und, ja, die, wo ich auch gerne hingehe. Das war schon wichtig. Das habe ich irgendwie bei Aaron schätzen gelernt. So dieses, immer dieses saubere Zuhause auch, ne? Und das war ich auch gewohnt von Mama zu Hause früher. Versuche ich auch heute so einzuhalten. Ja, aber das fing da an. Oh, da habe ich mir immer eine Pflanze gekauft, eine schöne oder so. Auch einmal dann für 60, 70 Mark, 80 Mark. So ein Pott oder so. Ich habe was für die Wohnung ausgegeben. Habe mir mal ein paar Klamotten gekauft und sowas alles. Das bisschen ein Schore, das konnte ich so ziemlich gut, das ist fast gar nicht aufgefallen. Wenn ich Schore nehme, kiffe ich weniger. Also habe ich mehr von dem Gras dafür verkauft, anstatt weggeraucht. Das waren so die Grundgedanken bei der Entlassung, ja. So, ich muss auf jeden Fall Geld verdienen. Und dann bei den Umzügen fand ich, also, erstens will ich das nicht mein Leben lang machen, auch keine 5 Jahre oder 3 Jahre. Das ist ganz schön anstrengend, geht voll auf die Knochen und so. Ich bin nicht der Kräftigste, ne? Und dann jeden Tag Möbel schleppen und so. Und das jahrelang, da hatte ich das ganz klar, das kommt nicht in die Tüte. Und einen besser bezahlten Job werde ich nicht bekommen. Wer soll mir den denn geben? Übers Amt? Wie soll das denn gehen? Oder ich meine, wer stellt mich denn ein? Mal ernsthaft. Außerdem, ja, nach 6 Wochen oder so konnte man mir das ansehen auch, dass ich rückfällig bin, spätestens dann. Ich habe ja konstant irgendwie mal 2 Tage nicht, 3 Tage nicht und so, aber schon fast genauso viele Tage, wie ich nicht genascht habe. Ja, es wurde ganz schnell, ganz schwer, immer noch Lücken dazwischen zu lassen. Das ist immer schön geregelt, ja, komm, 1 geht und dann machst du wieder 2, 3 Tage. Hat natürlich nicht funktioniert. Kann ich irgendwie nicht, geht nicht. Kann ich nur mal ein bisschen naschen, nicht so richtig. Ja, nee, und ich wollte ja auch Geld verdienen und nicht gerade so überleben mit meinem Job. Egal, was auch immer ich für einen Job bekommen hätte. Und eine Lehre machen. Irgendwie nicht. Nicht so richtig. Natürlich immer wieder, also am Ende von Elrond kommt ja natürlich immer wieder dann auch von irgendwelchen Fratzen die Frage, was machst du denn, wenn du rausgehst? Da musst du dich mit auseinandersetzen mit der Thematik. Ja, ich werde erstmal bei M&H-Umzüge arbeiten. Und ja, meine Wohnung, ich habe ja meine Freundin, das wird schon. Irgendwie so. Das war die offizielle Version. Die inoffizielle Version, scheiße, ich musste ab und zu mal die Umzüge fahren. Aber ich habe eine neue Freundin, die hat eine riesen Wohnung mit ihrer Schwester. Ich habe die kleine Wohnung da. Es muss nur ein bisschen Geld verdienen. Hab schon abgecheckt, das Mädchen gegen Gras hat sie nichts. Also das ist schon klar aus. Die wusste schon, auch wenn ich rausgehe, dass ich auf jeden Fall kiffen werde. So, das war auch am ersten Tag direkt. Ganz bestimmt. Ja, das war aber kein Problem. Also war der inoffizielle Plan so, ich verkaufe Gras, gehe nebenbei erstmal arbeiten. Wollte schon diesen Rhythmus aufrechterhalten, wenigstens versuchen. So ist mir aber, wie mit jedem Tag zu Tag, ist mir das schwerer gefallen. Je mehr Show auch kam, wurde mir das, ach, scheiß drauf. So, kommt halt diese Scheißegal-Haltung wieder durch. Und was brauche ich doch gar nicht. Das kommt dann auch durch, weil das mit dem Gras, das funktioniert ja. Ich habe mehr mit Gras verdient, auch im kleinen Verkauf, wie auf der Arbeit. Das Doppelte bald. Ich da 800 Mark habe, 1500 Mark habe ich im Monat schon gehabt. Am Anfang, ich habe mich ja bewegt dafür. War ja immer draußen. Außerdem bin ich neu und jetzt bin ich ganz frei und jetzt will ich Leute kennenlernen. So, ich habe jeden Tag auch noch andere Leute verkauft am Anfang. Auch Leute, die ich dann nie wieder gesehen habe. Überall auch in der Stadt. Ich kenne auch meine Schweine am Gang und Käfer. Ja. Und Osnabrück ist so eine locker leichte Stadt im Sommer, durch den Garten ziehen, kannst den ganzen Tag und überall kannst du stehen bleiben, bis dunkel wird. Ja gut, aber ich gehe auch zum Arzt dann mal und so wegen nichts und so, weil ich halt keinen Bock zum Aufstehen. Und dann hat er mich ja irgendwann auch rausgeschmissen. Wenn es zu lang war, war ich 6 Monate bei ihm. Vielleicht nur 4 oder 5 Monate. So, und dann hat er mich ja gekündigt, wegen nicht mehr tragbar. Deine Aktion, was du hier bringst. Hat ja nicht lange angehalten. Ja. Ja, klar, Wochenende und so. Und kurze Arbeitstage, wird nur Transport mit 2, 3 Mann eben da einen Schrank aufbauen und dann mittags Feierabend. Und wenn es warm war, klar, eben duschen, zack, in die Stadt. Irgendwas zum Essen auf der Hand, vorab gepackt. Und gleich geraucht und los geht's. Je mehr Schore kam, umso weniger wurde das mit dem Essen halt, ne? Dann nur noch geraucht und abgepackt und los geht's ohne Essen. Ja, und wie gesagt, nach 3, 4 Wochen brauchte ich fast nicht mehr losgehen. Alles, was ich rangeschafft habe an Gras, konnte ich verkaufen. So, weil schon genügend Leute angerufen haben. Klar. Der kifft doch heute nicht das erste Mal und garantiert nicht das letzte Mal. Der braucht doch bestimmt irgendwann wieder Gras. Und mit dem Satz kannst du auch jeden Kiffer überzeugen, spätestens wenn du mit ihm einen geraucht hast. So, wenn du mal Gras brauchst, kannst du mich gerne anrufen. Welcher Kiffer sagt dann nein? Ja, cool. Das Gras war geil. Der Typ ist auch okay. Sieht vielleicht ein bisschen fertig aus, aber ja, passt schon. Also das war gar kein Problem für mich. Ich habe es mir am Anfang wesentlich schwerer oder komplizierter vorgestellt, mir einen Kundenkreis aufzubauen. Also das ging ja also erstaunlich einfach. Und als ich mich dann wirklich mit dieser Materie voll und ganz dann gewidmet habe, dem Gras, also dem Cannabisverkauf, habe ich auch gemerkt, wie einfach das geht. Das, so da ein Limit zu finden, ist echt dann auch schwer. So zu sagen, okay, ich kaufe nur 5 Kilo die Woche oder so und nicht plötzlich 8, 10, 12, 15, die kommen und das langt nie. Ich habe immer zu wenig Ware. Egal wie groß der Kombi noch oben drauf ist, den ich noch nicht bezahlt habe. Ja, also da habe ich noch gearbeitet, weil Kündigungstag war, hat er mich direkt dort vor der Haustür abgesetzt in Lüstring. Und sich noch mit mir verabredet für den nächsten Morgen, für einen Arbeitstermin. Und dann hatte ich die Kündigung noch im Briefkasten. Da habe ich mir gedacht, Mensch, du Hund, gerade haben wir noch geredet. Warum sagst du mir nicht, dass du mich kündigst? Ja, war ihm unangenehm. Das, Er kann Leuten keine Negativnachrichten überbringen. Das kann er nicht. Kommt er sich so scheiße bei vor. Das kann er, wenn er geturnt hat. Dann kann er nicht sagen, hau ab, zieh rein, bist gekündigt. Aber sonst nicht. Nicht, dann kann er das nicht. Doch, positiv, ja, das kann er wohl. Und er kann sich auch aufregen, wenn du scheiße bist bei der Arbeit und so. Aber das ist dann im Arbeitsfilm so, ne? Dann geht's nur um, wie packt der Idiot das jetzt an, das Möbelstück. Das kannst du besser so durchs Treppenhaus eiern, ne? Wenn du dich dumm anstellst, dann aus der Arbeitseuphorie heraus, so, dann kann er auch mal eine Meinung sagen, so eine negative Sache. Aber dir sagen, du bist gekündigt, wenn er doch den ganzen Tag mit dir gearbeitet hat, die haben zusammen Pause gemacht, zusammen gegessen, ein bisschen Scheiße gelabert. So, ist auch ein Ehemaliger, mit dem kann ich so reden, wie mit den anderen. Also mit den Jungs, die ich gewohnt bin, ne? Das heißt auch schon im Bau und alles. Ist nicht nur mein Chef, ist ein Süchtiger. Ja, auf jeden Fall habe ich noch gearbeitet, dort, bis ich in Lüstring angekommen bin. Ja, vielleicht ein halbes Jahr. Kommt ja ungefähr hin, wahrscheinlich. Habe mein Geschäft schon nebenbei gemacht. Ich hatte ja nicht jeden Tag Arbeitseinsätze. Also dreimal die Woche war ich unterwegs. Wochenende habe ich Zeit. Und. Manchmal ist nur ein halber Tag. Bin ich schon um zwei im Schlossgarten. Oder sonst wo. Und dann später in Lüstring hatte ich schon alle meine Kunden. Dann ging alles über telefonische Verabredung. Ein Treffpunkt da kurz vor Lüstring, beim Klärwerk auf der Wiese. Ja, die Eltern haben unten gewohnt im Haus. Riesenwohnung, auch über 110 Quadratmeter, glaube ich, wie unsere oben, die ganze Etage. Und dazwischen waren zwei kleinere Wohnungen. Nach links und rechts raus oben eine, unten eine und in der Mitte, mittleren Etage zwei Wohnungen, kleinere. Bin ich damit eingezogen. Da waren sie natürlich begeistert, ne? Die Eltern von ihr. Jetzt zieht der tätowierte, süchtige Kriminelle hier ein. Sau gute Nummer. Fanden sie nicht so geil, glaube ich. Also, nicht glaube ich, weiß ich. Ja, wie sollen sie reagieren? Die waren schon freundlich. So, ist der neue Freund ihrer Tochter? Und noch wissen die gar nichts beim ersten Mal. Aber die haben die Tattoos gesehen. Dann war schon für die alles klar. So, da, ganz gut bürgerliche Leute. Waren bis dato, glaube ich, bis damals oder bis vor wenigen Jahren noch nie im Urlaub. Was soll ich denn da? Ist denn die erste, was soll ich denn da? Was ist das für eine Frage? Willst du nicht mal in Urlaub fliegen? Willst du nicht mal nach Italien oder nach Spanien oder nur in die Schweiz oder sonst wohin? Weißt du, da nebenan irgendwo. Die kennen nur ihr kleines Kaff, das war's. Und zu Hause und Arbeitskollegen. Freunde hat man nicht, man hat Arbeitskollegen. Ja. Ja, die waren nicht begeistert, natürlich nicht. Aber ich habe mir damals, sowas mache ich mir einen Spaß, ne? Aus solchen Emotionen der anderen kann ich ja irgendwie auch feiern, dass sie nicht auf mich klarkommen. Irgendwie. Das war mir aber von vornherein klar. Ich habe ja so ein bisschen gehört vorher, ihre Eltern und dies und das. Natürlich habe ich mich schick angezogen und so. So genau kann ich mich ans erste Treffen nicht mehr erinnern, aber ich war bestimmt vorzeigbar. Wenigstens angezogen vorzeigbar. Also so. Von den Klamotten her. Wie ich in der Fresse aussah, weiß ich nicht mehr so genau. Weil da war ich ja schon auch wieder ein paar Tage unterwegs, ganz bestimmt. Ah nee, als sie mich das erste Mal gesehen haben, war ich noch bei Elrond. Gar nicht wahr. Da war ich noch bei Elrond, war ich topfit. So, das war der erste Treffen. Und trotzdem war ich denen nicht geheuer. Und dann, als ich da eingezogen bin, war ich ja schon wieder unterwegs. Ja, ich meide dann den Kontakt, soweit es geht, und bin, wenn es nicht geht, halt freundlich. Das sind die Eltern meiner Freundin. Da will ich schon ein gutes Bild hinterlassen. Also, obwohl es mir im Grunde scheißegal ist, ehrlich gesagt. Das habe ich ihr auch immer gesagt. Es ist mir egal, was deine Eltern von mir halten. Ich bin nicht bei den Eltern eingezogen, ich bin ins gleiche Haus eingezogen. Das ist nur ein Unterschied. Ich habe meine eigene Wohnungstür, bei denen in die Bude wäre ich nie eingezogen. Oder wenn es eine direkte Verbindung hätte von Wohnung zu Wohnung. Lass mal gut sein mit deinen Eltern. Ich habe keinen Bock, dass sie plötzlich doch durchs Schlüsselloch gucken oder so eine Scheiße. Und dann noch die Bullen ins Haus holen oder so, weil sie nicht anders zu helfen wissen. Lass mal gut sein, weil ehrlich zu denen sein, wer ich bin und wie ich bin, das geht nicht. Ist schon klar, da kommen komische Leute auch manchmal. Und die sehen alle so aus, als wollten wir die nicht im Haus haben, fast. So die meisten davon auf jeden Fall. Ja, die haben immer wieder auf die eingelabert, jahrelang. Der Vater ist, der hat einen Unfall, der hat Kräne aufgestellt. Und also Baukräne auf Baustellen dann. Die werden ja dann stückweise aufgebaut und dann werden die in der Erde richtig verankert. Und der hat einen Unfall an seinem ersten Urlaubstag. Haben sie ihn gerufen, möge er doch bitte mal kommen, ne? Sie bräuchten Hilfe. Der andere steckt irgendwie im Stau, der dafür eigentlich da war den Tag, für die Kontrolle, Endkontrolle, wie der Kran aufgebaut ist. Er ging da ins Büro rein, also in ein Containerbüro, fragte, ja, wie weit seid ihr, das und das, ja, das alles gemacht, auch gesichert, ja, alles gemacht. Und dann kletterte er an den Kran hoch, 7-8 Meter Höhe, irgendwann merkte er, das Ding fängt an zu kippen, war noch nicht verankert in der Erde. Sein Gewicht hat in der Höhe dann ausgereicht, um ihn zur Seite zu ziehen. Ja, und dann konnte er sich aussuchen, entweder wird auf Beton aufklatschen und der Kran auf ihn drauf oder er lässt los und springt und versucht den Palettenhaufen zu erwischen. Hat er geschafft, aber den Arm total verdreht und das nicht aufgekommen und dann war hier komplett beide, ist ja so eine Speiche oder wie so ein Nadelöhr, so komplett zertrümmert alles, siehst du auch heute noch ganz böse Narbe, das hat sich dann auch immer wieder entzündet, also so arbeitsunfähig, ne? Da konnte die Hand bald 2 Jahre nicht richtig benutzen, ne? Und den Arm, auch heute noch, hat er ganz tolle Probleme. Kraft fehlt, der Muskel ist kaputt und alles. Ne? Nerven kaputt. Ja, immer noch besser wie tot. Aber ja, das hat er arbeitstechnisch gemacht. Eine super geile Werkstatt in seiner Garage. Alles, was so für Holz dabei, ach, alles. Mit Betonmischer, der hat alles, Schneidbrenner, Schweißgeräte, der hat alles an Werkzeug. Finde ich ja geil, so eine Werkstatt. Da sind wir wieder bei der Werkstatt, wenn die Alte nervt, ist er erst gerne in seiner Werkstatt. Da ist kein Hintergrund, Drogen, Alkohol oder sonst was, der trinkt nicht. Und kiffen tut er auch nicht, aber oder sonstige Sachen konsumieren. Der geht dann einfach nur in seine Werkstatt, um seine Ruhe zu haben. Ich habe immer wieder, habe ich den nach Rat gefragt, mir Werkzeug von denen geliehen, wenn ich irgendwas gebastelt habe. Da hat er auch immer einen guten Tipp gehabt, so, hat das richtige Werkzeug vor allem für alles gehabt und. Auf der Basis haben wir ihn schon verstanden, dann habe ich ihm geholfen, gerade dann, als der Arm kaputt war, irgendwelche Sachen im Garten oder anheben und hast du nicht gesehen, der bastelt ja immer irgendwas. Auf der Basis so, ja, aber ich bin immer noch, wer ich bin und der hat immer noch Augen im Kopf. der hat diese nie warm geworden mit mir, nie. Die haben es aber auch nie, die haben sich von Anfang an gesperrt und sie waren immer freundlich. Irgendwann gab es eine Situation, da haben sie wieder gehetzt gegen mich, als wenn Sunny unten war bei denen. Sie kam total genervt hoch und berichtet und ja, keine Ahnung, in der Situation hat es mich dann gerade gepackt und musste ich unten eben einmal anklingeln und vorsprechen bei denen. Was ist los bei euch? Warum sagt ihr mir nicht, dass ihr mich nicht leiden könnt? Finde ich viel geiler als freundliches Getue. Und dann sagt mir einfach, nein, wollen wir nichts mit dir zu tun haben, Punkt aus, hier ist Grenze, unsere Wohnung und wir wollen dich nicht. Kannst du auch sagen. Habe ich kein Problem mit, habe ich schon ein paar Mal gehört. Du nicht. Du kommst hier nicht rein. Ja. Wäre nichts Neues gewesen. Und hätte ich besser gefunden. So, dann wäre es einfach klar gewesen. Dann brauche ich auch nicht mehr grüßen und nichts. Warum? Weißt du? Aber da kommen sie halt auch aus ihrer kleinen Spießerwelt nicht raus. Man ist immer freundlich. Egal, was man denkt oder fühlt. Das ist so ein ja, Vier-Parteien-Haus. Schönes, also, könnte auch ein großes, naja, ein sehr großes Einfamilienhaus sein. Ne? So vom Aufbau her, mit dem Garten drumherum und so. Das Einzige, was es verrät, ist, dass da mehr Parteien wohnen, ist halt der Briefkasten und die Klingeloptik. Ne? Also 4 Klingel, 4 Briefkästen dran hängen. Ja, und den Lüstrigen. Ich bin da 4-5 Mal durch die Straßen gegangen und im Sommer und dann, das war ja auch irgendwie im Sommer, als ich da angekommen bin. Und dann, war ich in der Straße und da bis zur Bushaltestelle kannte mich da schon jeder Haushalt, die haben alle mal blöd geguckt. Das war wahrscheinlich der erste Tätowierte da in dem Café, da hinten in Listring. So. Also ich war da schon, kam ich mir schon ein bisschen außerirdisch vor, da zwischen den ganzen Einfamilien. So hatte ich noch nie vorher gewohnt. So nur Einfamilienhäuser und so, so klein, also alles so schnieke und mit den Gärtchen und so. Ja, da ich habe mich fehl am Platz gefühlt auch ein bisschen. Ne? Es ist ja, zumindest im Sommer habe ich mich fehl am Platz gefühlt. So, wenn ich mich verstecken kann, so in den Klamotten, ist okay. Aber im Sommer habe ich mich da schon angeklotzt gefühlt. Nee, wie gesagt, die haben sich, ich wusste ja, ich habe das gefühlt auch und ich wusste ja, die mögen mich nicht. Aber die hat sich das nie anmerkt. Also die sind da schon sehr genau, also gut auch in ihrem Schauspiel, ne? Die können das ziemlich gut verstecken. Da muss man genau hinfühlen, um das zu merken. Aber ich habe sie ja oft genug getroffen. Und dann merkt man das irgendwann, ob man gemocht wird oder nicht. Also ich kann das, glaube ich, sehr gut fühlen jedes Mal. Das war mir vollkommen egal. Ich will ja auch nicht die. Ich wohne nicht bei denen, ich schlafe nicht bei denen im Bett. Also von daher ist mir das auch echt egal. Ja, und ihr war es halt auch egal. Ist mir egal, was die sagen. Kind- und Elternbeziehung halt, ne? Die Alten geben guten Rat und das Kind ignoriert ihn. Das ist ein ganz normales Standardverfahren. So, und das hat mir ja auch ganz gut gepasst. Vor allem habe ich jemanden, der sich kümmert im Hintergrund. Wenn ich nach Hause komme, ist alles sauber. Wenn ich nach Hause komme, gibt es immer was zu essen. Die geht arbeiten, die hat ihr eigenes Geld. Die muss ich nicht mitfinanzieren, die turnt nicht. Das hatte schon ganz viele Vorteile auch. Und die Fassade halt auch, hinter der ich wohne, hat ganz viele Vorteile. Ja, und das auch, natürlich. Da war ja auch, am Anfang war ja da was. Das ist ja nicht aus nichts. Das ist ja nicht 8 Jahre gehalten, weil da nichts war. So. Aber es war eigentlich schon von, naja, mit Mellerstrand, mit dem Einzug war es eigentlich schon klar, das kann gar nicht funktionieren. Wenn die bei mir bleibt, dann geht das für sie auf jeden Fall nach hinten los. Aber für mich war es sehr bequem auch, ne? Er hat den Führerschein, voll gut für mich. Ja, er war großes Geheule und dies und das und warum und bin ich schuld und so. Wie jedes Mal dann der Film läuft in einer Beziehung, wenn der eine aufmacht, der ist süchtig oder was rauskommt, dann fühlt sich immer gleich der andere schuld an. Oder, also bei vielen auf jeden Fall ist das so. Und ja, und selbst dann, als es klar war, sie ist da nicht schuld dran, das habe ich schon mitgebracht, hallo. Wir haben uns in Therapie kennengelernt, weißt du es noch? So war doch schon klar, da ist noch irgendwas. So, ne, deswegen habe ich dann auch so, Mann, das wusstest du doch vorher. Was ging jetzt? Hör auf zu heulen. Es ist, wie es ist. Ich nehme Drogen und ich verdiene Geld mit Drogen. Hast du da Bock drauf? Ja oder nein? Kannst du ja auch so. Ja, und ich wollte es halt. So, ich bin dann, ja, zu Hause, zeige ich schon, wer ich bin. Das will ich schon haben, ne? Dass ich zu Hause ich sein kann. Und mich zu Hause nicht verstecken. Ich hatte keinen Bock, zu Hause alles zu verstecken. Ich mache das nicht offensichtlich vor ihr, die Geschäfte. Aber die weiß schon, wofür die Jungs kommen. Mehr meine Sucht habe ich versteckt, klar. Und die Dimension von dem anderen Kram natürlich auch. Also ich meine, ich habe mich danach ja, also nach Elrond auch echt bemüht, meine Rückfälle immer so gering und klein wie möglich zu sein. Ich habe keine Beutel gekauft. Ich habe nur kleine Tütchen gekauft, mit Absicht. Damit ich auch nicht den Konsum steigern, sondern eher versucht dann mal, ja, vielleicht 2 Tage nichts zu nehmen, weißt du, oder 3 wieder. Aber die Abstände werden halt wieder immer kürzer und, ja. Ja, und als dann Geld da war, war es mir egal, ne. Da habe ich keinen Bock, jeden Tag zu laufen. Hol ich 20 Gramm und leg mir die hin, fertig, und rauche so viel, wie ich will. Am Tag, bevor es alle ist, fahre ich wieder los. Lass es mir bringen oder wie auch immer. Ja, das ist ja unabhängig voneinander. Das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Das Gefühl zu ihr und alles wird gut und ich bemühe mich und so. Und das, was ja in einem rotiert, ne? Suchtdruck ist unglaublich, wenn er da ist. Wenn du den richtig massig hast, der diktiert fast alles dann. Das ist alles, blendet fast alles andere aus. Das ist ein ewig langer Prozess, zu lernen, den Suchtdruck zu handeln. So, wenn man nicht mit Medikamente unterstützt wird oder so, die das sowieso in den Griff kriegen. Ja, und die können überall und jederzeit auftreten, ne? So auch sehr, sehr plötzlich halt. Ne? Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dann ist ein Süchtiger halt leider so, dass er dann meist auch zugreift oder oft. Das ist ein Erfolgserlebnis, wenn man es schafft. Aber das fühlt sich dann auch gut an, das habe ich ja auch schon erlebt, mehrfach. Dass, wenn man dann sich überwunden hat und dieses, ah, nein, und aus dieser Situation rausgeht, ganz bewusst so, sich rauszwingt aus der Situation, das fühlt sich in der, ja, das fühlt sich im Verhältnis zu dem Rückfall dann sehr gut an. Und Rückfall und Rückfall ist ja auch nochmal ein Unterschied. So, ob ich mir ein kleines Päckchen kaufe und dann 3, 4, 5 Bahnen ziehe und gerade warme Ohren kriege und den Rest entsorge, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, ist ein positiver Rückfall. Ich beende es direkt in der Situation. Kurz vorher konnte ich es nicht handeln oder nicht steuern. Den Akt des Kaufens und losgehen, anzufangen. Aber sobald das angekommen ist, ist auch das Männchen wieder da. Und das mir sagt, ist gar nicht cool, was du machst. Ja, bei Elrond, nach Elrond war das halt noch nicht so massig da, die Stimme in meinem Kopf, so, die mir das schlecht redet, die mir das verbietet. Ja, dementsprechend schnell und ja, bin ich dann ja auch wieder richtig rückfällig geworden. So dieses Leichtfüßige habe ich ja immer noch, so dieses Halbherzige, oh, ich weiß noch nicht so genau und ja, klar komm schon, aber ganz ohne Turn ist auch blöd und ja, und dann geht das natürlich schnell, ne? Dass du dann wieder auf die Schnauze fällst. Ja, und Sunny kennt sowas nicht. Die hat das 2 Jahre nicht gerafft, nicht so richtig. Die hat sich manchmal gefragt, was ist mit dem los? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, dies, das, geh mir nicht auf den Sack. Und dann war gut. So, ich konnte das, muss das gar nicht großartig verstecken. Ich war, hab mich voll zugeraucht. Hab ich vor ihr einmal geraucht oder nicht? Ich glaube, sie hat mir einmal das Schlüsselloch gesehen, Dusche laufen lassen und mein Blech auf dem Po geraucht. Die haben das Knistern der Folie gehört. Ihre Schwester war da, ist so zufällig an der Badezimmertür vorbeigegangen. Dann hat sie gesagt, Sunny, komm mal, komm mal. Er knistert mit Alufolie, ich denke, der duscht. Guck doch mal, was der da macht. Mit einem Röhrchen im Hals und das Schlüsselloch ist genau da. Ich sitze genau im Fokus, sie hat es genau gesehen. Was hältst du denn da für ein komisches Röhrchen aufs Blech oder auf die Alufolie? Was machst du denn da? Ich sage, gar nichts, ich dusche. Ja, ja, lüg nicht. So hat sie mich gesehen, aber so, dass sie mich so stumm vor sie hinsetzt und konsumiert, das mache ich nicht. Sie hat damit nichts zu tun, soll ich auch nicht. Schlimm genug, dass sie mich das Ergebnis sieht, was das macht bei mir. Ja, aber irgendwann, das Opiat macht dich dann auch so stumpf und ja, am Anfang hat man auch vielleicht ein schlechtes Gewissen, so weißt du, versucht das ein bisschen zu verstecken. Irgendwann merkst du, die merkt das gar nicht. So, obwohl du voll dicht bist, egal, dann rauche ich mir den Tag. Wenn das Opiat wirkt, sitze ich mir im Grinsen und denke, Mann, warum merkt die das nicht? Ich denke, ich bin nicht böse. So, da war ich noch nicht an dem Punkt, dass ich denke, Mann, muss ich das jetzt sagen oder was? Das ist, weißt du, ich habe jetzt lieber gelernt, das selbst zu sagen, bevor es jemand merkt. Das, aber ja, theoretisch wäre es ein Grund, aber es ist kein Grund, das ist ja mein Ding. So, ihr dann Vorwurf draus mal. Ich habe mich immer nur gefragt, warum merkt die das nicht? Ist so offensichtlich. So, abends um 10 oder so. Was gibt's da nicht zu merken? Weißt du, wie ich meine? Oder nicht zu sehen? Müde sieht anders aus. Müde ist so, ich gehe ins Bett. Zack, weg. Dann leg mich hin und schlafe. Aber ich vegetiere nicht 5 Stunden vom Bild, Fernseher, Programm, was mich nicht interessiert, mit Augen zu und hör nur hin. So, kriegst ja alles mit auf Opiat, mehr oder weniger. Hat alles sehr gedämmt, aber du hörst alles, registrierst auch alles, so, wenn du nicht hinguckst. Ich guck doch, sagen sie das immer. Genau. Nee, konnte ich zu der Zeit noch nicht drüber reden. Konnte ich noch nicht drüber reden. Ich konnte noch nicht sagen, das fickt mich gerade voll, das Programm, pass mal auf mich auf. Ich hätte mir auch eine Tür zugemacht, weißt du, wie ich meine, wenn ich das jetzt laut ausspreche. Man weiß ich, was sie dann für einen Film fährt. Klettert mir auf den Rücken und geht nicht mehr weg. Also, was soll ich dann da machen, wenn die ganze Zeit da drauf hängt? Weißt du, wie ich meine, also so, dass sie mir nicht mehr von der Pelle geht. Und irgendwie will ich ja auch, und ich muss ja jetzt mittlerweile auch da. Ist ja nicht so, dass ich nicht drauf bin und nur ab und zu mal nasche. Ist ja schon so, ich rauche jeden Tag, schon wieder Monate. Also nach der Entlassung dann auch, ne? Das ging innerhalb von 2-3 Wochen, war ich so wieder 2-3 Päckchen am Tag. Und als dann die Kohle kam, habe ich mir Beutel geholt. Und dann auch größere. Also mindestens 10 oder 20 Gramm, dann 2-10 Gramm halt oder so. Ja, und Rauchen kostet dann auch Zeit. Was soll ich dir denn sagen? Ich war in meinem Keller. Was machst du denn schon wieder im Keller? Ja, ich suche ein bisschen Werkzeug, dies oder das. Ich habe mir dann angefangen, mit Holz zu basteln. Damit ich einen Grund habe, lange im Keller zu bleiben und so ein Kack. Ich meine, ich habe ein paar schöne Sachen mit Holz dann gemacht, muss ich ja sagen. Aber ja, einfach um einen Grund zu haben, um aus dem Bild zu gehen und dann meine Ruhe zu haben. Mein Beutel, meine Alufolie-Rolle, Lichter und Feuerzeugbatterie steht da. Ja, die geht auch nie in den Keller, muss nicht mal wegräumen, ne? Und selbst wenn sie in den Keller gegangen wäre, die hätte das wahrscheinlich noch nicht mal registriert. Also die Beutel liegen ja nicht offen, aber da ist eine Rolle Alufolie-Licht und dann Batteriefeuerzeuge steht. Das gehört nicht zusammen für sie. Auch wenn sie weiß mittlerweile über die Monate dann, wie das aussieht, wenn man Heroin raucht. Ja, die war da ganz lange blind, die hat es ja auch dann später nochmal gesagt, so, sie hat das nie, so in den, wo ich dann mit Coca auch wieder rückfällig wurde und so, ja, das sieht ein Blinder dann, ne. Ja, aber so die Heroinrückfälle und das Kiffen und so, das Kiffen habe ich direkt eingeführt. Das ist ganz normal, das gehört zu mir, damit musst du zurechtkommen. Die hat es ja gehasst, den Grasgeruch. Oder egal, auch Hasch. Vollkommen egal. Ich habe da dann ja in der Wohnung, wo ich da mit ihr gewohnt habe, in den Bergen, in der Großwohnung, habe ich mein eigenes, ja, größer als mein jetziges Zimmer, einen Raum gehabt, nur zu kiffen. Aber mein Mucke und Kiffraum so, ne. In der Zeit, also in den ersten 3 Monaten, ja, 3, 2, 3, 4 Monate, die ich da in der Müllerstraße gewohnt habe, wenn es lang war, 4 Monate dann nach der Entlassung noch, habe ich über den Punk auch nur eine Adresse gekriegt, eine Nummer, habe ich angerufen und so habe ich meinen ersten Ausflug mit dem Bus nach Belgien gemacht. Das kam ja, wo fahren die denn hin, Junge? Das ist ja echt eine ganze Ecke raus, kannte ich nicht. Hier aus Osnabrück, Belgien. Und da in die Frankfurter Straße, in diese Hochhaussiedlung. Also muss man dazu sagen, ist Deutsch-Russen eine Hochburg. Ein Klingelschild von 20 ist mit dem deutschen Namen, ansonsten sind nur Deutsch-Russen da fast ausschließlich und ein paar Araber, aber hauptsächlich Russen und so. Ja, und da gab es eine Wohnung in der 15. Etage, 4 oder 5 Zimmer. Das war eigentlich so ein Räubernest, kann man sagen. Ich habe gedacht, Mann, was denn hier? Voll das Ghetto. Also nicht das Ghetto, aber voll die Hochhäuser nebeneinander. So gar nicht, wie der Rest der Stadt aussieht. Und fühlte sich aber direkt so, hier ist jedem der andere vollkommen egal. Hier kannst du eigentlich machen, was du willst. So hier. Polizei und all sowas, das ist halt super übersichtlich aus diesen Hochhäusern heraus und so, das ist eine gute Position, um Drogen zu verkaufen. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch zum Drogenkaufen reingefahren, kam da rein und hab gedacht, da kommt mir ein relativ junger Kerl entgegen, kommt mir so, der war damals schon, naja, ein bisschen über 40 wahrscheinlich. Komm rein, so. Kantiger Typ, kräftig auch, so ein bisschen zügig unterwegs, so auch leicht cholerisch, wie sich dann später herausgestellt hat. Nicht ganz so extrem, aber schon Choleriker auch. Und mit 3 oder 4 Kollegen, alle in dem Alter, der eine auf Flucht gerade, in der Haft, Waffe auf dem Tisch, große Kartons mit Drogen, alles was du brauchst fast. Also Gras, Hasch, Heroin, Kokain, irgendwelche Tabletten auch und also weiß nicht, Ecstasy oder so vielleicht auch, aber auf jeden Fall Barbiturate und so ein Schein, hat alles am Start. So, macht nur dreckige Kurse und nicht 0,1 zu viel, ne? Auch nicht zu wenig, aber auch nicht 0,1 zu viel. Also er ist wirklich ein Halsabschneider, so. Und du kriegst auch keinen Kombi, komm bloß nicht ohne Geld zu gehen. Hau rein, Idiot, da ist die Tür, verpiss dich. Ja, und da habe ich dann meine ersten, ja, größere Menge, 50 Grammweise, 100 Gramm maximal. Und hab dann nebenbei, weil ich habe ja jetzt schon ein paar Leute kennengelernt in der Stadt und so, und ja, gutes Gras gibt's hier auch. habe ich ja gesehen. Der Punk hat immer auch richtig schöne Blüten angeschleppt, zum Teil auch selbst angebaut von Kollegen und dies und das. Aber halt nie in einer Menge, die sich gelohnt hätte. Ja, da denke ich. Und die wollten das auch nicht verkaufen davon. Aber ja, es gab gutes Gras hier in der Stadt, das wusste ich, und es gab auch eine Nachfrage. Ja, und so habe ich dann angefangen zu kaufen. Ne? Am Anfang habe ich so für 50 Gramm drei, vier Tage, fünf Tage gebraucht. So, habe natürlich auch viel selbst davon geraucht. Was heißt vier, aber in vier, fünf Tagen habe ich so schon, naja, bestimmt 20, 30 Euro von dem Gewinn verraucht gehabt irgendwie. Konnte aber immer bezahlen. Der hat sich da so Fuffis geholt oder so. Mein 20, konnte auch eine kurze kleine Menge auch kaufen. Ne? Kurz ab einem Zehner hat er sich natürlich ärgert, dass ich finde, wenn du für einen Zehner kommst. Aber wenn du sonst im Normalfall kommst und 50, 100 Grammweise oder 10 Grammweise wenigstens kaufst, so, dann kannst du auch mal kommen, wenn du nur einen Zehner hast. So. Aber begeistert ist, gehe davon gar nicht. Für 2,50 Euro da zu sitzen, dass du da auf seinem Sofa dir den Arschplatz sitzt. Vielleicht willst du noch einen rauchen. So, nee, läuft nicht. Lass dein Geld da liegen und verschwinde wieder. So ist der. Ja, und dann halt so, auch so ein Lulatsch, ne? Sein Kollege voll der Riese. Ziemlich hager, recht ausgezehrt. War schon ein paar Wochen auf Flucht und schon wieder jeden Tag am Löten auch. Rennt da auch rum. Voll zugepeikert mit ganz schlechten Knast-Tattoos. Ja, und so eine Klientel ist da ein- und ausgegangen. Das waren aber seine Kollegen. Kunden waren ja meistens jünger, so in meinem Alter. So. Die Kunden hast du gleich erkannt, zwischen 20 und 35 meistens. Und nur die, seine Gang damals oder seine Kollegen, die er da hatte, wie gesagt, das waren Räubernest. So. Die waren halt immer konstanter. Also die, das ist immer das gleiche Bild. Er, dieser Lange und den anderen, den habe ich kaum wahrgenommen. So ein dicklicher irgendwie, aber mit dem war auch nicht wirklich was in Ordnung. Wahrscheinlich viel Geld gehabt und konnte das Zimmer da bewohnen und musste nicht mehr weg. G hat ihn einfach versorgt. G's Fokus liegt auf Heroinverkauf, ne? Heroin und Kokain. Gras und Hasch ist nur ein Beigeschäft. Das läuft, weil es, ja. Die meisten großen Dealer kiffen auch ein bisschen und haben noch ein paar Leute, die so 200, 300, 500 Gramm reindrücken können. Ist halt so. Der hatte gute Kundschaft gehabt. Der hat auch Top-Ware gehabt. Das war sein. Deswegen gehen die Leute trotzdem hin, auch wenn der so ja, aufs 0-1 genau abwiegt. Ne? Ja, immer. Kannst du anrufen, wann du willst. So, also nicht zwischen 1 und 5 Uhr morgens, aber sonst fast immer. Für Geld kannst du den, wenn du richtig Ware holen willst, besorgt er dir auch eben. Ja, also da, was der zu Hause hat, ist Tagesgeschäft. So was ich da gesehen habe, ne? So was heißt, da lagen vielleicht 200, 300 Gramm Schore beim ersten Mal, 50 Gramm Beute Koks und ein großer Karton voll mit Haschplatten, verschiedene Sorten, 2-3 Sorten. 200 oder 300 Gramm Säcke mit Gras jeweils drauf. So, das steht offen auf dem Tisch. Das ist nur für die nächsten Stunden. Das für andere ist das schon die ganze Ware, die sie besitzen. Er fährt eine halbe Stunde los, kommt wieder mit 10 Kilo. Scheißegal, wie viel willst du haben? So. Aber halt auch Kurse. Aber dafür kriegst du Bombenware und bis aufs Gramm genau. Okay, das kannst du blind nehmen von dem. Also damals war der so. Er hat auch lange dafür gesessen für Drogen. Er hat mittlerweile das Metier geändert, soweit ich weiß. Aber ja, damals Fokus Drogen, Geschäft Drogen gestellt. Und der hat gutes Geld verdient. Richtig gutes Geld. So eine Bündel Bares in der Tasche, so. Nur als Taschengeld. Ich will seinen Bunker, seinen Geldbunker nicht sehen. Naja, wie auch immer. Bei dem auf dem Sofa saß ich irgendwann, da war ich da schon ganz normal. Das war schon normal, dass ich bei G auf dem Sofa sitze, meine Ware hole alle paar Tage und ein bisschen Scheiße quatsche, dann noch ein Blech rauche, der raucht auch, ne? Noch ein Blech rauche, ein bisschen quatsche. Ich bin ja auch geschäftstüchtig, das passt eben so. Mit mir kam der eigentlich damals, wir sind keine Freunde geworden und mochten uns auch nie wirklich richtig leiden, aber wenn es ums Geschäft ging, sind wir irgendwie immer. Wir uns einig geworden, auf jeden Fall. Ja, und irgendwann war ich schon bestimmt 15, 20 Mal da oder so. sitze ich bei ihm auf dem Sofa, rauche mein Blech, kommt noch einer rein, den hatte ich schon 2, 3, 4 Mal gesehen. Ich saß da, rauche mein Blech, der andere Kollege sitzt da auch, der hat fast nicht das Haus verlassen und der andere hat nicht mal das Zimmer verlassen, weil, wie gesagt, der lange war auf Flucht, diese Folge peikerte. Er saß auch immer da im Schneidersitz, hat sein Blech geraucht, riesen Fernseher. Damals schon gehabt, so eine Riesenkiste reingeguckt und hatte immer hier diese Disney Channel und hier Doku-Kanal und all so einen Scheiß hatte, so Pay-TV damals schon, so ein Kanal, den du extra bezahlen musstest, so eine Karte in so einem Receiver war das damals schon. War was ganz Neues. Den ganzen Tag sind da Dokus gelaufen, deswegen bin ich davon zu kleben geblieben, voll dicht. Haben mir da irgendwelche Dokus reingezogen. Ja, auf jeden Fall kam der Junge dazu, Holly. Wie gesagt, ich hatte ihn schon ein paar Mal gesehen bei G. Und sitzt neben mir auf dem Sofa und macht sich Augenblicke. Der ist aber ein recht kleines noch, der sah auch noch gut fit aus. Und raucht so, der hat da gerade auch erst zu der Zeit kurz vorher angefangen, irgendwie so. Auch in diesen Monaten, in denen ich gerade rückfällig geworden bin, hat der das erste Mal. Und der war auch schon älter. Das heißt, der ist älter als ich. Und zwar, ich glaube, der ist 47 jetzt oder so. Also 47, 48, 46, 47, 48, irgendwie so. Ja, und der war mir recht sympathisch, war sehr lustiger Typ und so, und der hat da auch immer direkt gekifft. Und ich habe halt mein Gras gekauft, ein Stück Hasch, also 20 Gramm Hasch noch gekauft, so richtig gutes, und 50 oder 100 Gramm Gras mitgenommen. Und der war schon fertig mit seinem Blech und fragte schon, gehst du auch gleich? Ich sage, ja, ich rauche nur noch eben auf, dann warte ich noch auf dich, so. Habe ich mir nichts bei gedacht. Ich dachte, okay, finde das gut sowieso, wenn gleich die ganze Schar macht euch vom Acker. So, wenn da 4, 5 Kunden sitzen, los, jetzt gehen alle erstmal, ich will meine Ruhe haben. So, und das passte ganz gut so, deswegen, das ist ihm gar nicht aufgefallen, weil Holly hatte einen Grund, warum er auf mich gewartet hat. Wie gesagt, wir haben uns da schon ein paar Mal gesehen und er hat immer gesehen, was ich kaufe. Ne? Saß dabei, ist selber Kunde, wartet. Okay. Und ich fahre mit ihm, wie gesagt, 15. Etage, steige in diesen kleinen, ekelhaften Fahrstuhl mit ihm ein, Tür geht zu, wir fahren los. Ich sagte, warum kaufst du nicht bei mir? Ich sage, was denn? Ich sagte, ja, Gras und Hasch, warum kaufst du das nicht bei mir? Ich sage, ja, woher soll ich das denn wissen? Ich sagte, ja, jetzt weiß ich es, ich habe mindestens so gutes Gras wie er und das ist wesentlich billiger. Kannst du Geschäft mitmachen, du willst doch Geschäft mitmachen, sehe ich doch, du holst doch immer 100 Gramm alle paar Tage. So, okay, so, das gucke ich mir an, bin ich direkt mitgefahren in den Bus zu ihm und habe mir seine Ware angeguckt. Ich bin bei ihm reingekommen, in einem Häuschen gewohnt, so ein Reihenhaus, ganz schmal, aber 4 Etagen hoch, beim Skaterplatz da, in der Liebigstraße, diesen roten Klinkerhäusern, das dritte oder so, vom Spiel, von der Skatebahn aus, das dritte, glaube ich, was da steht. Ja, und wir sind ganz hoch, da hatte eine Frau damals, der Junge war auch schon da, ja, der Junge war auch schon da, klar, Babyalter noch, und kurz Hallo gesagt und so, und bin mit ihm nach oben und macht sein Zimmer oben auf, das war sein Raucherzimmer, sein Graszimmer. Macht das oben auf, so auf spitzer Boden und so, kannst du fast nur noch geduckt gehen ins Zimmer. So dick mit Zeitung ausgelegt, der ganze Raum, und so hoch liegt Gras. Ganz Raum, gefüllt. Und es stinkt irgendwie im Coffeeshop, richtig gut. War gerade am Putzen auch, also noch am Rest trocknen, ne, und dann am Putzen. Was für eine Arbeit, habe ich Stunden mit ihm verbracht, den ganzen Tag da mit ihm verbracht und richtig schöne Knospen rausgesucht und schon angefangen zu beschneiden und habe direkt 150 oder 250 Gramm auf Kommission mitgenommen, hat er mir direkt gegeben. Er ist nur zu G gefahren, um Schurre zu holen, weil er keinen Bock auf die offene Szene hat. So. Und gerade auch erst anfängt, so ist ihm alles noch peinlich und da weiß noch keiner und dies und das. Und bei ihm, das bleibt bei ihm, du bist guter Kunde. Umso besser, wenn das keiner von dir weiß. Ja. Und so bin ich an Holly gekommen. Seitdem war das mein Freund. Und ein guter Geschäftspartner, der hat Kontakte in Cannabis-Bereiche vom Allerfeinsten und einen grünen Daumen vom Allerfeinsten. Der weiß alles über Gras, alles. Und er weiß auch immer, woher holen und wohin bringen. Voll gut. ist halt nicht wirklich großartig interessiert am direkten Verkauf, aber an der Vermittlungsarbeit, die sehr wichtig ist. Damals noch mit Wechselkurs, wenn du nach Holland gefahren bist. Die ziehen dich eben ab, wenn du für 50.000 Mark einkaufst, dann ziehen die dich plötzlich mal um 8.000 Mark ab oder so. Weil das Wechselkurs ist, der fällt einfach weg in der Rechnung. Wie diese Nummer. Naja, egal. Sowas, das war der alles drauf vorbereitet. Deshalb wusste er alles. Auf alles, was man achten muss, er wusste wirklich alles. Und er hat wirklich Spitzenkontakte. Nicht nur das, was er da selber putzt. Das Kinderkram gewesen. Er kannte, hat Leute um sich gehabt, die kannst du eine Woche eine halbe Tonne kaufen. So, das war, damals war das für ihn ja, zwei, drei Jungs treffen und die kannten dann wieder Leute, wo dann so solche Dinger gingen. Und er konnte auf jeden Fall auf schnell 10, 20, 50 Kilo kannst du haben. Zwei Tage maximal sind sie da. Zeig mir das Geld, hole ich das. Auf jeden Fall bringt er den Typen mit, der es mit hat. Der war Goldwert. Also kurze Zeit später schon. Das hat sich ganz schnell entwickelt. Wir sind so zusammengewachsen. Das Geschäft, so, für mich war der Verkauf sowieso meine Position. Und für ihn alle die komplette Planung im Hintergrund. Auch aufpassen. Immer mithören, was der andere sagt. Gerade wenn es dann wirklich in die Zehntausender geht und mehr, dass du einkaufen willst, dann ist schon besser aufzupassen. Weil so eine Summe, da sind schon Leute auch dran interessiert, das einfach so zu nehmen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Ja, und er hat halt echt coole Kontakte gehabt, ganz entspannt. Das war immer easy, so. Immer. Immer mit Sitzen und Tee trinken und quatschen und einfach nur Tüte herreichen. Nachdem ich mir die Ware angeguckt habe, kriegt er eine Plastiktüte, der guckt da rein, zählt nur sein Gewinn ab und das war's. Und gibt die Tüte einfach weiter. Das muss so laufen, weil wenn ich dich anfangen muss zu kontrollieren in diesen Mengen, Alter, wie lange soll das denn dauern? Weißt du, wie lange das gedauert hat, die Tüte durchzuzählen? Weißt du, wie lange das dauert, die 15, 20 Kilo abzuwägen? Nochmal. Das ist alles Zeit und das braucht man nicht. Die wollen sich sicher sein dann. Und solche Leute hat er halt gekannt, ne? So, wo es wirklich ums Geschäft geht. Wir wollen konstant Geld verdienen. Wir sind nicht daran interessiert, dir einmal alles wegzunehmen. Da waren Leute dabei, die ohne weiteres in der Lage gewesen wären. Einfach zu sagen, okay, komm, gib her. Du hast gar keine Armee mitgebracht. Ein kleiner Junge stellt so viel Geld mit sich rum. So. Ja, also wie gesagt, das hat sich hier dann ziemlich schnell entwickelt, dieser Kontakt. Ja, und dann war ich ja in Kontakt auch noch mit meinem Vater. Und in dieser Zeit ist dann auch rausgekommen, was der Alte macht. Wir waren zu Besuch, dann war zweiter Abend oder so. Wir saßen abends in seiner Bar, haben ein paar Bier getrunken. Bei dem habe ich auch Bier, dann nach der Therapie halt auch mal Bier getrunken. Also in dem Alter habe ich auch so ungefähr angefangen, dass ich ja öfter mal auch ein Bier getrunken habe. So, das ist mir vorher nicht wirklich so untergekommen. Ja, außer in Ausnahmefällen. Aber bis dahin fand ich Alkohol und den Geschmack von Bier auch meist eher ekelhaft. So. Naja, auf jeden Fall habe ich da abends ein paar Bier mit ihm getrunken und der trinkt zügig so. Der hat bestimmt dreimal so viel in der Zeit getrunken wie ich oder viermal so viel. Ne? Und nach ein paar Flaschen sagt er, komm, ich zeig dir was. So, ja, okay. Er latscht vor, ab ins Schlafzimmer, macht die Tür hinter uns so, schließt ab hinter uns. Er sagt, da kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich mache. Nachdem er gehört hat, ich verkaufe Gras. Und ich habe es mir schon bald gedacht, so, ich muss grinsen und sagen, so, nein, zeig's doch einfach, Mensch, frag doch nicht. Zeig mir einfach, was willst du mir zeigen? Und dann zieht er so einen riesigen, viertürigen Kleiderschrank, bis fast über die Decke so ein Riesenteil, mit so Schiebetüren, mit so Schwingtüren, Glastüren, also Spiegeltüren. Zwei mit Holz und zwei mit Spiegel. Zieht die eine Seite auf, die andere und schiebt die weiter. Und zwei, der halbe Schrank erstmal. Und also in jedem Fach, da lag überall auch noch Wäsche drin und so, aber in jedem Fach überall waren so halbe Kilos vakuumgezogen Gras. Weiß nicht wie viele. Aber dieser Riesenschrank voll, ungefähr ein gutes Drittel, nur mit Paketen gefüllt, die Fächer. Und Haschplatten kannst du Kilos, Kilo, Bündel, so viel, komplett. Bündelweise ein bisschen Bargeld dann nehmen, so. Und zieh die Türen wieder zurück in die andere Richtung, der andere Schrank genauso. Ich weiß nicht, wie viele Kilos da lagen, aber bestimmt 40, 50, 60 Kilo Gras und bestimmt nochmal 200 Kilo Hasch oder so. Und 100.000 Mark im Bar. Und das ist nicht sein, also das Geld und die Ware ist nicht seins. Der hat zu der Zeit immer noch als Bunker fungiert. Er grinst mich nur dumm an. Guck so, so nach dem, guck mal, das mache ich. In diesen Dimensionen, was du dann machst, Kinderkacke. Willst du nicht richtig spielen? Willst du nicht mit den Großen spielen? Das war seine Frage, die er mir gestellt hat. Willst du nicht mit den Großen spielen? Offensichtlich kannst du gut verkaufen. Okay, musste mich erstmal setzen. Weißt du, was er macht? Den Schrank bis Anschlag voll mit den feinsten Sorten. Holt so ein angerissenes Kilopäckchen raus. So eine dicke Polleplatte. Angebrochen, auch schon eine Probe wahrscheinlich abgebrochen. 94, 93, 94 Gramm. Zählt von diesem Riesenstapel Geld, zählt er 500 Mark ab oder 500 Mark, ich weiß nicht mehr genau. Hält mir das hin, 500 Mark und diese Platte und sagt, zeig mal, was du kannst. Sag ich, okay, schönes Stück, das 500 Mark, voll gut. So, zeig mal, was du kannst. Okay, mit was soll ich denn planen? Ja, sagt er, so groß, setz so hoch wie möglich an. Alles klar. Was ich noch nicht wusste und was immer, was auch noch lange sein Geheimnis war, dass viel dieser Ware schon, also nicht alles, aber ein guter Teil schon seins war, weil er über 15 Jahre, 18 Jahre schon mit den Jungs aus Belgien gefickt hat. Also mit so einem Motorradclub, das waren seine, das, ja, er war Zwischenbunker, weil auch direkt hinter der Grenze und so perfekt, die Wohnung perfekt und so, der Typ perfekt. Und voll der Riesenkerl, da kommt auch keiner so schnell rein in die Bude. Ja, vor allem keiner glaubt das. Keiner glaubt das. So. Und ja, kamen zwischendurch immer Jungs irgendwie so aus Belgien und haben ihre Ware dazwischen geliefert, zwischengebunkert, Geld zwischengebunkert und jemand anders hat es abgeholt, dann aus Deutschland schon. Ja. Und er hat an jedem Gramm 30 Pfennig verdient. Und da ging richtig durch. Also das war ja nur so, was ich gesehen habe. Das sind so, ja, zwei Kunden kommen, leer, der Schrank. Und dann kommt das Nächste, und das Nächste und das Nächste. Der Schrank ist eigentlich nie leer, ganz leer. Der ist immer gefüllt, aber trotzdem konstant in Bewegung. Da liegen immer neue Päckchen. Ja, und mit der Kohle, da war er ein bisschen eisern, da konnte er mal sparen bei der Menge an Geld, die reingekommen ist. Hat er nicht geschafft auszugeben. So schnell, wie es gekommen ist, weil einfach mehr Geld gekommen ist, als er in der Lage war, auszugeben. Und der hat gut gelebt. Und der hat den Hund für 600 Mark, 800 Mark im Monat gefüttert. Vom besten Fleisch vom Metzger. So kaufe ich mir nicht zum Essen, was er in den Hund reingestopft hat. Naja, egal. Ich nach Hause gefahren, habe mich natürlich gefreut, Alter. Ganz neue Dimension. Damit kann man arbeiten, Alter. Voll gute Nummer. Ich habe mich damals tierisch darüber gefreut. Unglaublich, Junge. Du machst genau das gleiche wie ich, nur viel besser und viel größer. Ja. Ja, und hat angefangen dann erstmal Ware, dass Ware zu uns gekommen ist, auch von ihm. War teuer. War teurer, weil das dort unten anders angesetzt wird, den Preis schon. Und da lag unser Problem für diese Region. Deswegen haben wir ganz schnell umgesattelt und letztendlich hat er da den Arbeitsvertrag gekündigt mit all seiner Kohle. Hat nochmal ziemlich viel Ware auf Vorrat gekauft, also hat Ware einbehalten in Absprache und nur einen Teil sich dann am Ende noch auszahlen lassen, Restgeld halt. Konnte das auch beenden, weil er für einen neuen Bunker gesorgt hat. Einen neuen zuverlässigen Mann, dem mal 3 Jahre so gut Geld verdienen auch gut passen könnte. Gerade also einer von dem Alten, einer seiner besten Kollegen. Ich habe den 2-mal gesehen, also auch so ein Raubein, so ein ganz, also ich mochte den nicht, nee, komischer Typ, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Einer der besten Freunde von meinem Alten. Ja, der hat das dann weitergemacht. Und wir haben ihn dann mit wesentlich günstigerer Ware, die auch mindestens so gut war, wenn nicht besser zum großen Teil, direkt mit Hollandware versorgt. die er dort wieder an seine Kunden, die er sich in den letzten Jahren dann dort angeeignet hat, so große Kunden, 3 Kilo, 5 Kilo, 8 Kilo, 10 Kilo, solche Leute. Nur eine Handvoll noch, also nicht mehr so viel. Ja. Das war, so ist es dann letztendlich gekommen, die ganze Geschichte hat sich dann halt gedreht. Aber er hat ein unglaubliches Geld aus dieser langen Partnerschaft gezogen. Wie gesagt, mir ist gar nicht aufgefallen, das ist ein 3-Personen-Haushalt. Der Junge hat eine Lehrstelle, die auf Schlägerandrohung basiert. Dem Alten ist auch egal, ob der Geld dafür kriegt oder nicht, hauptsache der macht die Lehre. So, der hat 3 Autos vor der Tür stehen, stopft so viel Geld. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen, weil der das ganz dezent macht. Der sagt ja auch nichts, was der Hund da gerade frisst. Das sagt er gar nicht. So, da freut er sich im Stillen drüber, der Wichser. Der Hund frisst besser als ich. Was soll das? Weißt du, so eine Nummer. Das war, glaube ich, der innigste Moment, den ich mit ihm hatte, als diese Schranktür aufgegangen ist. Genau. So, das war das Highlight unserer Beziehung. So, da haben wir uns, in dem Moment haben wir uns 1000%ig verstanden. Da gab es gar keine Differenzen mehr. Ja, so kann man das sehen, ja. Ja, scheiße. Dumm gelaufen. Ich glaube, das war auch das Highlight in seinem Leben. Könnte ich mir jetzt so, wo ich doch auch einen guten Teil seines Lebens kenne und mir vorstellen kann, wie er die letzten Jahre verbracht hat. Warum müsste das auch so? Das war auch Karriere hoch gerade. Man hat 3 Geldbunker gehabt hinterher. Taschen vergraben, Junge, mit Geld, voll mit Geld. Der ist nach Namibia geflogen, hat schon Grundstücke aus. Was für Dinger, Junge. Da in Deutschkolonien da unten. Also alle bayerisch reden, an jeder Ecke eine Bratwurstbude ist und so. Da wollte er hin, wo die Sonne immer scheint. Bullterrier züchten. Das ist ein Traum. Das ist auch mein Traum. Wir müssen nicht Bullterrier sein, aber eine Hundezucht wäre schon cool. Aber Bullis finde ich auch geil. Würde ich auch züchten. Aber ja. So hat er sich das vorgestellt. Er reist mit seinen 3 Geldtaschen da an, nachdem das Grundstück alles schon bezahlt ist. War schon fertig, der Plan. Er wusste schon genau, was geht. Und wenn die Olle und der Junge nicht mitgehen, ist auch scheißegal. Er geht auf jeden Fall. Ist es ausgeartet zu einer Geschäftsbeziehung? Ich war jede Woche da plötzlich. Ich bin einmal die Woche die 600 Kilometer hin und 600 Kilometer zurück, ohne Führerschein mit Holly. Einmal die Woche. Ein Kofferraum voll mit Gras. Bis Anschlag voll, der Opel Astra. Gehört nichts mehr reingepresst. Jetzt hat keinen Block mehr dazwischen gekriegt. Bis Anschlag voll, fast jedes Mal. Für mich an jedem Gramm 1,80 Mark. Jede Woche. Kilobereich liegen wir also bei 5, 10, 12 Kilo. Ohne meine Kunden hier. Ich mache ja, also das hat gar nicht lange gedauert. Holly war im Hintergrund hinter mir, mein Alter kennt den ja auch, der war ja immer mit dabei. Der hat im Hintergrund alle Kontakte geknüpft, Fäden gesetzt, organisiert, wenn einer nicht kann gerade, wenn eine Lieferung hops genommen wird, dass wir schnell noch woanders auf gleiche Menge, gleiche Ware zugreifen können. Immer alle Eventualitäten auch eingeplant, richtig gut hat das funktioniert. Er hat 50 Pfennig-Programm von mir gekriegt, ohne 1 Gramm zu verkaufen. Nur für Kontakte herstellen. Und damit ich mich da nicht drum kümmern muss. Ich weiß alles. Ich sehe alles. Ich kriege alles mit, was er macht. Er sagt mir auch alles, bis ins Detail. Es muss ja laufen. Das hat für ihn bedeutet 3.000 bis 5.000 Mark netto, jede Woche, für nichts. Für Sprechen am Telefon oder Treffen, hinfahren, ein bisschen Spritgeld noch, ja.